Ich konnte es nicht schmecken. Ich bin müde und nackt. Ich weiß nicht, auf was ich Hunger habe. Ich weiß nicht mal mehr, was ich will. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Der Affenrat tagt. Herein. Irgendwer klopft. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch. Heute ist nicht nur Muttertag, sondern Welttag des Wanderns. Ja, wir wandern nicht nur zur Mutter mit einem Strauß Blumen in der Hand, sondern quer durch die Natur, überwinden viele Höhenmeter, wenn man ein bisschen Hardcore-mäßig drauf ist. Und natürlich das beste Ziel für jede Wanderung ist natürlich, wie ihr alle wisst, der Wald. Also der Wald. Der Wald. Hey, Mama. Es gibt keine falschen Ziele. Ach nee, irgendwie anders war das. Es gibt keine falschen Ziele, es gibt nur falsche Wanderungen. Alle Wanderungen führen zum Kulturmarxismus. Nein. Es gibt keine falschen Wälder, nur falsche Ziele, wenn man nicht in den Wald geht. Ja, okay, das ist wahr. Und falsche Ziele setzen sich auch manche Studenten. Und wir haben hier Felix Perrefort, Autor für die Achse des Guten, der sagt, warum sich junge Menschen nicht engagieren sollten. Das ist einer von diesen langen Tweets, die diese Leute mit dem blauen Haken jetzt machen können. Ich habe meinen wieder abgegeben, weil so wirklich viel hat er mir nicht gebracht an Sichtbarkeit. Naja. Man könnte sagen, dass ich auch einmal Vogue war. Da habe ich im Bachelor Hausarbeiten über Foucault, Butler und Geschlechterkram geschrieben. Sie dürfen auf der Festplatte eines nicht mehr benutzten Laptops verstauben. Twitter gab es natürlich längst, aber ich hatte nicht mal mit dem Gedanken gespielt, aktivistisch aktiv zu werden. Wenn mich jemand dazu aufgefordert hätte, das Studium mit Aktivismus zu begleiten, dann hätte ich das in etwa so nervig empfunden wie die ständige Aufforderung meiner Eltern, Junge, du musst dir ein Praktikum suchen. Was ich stattdessen gemacht habe, Zeit in der Bibliothek verbracht, ganze Bücher gelesen, akademische Texte geschrieben und darüber viel diskutiert. Sprich, ich habe studiert und nur studiert und das war genau richtig so. Es verdummt die jungen Menschen nur, wenn sie ständig zum Engagement zu motivieren, wenn sie eigentlich nur auf ihre Selbstbildung konzentrieren sollten. Indem man schon Grünschnäbeln nahelegt, ihre Stimme öffentlich zu erheben, vermittelt man ihnen das Gefühl, an geistigen Autoritäten gar nicht wachsen zu müssen. Daher kommen die Nervbackenprägung Luisa Neubauer oder Emilia Fester. Daraus entsteht Cancel Culture, die Anmaßung studentischer Rotzlöffel darüber zu bestimmen, wer überhaupt zu Wort kommen dürfe. Dass diese Sorte vermasselter Mensch schließlich am Asphalt klebt, ist die letzte Konsequenz davon. Die Klimakleber sind das Ergebnis vollkommen gescheiterter Individuation. Seelisch kaputt, wirre Gedanken, aber überzeugt davon, sie praktisch jedem aufzwingen zu dürfen. Es sind Karikaturen dessen, was junge Menschen sein sollten. Wissbegierig, demokratisch, erfahrungsoffen, lebensbejahend und realitätsbezogen. Hoffnungsvoll. Es gibt nichts an ihnen zu retten. Sie verkörpern das Elend des Engagements als Ersatz von Bildung und Mündigkeit. Sie sind der so vertrottelte wie staatlich begünstigte Verrat an ihrem eigenen Glück. Puh. Harte Worte. Aber. Ja. Die unpolitischen Jugendlichen waren mir auch nicht weniger lieb damals, habe ich schon mal gesagt. Also, dass sie so alle politisch so schön politisch sind heutzutage, das kann auch schon mal nerven, ja, genau. Ja, aber also gerade der mittlere Absatz darüber, wie halt, dass die Anmaßung studentischer Rotzlöffel darüber zu bestimmen, wer überhaupt zu Wort kommen dürfe. Menschen, die keinerlei Erfahrung haben, die nicht einen Strich sinnvoller Arbeit getan haben in ihrem Leben, können sagen, diese Professorin soll den Mund halten, weil die hat irgendwann mal gesagt, Männer, Frauen, irgendwas. Das, in einer vernünftigen Gesellschaft würde sowas überhaupt nicht zur Diskussion stehen. Und vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, ob man den Leuten einfach mal die Sonnenbrille aufsetzen muss, damit sie sehen, was wirklich auf den Plakaten steht. Oder ich bin langsam wirklich ein bisschen fatalistisch, was das angeht. Warum wird aus diesen Leuten so ein Kult gemacht? Warum sind die so relevant, obwohl sie eigentlich nichts sind? Nichts, gar nichts, keine Erfahrung, keine Ideen, kein gar nichts. Nur nachplappern von irgendwelchem Kram, den sie irgendwo quergelesen haben. Ja, und der Ulius Jui hat recht, Verrat am eigenen Glück, fragt er, sie verraten gleich noch viele andere mit. Ja, das ist ja noch das Ding. Nicht in dem Zusammenhang kam ja die Woche auch die Nachricht, dass in Wien auch wieder jemand gestorben ist, während er auf den Rettungswagen gewartet hat, der im Stau hinter der letzten Generation gestanden hat. Habe ich dir mitgebracht? Ja. Die Carla Hinrichs von der letzten Generation hat einen Einspruch eingelegt gegen ein Urteil gegen sie. Das ging um 60 Tagessätze, glaube ich, à 30 Euro. Und der Richter hat sie zurückgepfiffen, sozusagen, hat ihr dann eine Bewährungsstrafe aufs Auge gedrückt. Weil er gesagt hat, mit der Geldstrafe kann man ja offensichtlich den Leuten nicht beikommen. Das wird ja dann von woanders bezahlt. So hat er wohl angedeutet, jedenfalls. Ja, und die Carla Hinrichs ist jetzt erstmal am Ende ihrer, soll man sagen, ihrer Gerichtsgeschichte da angekommen und wird dagegen sicher erstmal nicht mehr weiter vorgehen, sondern ja, froh sein, wenn sie dann nicht bei irgendwas erwischt wird in den nächsten 3 Jahren, denn die Bewährung ist für 3 Jahre ausgesetzt. Ich meine, 3 Monate Haft auf Bewährung für 3 Jahre. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Und ja, sie wird sich wahrscheinlich dann mit entsprechenden Tätigkeiten zurückhalten, nehme ich mal an, wenn sie schlau ist. Ja, ich glaube, die wird sich freuen, dass sie jetzt, also vielleicht erstmal hat sie sich nicht gefreut, aber da werden ihr schon ein paar Leute gut zureden, dass sie doch die 3 Monate Ein bisschen rumopfern kann man es, in dem ne? deutschen Gefängnis doch ohne weiteres mal für die Sache irgendwie mal machen kann. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie die 3 Monate antreten wird und dann halt, ja, Märtyrertum für 3 Monate im deutschen Gefängnis. Frau Hinrich studiert ja Jura wohl und hat dann die glorreiche Idee wohl auch gehabt, sich selber zu verteidigen, was halt Ja, aber der Rechtsanwalt sagen kann, dass das keine gute Idee nach ist, wenn diesem du kein Rechtsanwalt Bildartikel soll sie da aber keine so schlechte Figur gemacht haben. bist. Echt? Also die Bild sagt, das war wohl okay. Aber der Richter hat ja quasi ihre Ausführungen zum Notwehr und so welche Sachen halt Ja. einfach nicht für voll genommen. Ne? Der hat Auch halt gelernte Anwälte können ja verlieren. ja, der hat sich dem halt nicht angeschlossen und hat obendrauf noch gemeint, nichts mit Freispruch, sondern ja, Geldstrafen bringen ja scheinbar nichts, wie man gerade schon gesagt hat, und hat dann halt gesagt, ja, dann jetzt Bewährungsknast zur Bewährung und Womöglich noch dann Uneinsichtigkeit oder so obendrauf gelegt als ja, weil die ja Negativen. diese ganzen Leute rennen die ganze Zeit los und sagen, ja, das müssen wir alles immer wieder machen und so. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck von dem Strafrecht, dass die denen da 30.000 Mal auf die Finger hauen und sagen, du, jetzt aber nicht nochmal. Und die dann sagen, ja, aber der Planet stirbt und ich mache es sofort noch wieder. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, und das ist ja nicht dafür da, dass die sich da irgendwie inszenieren können oder so. Da fällt mir ein Zitat von einer militanten Veganerin ein, die hat nämlich gesagt, die Dringlichkeit der Untat, die entscheidet darüber, ob, also was man machen Du darf. hast aber auch keinen Bezug zur Realität. So kann man doch gar nicht daherreden Die mit dir. Dringlichkeit der Wie Untat, siehst du ja? dann auch aus hier, Mädchen? Du musst mal was essen hier. Komm, du. Schnitzelchen koche ich dir. Komm, hier Haferflocken drauf. Ach ja. Sehr schönes Gespräch zwischen der militanten Veganerin und dem Markus. Wie heißt er? Ach, ich vergesse mal seinen Nachnamen. Dem Bodybuilder. Sehr, sehr lustig. Rühl, Markus Rühl, genau. Nie gehört den Namen. Was? Was? Ja. Der Markus ist eine Ikone der Bodybuilding-Szene. Ja, deswegen kriege ich die wahrscheinlich Du musst dir die nicht. Kochvideos von dem Mann sind So ein legendär. hübscher Also Kerl. kaufst du dir jetzt 2 Dosen Thunfisch. Das So. Höchste mit den Haferflocken und Magerquark und dann runter ist egal. Wie es schmeckt, das muss nur aufbauen. Ja. Das ist so geil. Okay. Ja, glaube ich. Ja, gut. Ganz auf dem Level ist Frau Neubauer hier nicht. Aber es gab jetzt wohl irgendwie diese, ich hatte da noch nie was von gehört. Es gibt irgendwie von LinkedIn, diesem sozialen Netzwerk, gibt es irgendwie auch so eine Art Republika. Aber das ist halt so ein Ding, wo wirklich nur so Marketing-Fuzzis irgendwie miteinander reden. Hast du dir das Programm angeguckt? Nee. Zwei Vorträge von Sascha Lobo. Oh Also Gott. ich hab auch gedacht, das ist doch eigentlich eine Republika, was ich da sehe, als ich das Programm durchgeguckt habe. Es ist die LinkedIn-Republika. Also weiß nicht, haben Okay. die ganze Vorträge veröffentlicht, dass wir was Das weiß ich auch auseinanderreißen nicht, aber ich können? meine, das Gute an So, der mal Sache ist gucken. natürlich, ja, wahrscheinlich auf LinkedIn oder so. Aber das Gute an der Sache ist natürlich, dass es wenigstens dann nicht von irgendwelchen Bundesministerien finanziert wird, die Scheiße. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es ja halbwegs erträglich bei der Republika auch. Aber so ist es ja absoluter Käse, also bei der Republika jetzt. Und diese Geschichte hier, die ist natürlich bei den Leuten ja auch kleben geblieben, spiele ich auch gleich vor. Aber er sagt schon, der Herr Böhm, das ist ja einer von den Reichheld-Leuten, sagt, Luisa Neubauer will ein Medienunternehmen am liebsten kreuz und quer auseinandernehmen, ist das Zitat, weil sie die Berichterstattung doof findet und damit angeblich dem Klima geholfen wäre. Die Medienfreiheit als Pfeiler der Demokratie würde leiden, müsste man dann abwägen. Smiley-Gesicht. Aber mal. Also ich glaube, wir müssen Springer kreuz und quer auseinandernehmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und deswegen, also. Piep, boop, Applaus, piep, boop, Applaus, piep, boop. Ja. Ja. Wo ist ein PC? Medien auseinandernehmen. Applaus, Applaus. Und deswegen freue ich mich, wenn alle, die sich daran beteiligen, ich glaube, das ist ein gutes gemeinschaftliches Projekt, was übrigens ja auch dem Klima zugutekommt. Wir wissen ja auch, wie die Jungs da das mit dem Klima sehen. Also Rock'n'Roll, würde ich sagen. Also ich glaube, wir Bei mir müssen ist es auch Springer. Roboter. Rock and Roll, würde ich sagen. Hello, fellow kids. Ja. Rock'n'Roll. Wie hat jemand geschrieben? Du bist alles, aber nicht Rock'n'Roll, Luisa. Ganz sicher nicht Wir wissen ja Rock'n'Roll. auch, wie die das mit dem Klima sehen, also Rock'n'Roll, würde ich sagen. Und ich meine, klar, jetzt haben Leute dann gesagt, die Pressefreiheit wird angegriffen und so. Das finde ich vielleicht auch ein Stück überzogen. Aber ich bin dann auch persönlich darauf hingewiesen worden, ich hätte das auch, ich würde das boshaft fehlinterpretieren, was sie da sagt. Und Wie ist es denn zu also, interpretieren? ich weiß es auch nicht, wie ich denke mal, der wohlwollende Interpretation ist natürlich, wir müssen Springer halt wie, also Kümmern. Paroli bieten und ihnen die immer wieder sie so zerlegen, argumentativ, dass sie halt auseinanderfallen, so ungefähr. Wollt auch so auseinandernehmen im Sinne von widerlegen oder so, Ja, wirklich. dass man ihnen wirklich zeigt, wo der Hammer hängt, pressemäßig und so. Und sie unnötig macht, was auch immer. Das ist, glaube ich, die Art, wie ich es lesen sollte. Und dass ich halt gewagt habe, das in die Nähe von vielleicht zum Beispiel linken Umtrieben oder so, brennt ja auch immer mal wieder irgendwas oder so zu rücken. Das war schon ein Schritt zu viel. Und das, ich weiß nicht. Wir haben es hier mit einem Gegner zu tun. Der eine riesen Medienmacht hinter sich hat, der von überall her gesponsert wird, das Geld überall reingesteckt bekommt, überall eine Bühne bekommt und jeden, der in irgendeiner Weise gegen das Narrativ vorgeht, einen Nazi nennt oder in die rechte Ecke stellt oder Klimafaschist oder Fossilverbrecher oder irgendwas. Und dann kommen Menschen zu mir und sagen, ja, aber du musst doch wirklich moralisch auf der Ebene bleiben, dass du das nicht missinterpretierst, absichtlich am Ende noch und so. Und muss das doch ehrlicher, aber ja, dann habe ich am Ende den moralischen Sieg davon getragen. Ne? Aber trotzdem werden diese Leute halt weiterhin die Mainstream-Medien komplett beherrschen, wenn nicht irgendwann mal eine Bewegung entsteht, die sich dagegen wehrt. Ja, was mir dazu direkt einfällt, ist ja, dass dieses Spielen mit irgendwelchen Doppeldeutigkeiten von Begriffen und so, das ist ja das, was den anderen pausenlos vorgeworfen wird. Ne? Ja, wie meint ihr das? Wie war das Ding hier? Wir werden sie jagen von Gauland und diese Geschichten. Ne? Da sagt ja auch keiner, ja, Ja. mit jagen meinen die ja, so nach dem Motto, denen die Wähler abnehmen, dass die sich dazu entscheiden, dann wen anders zu wählen oder so. Ne, kann man ja auch sagen. Also, wird ja auch nicht so interpretiert. Ja, die Argumentation in dem Disput auf Twitter war halt, ja, aber du musst halt da mit offenem Visier kämpfen und darfst es nicht so machen, weil du ja besagst für dich, du bist einer von den Guten. Ja, also ich hatte das jetzt, nachdem ich mir das angehört habe, auch so verstanden, dass die weg müssen. Und das regt sich auch von früh bis spät jeder drüber auf, über den Kram. Und wir haben Kampagnen gegen den Döpfner noch und nöcher. Na, da haben wir mal eine Kampagne, da kommen wir auch später noch zu, über die Kampagnen gegen die Grünen. Na, das sind alles Kampagnen, wenn man denen sagt, dass sie da irgendwie Mist verzapfen. Und sich da irgendwie für die eigene Tasche da was bei das Ministerium benutzen, um ihre Freunde irgendwie zu fördern und so ein Zeug. Das sind alles Kampagnen. Aber die anderen Sachen sind keine Kampagnen, ne? Und also das hat nee, das ist Rock'n'Roll. Stimmt, ja. Das hat dieses Dauerfeuer, was ich da wahrnehme, aber ist schon wahr, ne? Auseinandernehmen könnte man schon so interpretieren, wie die Leute das meinen. Dass das nicht bedeutet, dass die weg müssen, aber ich glaube nicht, dass die Herrschaften, die hier klatschen, dass die irgendwie damit meinen, ja, das ist schon alles so halbwegs okay, was die da machen, nur da liegt so einiges im Argen und das müssen wir dann mal ein bisschen verbessern oder so. Und das haben wir ja auch eigentlich gesehen mit diesen ganzen Weißes und diesen ganzen Kram, die machen ja auch nicht nur Bullshit, aber halt jede Menge Bullshit. Und wenn die jetzt halt da wegsterben, weil es keinen interessiert, dann ist das ja auch nicht Medienfreiheit, die jetzt irgendwie da am Leben zu erhalten oder so. Die haben sich ja ihr eigenes Grab geschaufelt mit der Arbeit, die sie abgeliefert haben. Und genauso auch mit BBC und diesem ganzen Kram. Das kommt ja hier in Deutschland auch irgendwie nicht an, dieses Ding mit Brexit und so, wo die Leute ja gemerkt haben, dass das, was die BBC erzählt hat, nach dem Referendum halt, nachdem die Stimmen ausgezählt waren, halt meilenweit entfernt waren von dem, was die Leute im Land halt gemeint haben. Und dann hast du halt ein Problem. Und das kannst du nicht nicht wegwischen. Und da dann immer auch zu meinen, wir sind hier irgendwie eine Instanz und machen hier irgendwie irgendwas objektiv oder so. Nee, sorry, da ist dann das Vertrauensverhältnis erstmal zerstört. Und vielleicht auch irreparabel, also. Das kommt ja auch zusammen mit dem ganzen anderen Kram, diesem ganzen Politikgedöns da mit ihrem Diversity-Konzept seit 2016 und diesen ganzen Dingen. Weil die haben das alles schon durchgezogen, wo sie hier mit großen Augen drauf gucken und sich denken, ja, das brauchen wir eigentlich auch. Hey, Quoten für alles, ja, geil, gib her. Na, also. Ja. Ja, kommen wir in den Bundestag. Organisation Letzki Generationski. Ja, den wollte man hier verbieten auf Antrag der AfD. Möchte die letzte Generation verbieten. Ein sehr aussichtsreicher Antrag. Auch ein bisschen komischer Antrag, aber ehrlich. Ja, naja, wieso? Also es gibt ja, und das sagt der Herr Brandner eigentlich, also ich meine, ich kann Herrn Brandner auch abspielen, der war wieder polemisch ohne Ende, ne? Also ganz unterhaltsam, aber halt Brandner. Und im Endeffekt, also soll ich ihn abspielen? Also ihr kriegt auf jeden Fall auch noch ein Amtor. Und deswegen? Ach, ich weiß, ich meine, wir wissen doch, was er sagen wird, also... Brauchen wir uns zwar eigentlich nicht wirklich Gedanken machen. Ja, ich habe gesehen, das sind mehrere Adler in der Timeline, deswegen ja. Sollten wir nicht irgendwie jeden ja, mitnehmen, okay, dann, der was zu sagen hat. Dann fasse ich es nur zusammen. Dann sage ich halt nur, es geht ja darum, es gibt ja Grundlagen dafür, um Vereine zu verbieten. Und wie natürlich bei diesen ganzen Debatten auch viele gesagt haben, sind das ja Sachen, die man in der Vergangenheit benutzt hat, um zum Beispiel irgendwelche rechtsextremen Vereine zu verbieten. Und diese Sache, dass ja im Endeffekt die letzten Generationsleute ja offen sagen, ne, dass, also man darf es natürlich jetzt nicht vermischen mit diesem Ende Gelände, die ja dann noch ein bisschen offener gewesen sind bei vielen Stellen, aber halt eben dieses ganze, ja, wir brauchen Räte und so weiter und so fort, das richtet sich halt gegen die Ordnung, die wir hier gerade haben, und da muss man sich dann halt schon überlegen, ob das dann noch in Ordnung ist, weil im Endeffekt, du darfst halt keinen Verein gründen und betreiben, der halt hier die Demokratie abschaffen will im Land. Ne? Also da haben wir halt Gesetze dagegen. Also du darfst diese ganzen Ansichten natürlich haben als Mensch. Das kann dir keiner verbieten, aber du darfst es halt im Endeffekt nicht betreiben, weil wir sind ja nicht so wie in anderen Ländern, dass du in anderen Ländern kannst du dir quasi auch eine antidemokratische Partei machen und so. Das geht in Deutschland nicht mehr. Das haben wir uns hier erlaubt zu verbieten. Und unter diesem Gesichtspunkt musst du halt auch diese, also ist das halt schon ein Ansatzpunkt, um zu sagen, wenn man das jetzt als gesichert ansieht, dass die halt eben unser System überwinden wollen, dann könnte man sie darauf basierend halt verbieten, was natürlich auch diese ganzen Dinge, die im Zusammenhang mit Rechtsextremismus dann angemerkt werden, kann man hier natürlich auch anmerken, so Sachen wie, naja, theoretisch könnten die halt loswandern und vielleicht nicht dieselben Leute, weil dann könnte man halt sagen, das ist einfach dieselbe Organisation mit einem anderen Namen. Aber Eine andere Truppe von denen könnte halt am nächsten Tag loswandern und die letzte Generation aufmachen oder so. Und die werden dann erstmal nicht verboten. Da müsste man dann erstmal nachweisen, dass die halt mit der anderen irgendwie zu tun haben oder ähnliche Dinge. Dann fängt das halt alles wieder von vorne an. Ne? Und das hast du ja mit diesen Nee, ganzen. gut, das ist, also ich meine, das ist halt problematisch, aber es ist keine Begründung, das nicht zu tun, weil das, was du gerade gesagt hast, das kann jeder Kriminelle, jeder Terrorist, jeder kann das machen. Aber deren Forderungen sind doch nur Deswegen. hier Geschwindigkeitsbegrenzung und 9-Euro-Ticket oder so. Ja, und Bürgerräte. Bürgerräte, ja, Bürgerräte. das ist ein kritischer Punkt. Ja, Also und dann natürlich so ein bisschen diese ganze Rhetorik, die man natürlich nicht verwechseln darf mit der hier Ende Gelände, ne? Die sind da noch mal ein bisschen offensichtlicher, aber die spielen ja halt schon damit, dass das alles hier nicht funktioniert und ne, die böse Politik und so. Ja, es ist absolut nicht eindeutig, man kann das nicht ganz klar sagen, aber es ist halt schon so, dass es da halt auch vom Gesetzestext her halt Anknüpfungspunkte gibt, wo man halt schon sagen kann, hier müsste man jetzt mal gucken. Und außerdem geht es halt auch um den Verfassungsschutz. Und das wurde der AfD natürlich auch vorgeworfen, dass sie da jetzt gesagt haben, der Verfassungsschutz soll sich mit denen beschäftigen. Weil da ist es ja so, dass dieser Herr Heidenwang, unser Verfassungsschutzchef, ja schon vor einer Weile gemeint hat, ja, das sind die jungen Leute, die sagen ja nur der Politik, was sie machen soll, und deswegen sind sie doch jetzt keine Antidemokraten, deswegen sind die doch wunderbar und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch eine Herangehensweise an die ganze Nummer, die man haben kann. Und aber, also, es mutet halt schon an wie zwei Standards, ne? Weil auf der einen Seite kannst du ja auch sagen, ja, hier die. Wie heißt die junge Alternative, wenn, oder weiß ich nicht wer, wenn die keine Zuwanderung haben wollen, dann wollen die ja nur, dass unser Staat stabil bleibt und damit sind sie doch nicht verfassungsfeindlich oder so, könnte man ja genauso argumentieren. Ne? Also das wirkt schon alles ein bisschen an Haaren herbeigezogen, um da einfach zu sagen, ja, hier gibt es kein Problem, weil irgendwie sich hinzustellen und zu meinen, wir werden alle sterben und halt diese Sachen aus der linken Ecke durchzupeitschen, das ist ja alle nur zu unser allerbesten und die wollen doch nur kuscheln und so, ne? Und das ist aus meiner Sicht also schon ein ziemlicher Doppelstandard an der Stelle. Was natürlich auch nicht hilft, dass dann die AfD so einen Antrag stellt, weil denen dann natürlich vorgeworfen wird, dass sie diesen doppelten Standard halt eben auch haben mit ihren unglaublich furchtbaren Rechtsextremen, die sie angeblich um sich herum scharen, wie es dann halt immer heißt. Ja, okay, dann machen wir ein Abenteuer. ist dann noch Wort Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wenig überraschend, die Begründung dieses Antrags durch Kollegen Brandner, die war natürlich wie immer stillos und ohne Sachkenntnis, aber ich will schon sagen, das Anliegen in der Sache, Das ist die große Fresse der über Kleine. ein Vereinsverbot der letzten Generation zu reden, das ist diskussionswürdig. Und ich will Ihnen offen auch sagen, wir müssen hier im Parlament schon auch von der Bundesregierung erwarten, dass sie uns darüber informiert, was für oder gegen dieses Vereinsverbot spricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Bundesinnenministerin um Aufklärung dieser Frage bemüht, erfolglos. Und ich frage mich schon, warum gibt Frau Faeser uns dazu keine Auskunft? Wieso will sie die Klimakleber schon? Wieso tritt das Bundesinnenministerium hier als Verbotsbehörde heute nicht mal mit einer Rede auf? Und warum überlässt man dieses Thema der AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das ist doch das eigentliche Problem. Und zugegeben, dass jetzt gerade die AfD sich jetzt hier zum Heilsbringer aufschwingt, ist natürlich maximal problematisch und wir werden Ihren Antrag auch ablehnen. Ich will Ihnen nämlich schon sagen, auch wenn ich jetzt sicherlich nicht im Verdacht bin, großer Fan der Klimakleber zu sein, wir müssten die schon in der Sache und auf der Grundlage von Fakten stellen. Und wenn Sie dann hier behaupten, dass ein Unfall einer Radfahrerin in Berlin in einem direkten Zusammenhang mit diesem Protest stünde, dann kann man nur sagen, andere Auffassung Staatsanwaltschaft Berlin, das sind Straftaten, aber bleiben Sie dabei bitte auch bei den Fakten, liebe Kolleginnen und Mo, mo, mo, mo, mo. Da muss er mal bei den Fakten bleiben. Also, Dass dieser Krankenwagen für die Frau bestimmt war, die dort verstorben ist in Berlin, stimmt absolut. Naja, also das haben halt alle Redner gemeint, dass ja die Staatsanwaltschaft gesagt hat, es gebe keinen Zusammenhang. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch nicht richtig, weil an der Stelle ging es ja nicht um diesen Krankenwagen, sondern um Rettungsmittel, soweit ich weiß. Also um Ja, ein hier. Wagen mit einer Spezial, Genau. Hebelvorrichtung damit und Irgendwie war die ja eingeklemmt und das konnte halt irgendwie nicht durch. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt diese Staatsanwaltschaft da irgendwie gemeint hat, aber dieses Argument, es kam von so ziemlich allen. Und es war also nach dem Motto, ja, was sie behaupten, ist ja eh alles falsch. Immer so mit dieser Geschichte. Und aber selbst wenn das jetzt alles so wäre, wie diese Leute das jetzt da alles sagen, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann anderswo dann passiert. Und was ist jetzt letztes gewesen mit diesen Sachen, wo sie da behauptet hatten, der Krankenwagen war da, um die Klimakleber denn da irgendwie zu helfen oder so. Und der war ja auch Was nicht mit dem Toten für da oder bestimmt. der Toten in Wien? Ja. Ja, also so oder so ist nur eine Frage der Zeit, wenn sie halt weitermachen mit dem Kram. Aber ja, diese ganzen Reden von den Leuten waren halt auch jetzt von dem Uli Grötsch, der davor kam, der war auch halbwegs interessant, weil es ist dann halt alles so dieses Ding von wegen, ja, die gehen halt schon hin und wieder zu weit und das, was hier die guten Leute von Fridays for Future gemacht haben, das reißen die jetzt alles wieder ein. Und sie haben sich auch alle irgendwie dagegen ausgesprochen, hier dieses Denkmal da zu beschmieren mit dem Grundgesetz und so. Und ja, na, also das ist dann schon halt so, aber ja, irgendwo ist es dann aber auch wieder. Also ich fand jetzt halt beim Amthor hier vor allen Dingen interessant, was er gerade schon gesagt hat mit, ja, dass sie im Endeffekt das Innenministerium fragen, was eigentlich deren Position dazu ist. Und die sich halt einfach nichts dazu sagen. Ne? Und also, das ist halt schon komisch. Und da merkst du dann halt eben auch, ich meine, bei den Grünen, die freuen sich doch darüber, dass es sowas gibt wie diese Leute, die da irgendwie in der Gesellschaft jetzt irgendwie dafür sorgen, dass sich da irgendwelche Leute dazu positionieren müssen jetzt und jeder das irgendwie im Kopf hat, den ganzen Scheiß. Und alle irgendwie meinen, ja, das muss ja jetzt was dran sein, weil ja diese ganzen Leute alle sagen, die Welt geht unter, ne? Und Kollegen, und ich finde auch, Herr Brandner hat es ja mehr als deutlich gemacht, die AfD wünscht sich natürlich eigentlich einen Verfassungsschutz à la carte. Bei der letzten Generation soll man mal hinschauen, bei ihrer Jugendorganisation, bei ihren rechtsextremistischen Radikalisierungen ein Auge zudrücken. Das ist auch doppelzüngig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will jenseits der AfD schon auch noch zur letzten Generation sagen, diese Gruppierung hat dem wichtigen Anliegen des Klimaschutzes maximal geschadet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Anliegens beschädigt. Und ich sage auch, das hat damit zu tun, dass wir dafür eine viel zu lang anhaltende Sympathie von links-grünen Parteien hatten. Gerade hier in der Hauptstadt konnte ein rot-rot-grünes Biotop für Klimakleber entstehen. Und das ist völlig falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und als Dankeschön für diesen netten Umgang wurden uns dann Ausnahmezustände in der Hauptstadt beschert, Rettungswagen behindert, Denkmäler beschmiert, Minderjährige angestiftet und radikalisiert. Ich finde, das hat mit legitimem Protest nichts mehr zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und besonders bemerkenswert bei dieser sogenannten letzten Generation ist die Diskrepanz zwischen der Radikalität ihres Protests auf der einen Seite und der Einfallslosigkeit ihrer Forderungen auf der anderen Seite. Wie wird die Klimakrise gelöst nach deren Vorstellungen? Statt 49-Euro-Ticket, 9-Euro-Ticket. Statt repräsentativer Demokratie, Lotto-Demokratie durch einen Gesellschaftsrat. Und man will dann 2 Millionen Tonnen CO2 durch ein Tempolimit sparen. Wir sagen lieber 30 Millionen Tonnen durch längere AKW-Laufzeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wäre doch konsequent, wenn es um jede Tonne CO2 geht. Und ich sage, Na, da kommst du ja früh, diese Alter. Gruppe muss jetzt gestoppt werden. Die wollen Ja, am Ende eine andere das ist Gesellschaft. Das wirklich Ende von Markt. auch nur schwer mit anzuhören, eigentlich, weil man weiß doch ganz genau, dass egal wie Tiger der Amthor springt, die CDU landet ganz klar wieder als Bettvorleger. Ungefähr. Von denen wird nichts kommen in Richtung Verbot. Antrag, irgendwas, kannst vergessen. Durch ein Tempolimit sparen, wir sagen lieber 30 Millionen Tonnen durch längere AKW-Laufzeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wäre doch konsequent, wenn es um jede Tonne CO2 geht. Und ich sage, bei Lichte betrachtet, diese Gruppe muss jetzt gestoppt werden. Die wollen am Ende eine andere Gesellschaft. Das Ende von Marktwirtschaft, das Ende von Wachstum. Und viele gesellschaftliche Kräfte, die diese Gruppe unterwandern, wollen am Ende eine Umgestaltung unseres Landes zu einer ökosozialistischen Planwirtschaft. Und das trifft auf unsere klare Ablehnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Erwartung haben wir auch an die Bundesregierung. Werden Sie tätig und überlassen Sie dieses Thema nicht der AfD. Tja, fromme Wünsche. Ja, Entschuldigung, der hat ja gerade gesagt, worauf wir hin steuern, ne? Ja, da macht er nicht viel gegen. Das ist ja generell das Phänomen, ne? Dass die Grünen mit ihrer Minderheit alle anderen Parteien dazu bringen, trotzdem die grüne Politik mitzubestimmen. Und ja, ich meine, wenn die, ich weiß nicht, ja, und hinterher kannst du dann immer sagen, was aussehen die anderen würde, wenn ne? zum Beispiel schwarz-gelb-grün doch geworden wäre, auf irgendwelchen Gründen, vielleicht hätte die CDU sich genauso dahinter gestellt. Vielleicht wäre gar nicht so viel anders gelaufen. Apropos Koalitionsmöglichkeiten, ich will mal kurz hier reingrätschen mit den Prognosen für die Bürgerschaftswahl in Bremen. Ja, ich weiß, ist klein, aber ist halt doch eine Landtagswahl sozusagen. Ja, allerdings haben die ja in Bremen durch dieses komische Fünf-Stimmen-Verteilungsding oder so, habe ich mir sagen lassen, das sei wohl alles besonders aussagelos, diese Vorprognosen. Also die offizielle Prognose von der ARD sieht die CDU bei 25,5% minus 1,2%. Die SPD gewinnt 4,6% auf 29,5%. Die Grünen verlieren 4,9%. Also hier hat die SPD den Koalitionspartner kannibalisiert. Ja, Linke 10,5%. Wirklich Leute. Minus 0,8, FDP 5,5%, minus 0,4%. Und die Bürger in Wut, na, AfD gibt es da nicht, ich nehme mal an, Bürger in Wut, ist was ähnlich aufgestelltes thematisch, 10,5%. Plus 8,1. Also na, die AfD gibt es da schon, aber die haben das nicht hingekriegt, eine Liste aufzustellen. Ach, stimmt, ja, stimmt. Wie war es mit den Grünen, was haben die geholt, 4,9? Minus 4,9% auf 12,5%. Ach so, okay. Momentan mit dieser Prognose wäre sowohl eine große Koalition als auch Rot-Rot-Rot-Grün als auch eine Ampel möglich. Ja, toll. Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der Rot-Rot-Grün, weil das ist doch das Allertollste, oder nicht? Das mögen wir ja, das hat in Berlin ja irgendwie auch nicht so funktioniert bei der Wahl jetzt. Also, denke mal, das ist offen. Ja, wie viel Stimmen hat die CDU denn? Haben die da auch irgendwie groß zugelegt? Nee, die CDU hat 1,2% verloren, 25,5%. Ja, dann wird es doch bestimmt keine, dann glaubt doch da, dann wird doch da keiner sagen, wir müssen jetzt eine große Koalition machen oder sowas. Ich denke mal nicht. Naja. Ja, und was machen wir dann? Rot-Rot-Grün oder was? Ja, das müssen die Verhandlungen zeigen. Ja, denke ich schon. Das ist auch die Frage, wo man da inhaltlich steht, ne? Sagt ja so ein Politiker. Inhaltlich. Inhaltlich, ja. Conny Kuhle, hat er auch was gesagt dazu? Ja, der hat auch was gesagt. Der Anfang war sogar gar nicht mal so schlecht. Und dann hat er irgendwas gemeint von wegen... Hier muss ich mal abbiegen. Sekunde mal, ich muss mal abbiegen. Ja, obwohl, ich schließe einfach vor. Oh Mann. Nur 5 Minuten. Und weil das so ist, würde ich mir wünschen, dass sich in diesem Haus und in der Gesellschaft der Schutz des Klimas gehört zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Und weil das so ist, würde ich mir wünschen, dass sich in diesem Haus und in der Gesellschaft mehr Menschen mit dem Thema Klimaschutz befassen. Ich will das auch mal offen bekennen. Ich würde mich gerne besser mit dem Thema Klimaschutz auskennen. Ich glaube, es gibt hier viele, es gibt in der Gesellschaft viele, die würden gerne viel mehr in dieses Thema einsteigen und in der Mitte der Gesellschaft eine Diskussion über wirksame Klimaschutzmaßnahmen führen. Denn das ist das, was wir angesichts des Klimawandels brauchen, meine Damen und Herren. Ja, da würden sich viele gerne mal auskennen. Was für eine Diskussion Klimaschutz sich auszukennen, ist schon schwierig. Also, sich beim Klima auszukennen, ist auch sehr schwierig. Aber sich dann im Klimaschutz auch noch auszukennen, ist noch schwieriger, glaube ich. Also, so wie die Diskussion läuft, braucht man auch gar keine Sachkenntnis. Da muss man nämlich in die Zukunft einfach gucken können, eigentlich. Ne? Maximalforderungen stellen und jeder, der hinter den Maximalforderungen zurückhinkt, ist doch sowieso irgendwas. Ja, du musst dich damit beschäftigen, um zu wissen, dass das Patriarchat uns das Klima verhagelt. Das ist ein wesentlicher Faktor, richtig. Die sogenannte letzte Generation erreicht mit ihren Aktionen das exakte Gegenteil. Die letzte Generation macht aus diesen Protestaktionen eine Riesenshow, die am Ende zu nichts beiträgt, als dazu, dass der Klimaschutz ein radikales Nischenthema wird und dass die gesellschaftliche Mitte völlig das Verständnis dafür verliert, was es mit dem Klimaschutz auf sich hat. Wenn morgens die Pflegekraft nicht zu ihrem ersten Termin kommt, wenn der Handwerker nicht seinen ersten Kundentermin wahrnehmen kann, dann werden die doch nicht sagen, ich identifiziere mich mit diesem Anliegen. Die werden sagen, ich lehne dieses Anliegen ab. Habt ihr sie noch alle? Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Oder habt ihr euch für ein Thema eingesetzt, was überhaupt irgendetwas mit der gesellschaftlichen Realität zu tun hat? Und das ist das Problem, was wir mit der sogenannten letzten Generation haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass es innerhalb dieser Organisation eine Form von Radikalisierung gibt, die mir große Sorgen bereitet. Wenn hier sogenannte Aktivisten um den Reichstag herumlaufen und eine Skulptur, eine Darstellung unserer Verfassung beschmieren, dann ist das im Kern ein antidemokratischer Reflex, der dort gezeigt wird. Und das dürfen wir nicht tolerieren, das dürfen wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es immer diejenigen, und das wird sicherlich auch im Anschluss an die Rede passieren, die ich jetzt hier halte, die einem dann schreiben, es gehe ja gerade um den Schutz des Grundgesetzes und die dann mit dem Artikel 20a argumentieren. Die also sagen, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der steht doch gerade im Grundgesetz. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Das tut mir geradezu leid, dass es innerhalb der sogenannten letzten Generation ein solches Missverständnis darüber gibt, was das bedeutet, wenn ein Schutzgut im Grundgesetz steht. Denn im Grundgesetz steht auch die Demokratie. Im Grundgesetz steht auch die Berufsfreiheit. Im Grundgesetz steht auch die Bewegungsfreiheit. Im Grundgesetz steht auch die Meinungsfreiheit anderer Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen kann die letzte Generation demonstrieren. Das kann sie tun. Aber die letzte Generation kann das nicht in einer Art und Weise tun, die keinen Widerspruch duldet. Wer in einer Demokratie... Ja, und das fand ich ziemlich gut. Also, das sollte man den Leuten öfter mal erzählen. Ne? Weil die tun ja immer so nach dem Motto, ja, das ist ja das Einzige, was zählt, weil wir werden ja alle sterben, 20 Jahre. Das ist alles in der Dringlichkeit der Untat. Ja. Aber dass es ja auch noch andere Dinge gibt, ne? dass sie nicht die Einzigen sind, die sich da auf irgendwas berufen können, das ist nicht so ganz klar den Leuten. Die Versammlungsfreiheit, wer die Meinungsfreiheit in einer Weise nutzt, dass kein Widerspruch mehr möglich ist und dass jeder niedergemacht wird und beschmiert wird, der etwas anderes sagt, dann ist auch das ein antidemokratischer Reflex und auch das sollte man hier aussprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So. Und jetzt muss man sich klar machen. Na, was kommt jetzt? Habt ihr eine Idee? Und jetzt kommt die Kurve. Ja, jetzt kommt die Kurve. Boah, ey, irgendwas mit Gleichberechtigung. Dass es um die Zukunft unseres Planeten geht. Nee. Wir sind so privilegiert? Nein. Wirtschaft. Also ihr kriegt einen Tipp von mir. Der Antrag ist von der AfD. Okay. Die junge Alternative, bla bla bla. Was passieren würde, wenn wir solche Demonstrationsformen, bei denen regelmäßig Straftaten begangen werden, einfach hinnehmen würden als Gesellschaft. Wenn wir sagen würden, das wird durch die Justiz nicht mehr verurteilt, das wird durch die Sicherheitsbehörden nicht mehr adressiert, dann würde das doch im Kern dazu führen, dass plötzlich auch andere Akteure, die viel Schlimmeres im Schilde führen, plötzlich anfangen, solche Aktionen zu betreiben. Wir haben eine genau, Partei, die gehen dann spazieren oder so. Die treffen sich dann und gehen spazieren. Ich sag's euch, das werden Zustände sein. Ne? Im Wald. Die viel Schlimmeres im Schilde führen, plötzlich anfangen, solche Aktionen zu betreiben. Wir haben eine Partei in diesem Parlament, die ist der politische Arm des organisierten Rechtsterrorismus. Und ich habe keine Lust, dass sich solche Vertreter künftig an der Straße festkleben. Oh. Ich habe Alter, Konstantin, sonst hast du nichts. Habe ich zu viel versprochen. Und das, was er damit meint, ist natürlich hier, was war es, Hanau, ne? Der Verwirrte, das meint er damit. Weil das hat sich echt bei diesen Leuten so eingebrannt, dass ja der irgendwas geschrieben hat mit Einwanderung und AfD, irgendwas mit Einwanderung, mit anderen Worten, die AfD ist der politische Arm des Rechtsterrorismus. Ne, das haben die sich da, das haben die sich bei dieser Geschichte da irgendwie in den Kopf gesetzt und das geht einfach nicht raus. Und das ist einfach unredlich. Also sorry. Da gibt es keinen Beleg für. Und ja, irgendwelche Jugendorganisationen, so könnt ihr euch angucken, was der Höcke in seinem Buch geschrieben hat, ist auch aus meiner Sicht ja, rechtsradikales Gedankengut eigentlich und fein, aber diese Geschichte davon wegen parlamentarischer Arm des Rechtsterrorismus, wegen dieser Hanau-Geschichte, nee, das folgt nicht, sorry. Das sind ja nordirische Zustände wie Sinn Fein, aber die sitzen da ja auch im Parlament. Ja, das sind so Sachen, die kann man vor sich her schieben als keine Ahnung, als Abgrenzung zu den anderen oder so. Aber richtig Hand und Fuß hat das nicht, das sehe ich nur so. Keine Lust, dass solche Leute sich künftig auf Demonstrationsformen berufen können, denen wir bei der letzten Generation einfach zusehen. Und deswegen gilt es, diese Form der Eskalation, diese Form der Grenzüberschreitung bei allen zu bekämpfen und nicht nur. Ja, da merkt ihr das, und das rechne ich ihm auch hoch an, dass der Kuhle kein Verfechter des keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele hier Spruches ist. Ja. Weil diese Geschichte, die er da sagt, ja, Leuten, die sich auf Rechtsstaatlichkeit berufen aus dem linken Raum und aufs Grundgesetz und solche Dinge, denen muss man das auf jeden Fall so sagen. Insofern finde ich das schon gut. Ja, aber ansonsten würde ich trotzdem sagen, Menschen wie ihn wäre es nicht so unverschämt, einen politischen Hahn reinnehmen. Ja, wie gesagt, die haben sich das halt eingeredet, dass das ja alles miteinander zusammenhängt. Hier der Hanau-Typ da irgendwie, wie hieß er, Ratjens, dass der irgendwie ein rationaler Hector irgendwie ist und nicht ein irrer Spinner. Und dann kommt das halt so. Nur bei denjenigen, die einem zufällig gerade nicht in den Kram passen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will abschließend sagen, dass wir doch sehr gut sehen können, dass unsere Sicherheitsbehörden völlig in der Lage sind, mit diesem Phänomen umzugehen. Wir sehen jetzt, dass erste Freiheitsstrafen ausgeurteilt werden, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Das ist sehr hart. Das ist aber kein Wunder, wenn man im Gerichtssaal ankündigt, dass man die gleiche Straftat gleich wieder begeht. Das ist nämlich eine Wiederholungsgefahr, wo der Bewährungscharakter nur ganz schwer begründet werden kann. Darüber muss man sich nicht wundern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen, dass unser Inlandsnachrichtendienst sehr genau beobachten wird, was sich dort tut bei dieser Veranstaltung. Glücklicherweise sitzen dort gute Expertinnen und Experten, die wissen sehr genau, wenn sie einen Extremisten vor der Brust haben. Das sehen wir ja an anderer Stelle. Und deswegen braucht es diesen Antrag nicht. Wir lehnen ihn ab und rufen zu friedlichen Protesten und zu einer erwachsenen und zu einer informierten Debatte über das Thema Klimaschutz in Deutschland auf. Herzlichen Dank. Ja, drei Viertel eigentlich einigermaßen okay, aber so die Knackpunkte. In der Türkei sind übrigens bisher 34% der Stimmen ausgezählt. Die AKP führt mit deutlichem Vorsprung 53,2% vor der CHP 40,9% und dem dritten Kandidaten mit 5,4%. Wobei das überall eingeschränkt wird, dass hier wie in vielen anderen Ländern zuerst die kleinen Orte fertig gezählt sind und die laufen dann hier ein. Und in den ländlichen Gebieten hat Erdogan sowieso mehr Anhänger. Also dieser Vorsprung der AKP sagt laut den Analysen noch nichts aus. Der Stimmanteil der CHP ist seit den ersten Reports von Ergebnissen auch kontinuierlich gewachsen. Also da muss man weiter ein Auge drauf haben. Aber die CHP hat schon die Hauptnachrichtenagentur des Landes bezichtigt, zu manipulieren. Also wird sicher ein langer Abend in Ankara, Istanbul. Tja, wer weiß, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt haben, dann gewinnt vielleicht Biden. Ich meine der Kılıçdaroğlu. Doch noch, ne? Man kennt das ja vielleicht. Aber ja. Oder man fährt halt wieder ein paar alte Panzer auf die Brücke und macht Blaulicht an und dann macht man sich ein paar Sondervollmachten. Gut, ich meine, der Erdogan hat seine Machtbasis da und der von der Opposition. Da und in Offenbach und in Mannheim wieder traurige Pepe. Ja, ja, da auch. Aber ja, hier hat er auch eine große Machtbasis, das ist richtig. Ja, da, ach, egal. Da kommen zu viele. Ja, bei dem Argument erinnere ich aber immer ganz gerne daran, dass da zwar ziemlich viele den Erdogan gewählt haben, aber ziemlich wenige Leute an sich gewählt haben. Also es haben nur 30% von den Türken in Deutschland überhaupt gewählt. Also. In der Türkei ist die Wahlbeteiligung nach den Aussagen der Behörden bei 84%. Das ist schon viel. Mhm. Die Leute wurden doch irgendwie noch Bock also auf wählen oder Demokratie. Nach den bisher ausgezählten Stimmen, wie gesagt, 35%. Tja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Herrn Hoffmann kennt. Das war der, der immer mit Artikel 13 seine Herr Reden gehalten hat. Und dieses Mal hat er. Dieses Mal hat er, genau, der ist immer gut angezogen, aber ansonsten nicht so. Dieses Mal hat er dem Redner von den Grünen vorgeworfen, er hat das alles komplett bagatellisiert und so, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe. Und das war, glaube ich, die Geschichte mit dem Zwischenruf von, also da gab es dann die Frage von Kubicki dazwischen, ob er dann in wie vielen Bundesländern denn die Grünen mit der CDU regieren würden, wenn das so schlimm wäre, mit den Grünen zu regieren, die Herr Hoffmann damit entgegnet hat, dass er ja von der CSU wäre und die CSU würde ja nirgends mit den Grünen regieren. und das war so. Das sind schon Mützel, ey. Kindergarten-Bundestag von letzter Woche, aber da sind wir noch längst nicht damit durch. If I had a hammer. Genau. Hammer in the morning. Das waren ja die Herrschaften. Es geht hier um die sogenannte Hammerbande, um eine gewisse Lina E. Die heißen deswegen Hammerbande, weil sie sich aus dem Baumarkt Hammer geholt haben und damit auch Leute losgegangen sind. Angebliche rechtsextreme Faschisten, aber auch irgendwelche Vermieterinnen und so. Und da hat hier dieser Twitter-Account Dokumentation Linksextremismus hier so ein paar Gesichter hier und Biografien von Angehörigen von diesen Leuten hier bei Twitter verteilt. Bei dem letzten Ding angeblich ein Herr, der wegen versuchten Mordes auch in Deutschland schon ein Verfahren anhängig hat und den sie jetzt auch irgendwie gefasst haben. Und der auch einer von den Leuten gewesen sein soll, die da letztens in, wo war das, Ungarn? Ja, Ungarn. Genau, da irgendwie auf Leute losgegangen ist. Und also das sind alles Leute mit versuchten Mord und solchen Geschichten. Und ja, so viel zum Thema, die Linken machen ja nur Gewalt gegen Sachen. Ne? Ja, ich habe dazu ein interessantes Interview gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Wo es halt darum ging, wie ähnlich diese Entwicklung dieser Gruppe momentan mit der Entwicklung der frühen RAF läuft. Also das sind ja wohl die Leute, die sie nicht geschnappt haben, in dem initialen Zugriff auf diese Lina E. und ihren Kreis. Die sind ja untergetaucht, so wie es aussieht. Und ja, da wurde spekuliert, dass es eventuell auch schon halt falsche Dokumente und Identitäten gibt. Und dass diese Leute eventuell auch an den Taten in Budapest beteiligt. Und im Ausland, ja. Also die eine, die angeblich war die eine irgendwie in Kurdistan trainieren. Also auch so ein Ding. Das kennt man ja auch von früher, dass man mit praktisch ideologisch befreundeten Terrororganisationen Ausbildungsaustausch macht. Ne? Also die RAF war ja auch bei verschiedenen, ich glaube, libanesischen und palästinensischen Leuten. Warum sollte man das heute nicht auch nutzen, die Möglichkeiten, die man hat? Ja, ich bin gespannt. Also vor allem auch auf den Effekt, den eine eventuelle Verurteilung haben wird, die ja demnächst ansteht. Und so wie sich das anhört, wird das auch eine substanzielle Verurteilung werden, glaube ich. Nach allem, was so nach außen dringt. Und ja, dann ist halt die Frage, wird es in der Form dann Rache oder irgendwas geben? Wird es eine Intensivierung von brennenden Autos und Ähnlichem geben? Ja, Sympathie ringsherum. Also das Frilena-Ding, das haben ja einige Linksparteipolitiker und so rausgetwittert auch. Ne? Also ja, aber das ist halt, also jeder, der das jemals getwittert hat, sollte sich eigentlich wirklich schämen. Also weil jemanden auflauern, organisieren, also die Jungen, die haben konspirative Verstecke angelegt, die haben Verstecke mit Ausrüstung gehabt, mit Waffen, mit Schusswaffen, mit allem Möglichen. Also das ist nicht mehr nur eine Proto-Terrororganisation gewesen, sie haben ja gezeigt, dass sie zumindest mit direkter Gewalt schon mal kein Problem hatten. Also es ist im Endeffekt, ich finde es interessant, dass das immer noch so niedrig hängt, zwar beim Bundesanwalt, aber nicht im Sinne von nicht in dem, ja genau, nicht in dem Sinne, dass man den Linken vorwirft, sie wären der parlamentarische Arm von denen. Also es Oder würde das, ja. in der Sache wesentlich mehr Sinn machen. Ja, aber jetzt müsst ihr euch mal auf was ganz anderes einlassen. Denkt einfach mal, wir wollen was lernen über Religion, wir wollen was lernen darüber, warum manche Religionen einfach nicht verstehen, was eine säkulare Demokratie ist. Und deswegen lassen wir hier diesen Mann mit seinem YouTube-Kanal Föderale Islamische Union zu Worte kommen. Ich stelle mir das in einer chinesischen Talkshow vor. Da sitzen zwei Deutsche und der eine sagt, in Deutschland darf man bei Rot über die Ampel fahren. Und der andere sagt, nein, darf man nicht. In Deutschland darf man nicht bei Rot über die Ampel fahren. Und jetzt sagt der chinesische Moderator, Sie interpretieren das deutsche Gesetz aber streng. Da darf man bei Rot nicht über die Ampel fahren, da muss man schön brav stehen bleiben. Ach, Sie haben eine etwas offenere Interpretation vom deutschen Gesetz. Bei Ihnen kann man locker bei Rot über die Ampel. Das sind nicht zwei verschiedene Interpretationen vom deutschen Gesetz. Das eine ist das deutsche Gesetz und das andere ist einfach Unsinn. Beim deutschen Gesetz käme man allerdings auch nie auf die Idee, alles einfach so auf die Interpretation zu schieben. Das macht man immer nur wo? Bei Religionen. Und da macht man es bevorzugt beim Islam. Und wann macht man es da bevorzugt? Wenn man der breiten Masse etwas als Islam verkaufen will, was in Wahrheit nichts damit zu tun hat. Hab das jetzt verstanden? Interessant. Ja, habe ich verstanden. Macht Sinn auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ne? Also, was dran das deutsche Gesetz wird natürlich nicht interpretiert, aber der Islam halt auch nicht, ne? Und der wird sich auch nicht ändern, ist das eigentlich die Ansage. Der wird weiter so bleiben. Der wird weiter aggressiv missionieren. Er wird weiter, weil das ja in dem Buch steht. Und das sage ich seit Jahren schon. Dieser Islam ist keine Religion, also nicht nur. Es ist eine politische und ideologische Kraft, die einen Expansionskurs hat, eingebaut. So wie der Replikant seine 4 Jahre haben die einen Expansionskurs eingebaut. Und das wird nicht enden. Ja, genau. Es sind auch ganz viele andere tolle Themen. Warum bestraft Gott? Ja, nee, also ich habe mich noch nicht getraut, mehr anzugucken. Ich habe noch so einen Ja, ich meine, ursprünglich haben das ja die ganzen Religionen drauf gehabt, oder? Das ist so groß und so weit verbreitet wie möglich und so. Ja, aber wir haben ja hier die Situation, dass diese Religion seit, was sind es jetzt, irgendwie 1200 irgendwas Jahre jeglicher Reform widersteht, weil sie sagen, nee, eine Reform darf nicht passieren. Ja, Das steht als das stimmt. erster, der erste Regel des Mohammed-Clubs ist: Wir ändern die Regeln des Mohammed-Clubs nicht. Das ist ja das Problem. Kreuz und quer. Ja, wir bleiben in der religiösen Ecke. Von evangelisch.de habe ich hier zwei Debattenbeiträge zum Thema Transgender und dem Gesetz, was bald gemacht werden soll. Ja, also generell gibt es erstmal diesen Blog Kreuz und Quer von der Evangelischen Kirche. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal irgendwann mal einen Beitrag zu drin. Nur da hatten die noch nicht so ein schönes Bild. Und Ja, hier geht es jetzt einmal um gefährliche Mutmaßungen und ich werde einfach mal einen Teil von diesem Text vorlesen. Es geht einen Debattenbeitrag pro und einen contra. Hier ist erstmal der Debattenbeitrag pro, ja, aber das wird höher. Okay. Erstmal geht es darum, dass der Autor sagt, er hat eine Person getroffen, die mit der er über diese Thematik geredet hat. Was heißen Sie denn davon, dass sich Männer dann zu Frauen erklären, um einen Platz in Frauenhäusern zu bekommen und dort Vergewaltigungen begehen? Ich antwortete meiner neuen Bekannten, dass es weltweit tatsächlich einige wenige Fälle gäbe, in denen sich Männer durch einen Wechsel ihres Geschlechtseintrags Zugang zu Schutzräumen für Frauen verschafft und dort Straftaten begangen haben, aber dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt. So sind beispielsweise Taten von Ärzten bekannt, die Frauen unter Narkose vergewaltigen. Auch das sind schlimme Verbrechen. Alle Personen, die Anästhesien verabreichen, deshalb unter Generalverdacht zu stellen oder gar die Narkose als Mittel der Medizin zu verbieten, wäre jedoch unverhältnismäßig. ihr seht, in welche Richtung das geht. Tonandere Regelung in Erwägung ziehen. Ja, ist okay. Ich bin dagegen, dass es ein Gesetz gibt, dass jeder sich jetzt als Narkosearzt identifizieren ja. kann. Super Argument, schließe ich mich dem an. Man darf alle 12 Monate sich als eine andere Arztform registrieren, aber da muss man 3 Monate warten, bis man von Narkose zu, was weiß ich, Nephrologie ändert oder sich dann die lebenslange Arztnummer oder nicht? Und natürlich gibt es Wartelisten für Frauenärzte, ne, klar. Ja, das wollen natürlich dran direkt alle werden. Naja, okay. Genug des Witzes. Ja, der Text geht weiter. Also der Herr war sehr schockiert und wusste gar nicht, In mir bleibt nach diesem Gespräch ein großes Unbehagen zurück. Es gilt das Recht der freien Rede, ob nun am Kaffeetisch, auf der Straße oder in der Kirche. Als Christinnen sind wir durch Christus zur Freiheit befreit. Galater 5,1. Jetzt werdet ihr merken, es wird gleich episch-biblisch. Freiheit im christlichen Sinne bedeutet allerdings auch immer, dass wir mit ihr verantwortlich umgehen. Nur weil wir alles sagen können, heißt das nicht, dass jede unserer Äußerungen zum Guten dient. Im Buch der Sprüche steht, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge des Weisen bringt Heilung. Die Frage ist dabei immer, auf welcher Grundlage beruhen Sorgen, die ausgesprochen werden. Das sollte jeder prüfen. Handelt es sich bei dem, worauf meine Sorgen gründen, um Fakten, um stichhaltige und verallgemeinerbare Daten oder doch nur um ein diffuses Gefühl, Hörensagen? Etwas, das ich mir zusammenreime. Also das einfach nur im religiösen Kontext finde ich das sehr lustig. So selbstreferenziell vielleicht so ein bisschen. Aber nee, es ist ja nicht auf die Religion bezogen, sondern dass man Angst vor Missbrauch von Transgesetzgebungen hat. Und dass es ein negativer Trend ist. Ne? Das ist ein diffuses Gefühl, hören, sagen, was mir zusammenreime. Tja, bei der Verbreitung transfeindlicher Ideologien ist zwischen zwei Gruppen von Menschen zu unterscheiden. Da sind zum einen die geistigen Brandstifterinnen und hier folgt ganz viel J.K. Rowling, Alice Schwarzer, yada, yada, yada. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Personen, die die Behauptungen von Rowling, Schwarzer und von anderen unreflektiert übernehmen und verbreiten, zum Beispiel in Form von Mutmaßungen. Diese Menschen haben sich in vielen Fällen gar nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Ja, das lässt sich schon allein daran erkennen, dass sie zumeist gar nicht wissen, dass es Regelungen, die dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz gleichen, bereits seit 10 Jahren in unterschiedlichsten Ländern gibt und die Datenlage klar belegt, dass keine nennenswerten oder aussagekräftigen Vorfälle bekannt sind. Ne? Kennt ja das Argument. Also die anderen Leute, die haben die Faktenkenntnis. Im Bild von Paulus gesprochen sind die Aussagen der ersten Gruppe bösartige Tumore und deren Weiterverbreitung durch die zweite Gruppe gleicht Metastasen. Wem dieser Vergleich so heftig erscheint, der sollte auf die Folgen schauen, die die Worte der transfeindlichen Ideologie bewirken. Ja, jetzt kommt das Ganze mit hohe Selbstmordgefahr, der Tod von Malte C. und dann aus irgendeinem Grund geht es um die Situation in Uganda. Ne? Und klar, anders als oft behauptet, hat die Gruppe, um die es hier geht, keine große Lobby hinter sich. Darum kann sich durch die ungehinderte und ungeprüfte Verbreitung von Ressentiments eine Ideologie manifestieren, die gefährlich und potenziell tödlich ist. Ja, du lässt die jetzt dem Kind vorlesen, oder? Du bist literary Hitler. Genau. Solange sich die, von denen der Hass ausgeht, aber nicht selbst als Teil des Problems begreifen, bleiben ihre Worte des Bedauerns leer. So lange bleibt der Einsatz ihrer Zunge verantwortungslos. Christus, Moment, sollten wir uns nicht ganz sicher sein, wem wir zuhören sollen? Christus ist immer direkt zu denen gegangen, die gelitten haben. In unserem Fall sind das jene Menschen, die wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit Diskriminierungen, Verfolgungen und Todesdrohungen erleben. Hören wir ihnen zu, begegnen wir ihnen, lassen wir uns darauf ein. Ja, unsere Zunge kann nicht nur ein Schwert sein, denn so steht es ebenfalls im Buch der Sprüche. Die Zunge der Weisen bringt Heilung und diese Heilung, die braucht der geschundene, vom Krebs des Hasses angegangene Leib Christi dieser Tage dringend. Der Herr stärke uns ab. Was? Was? Jesus hat so Krebs? Genau, Jesus hat Krebs. Breaking News. Wegen Transgender. Aber nicht wegen Transgender, sondern wegen Hass auf Transgender hat Jesus jetzt Krebs. Genau. Ey. Ich meine, euch sollte mal einer eure Tische umtreten im Tempel und eure falschen Bücher zerreißen. Vielleicht sollte er sich eine Peitsche nehmen. Ey, man, ja, wenn ich noch Christ wäre, würde mich das so sehr ankotzen. Ja, und das war jetzt der sachliche, fundierte Pro, ne, wie wir ja gehört haben, die Leute, die irgendwas dagegen sagen, die befassen sich überhaupt nicht mit den Fakten. Deswegen können wir jetzt die Gegenposition auch auf der christlichen Webseite uns angucken dazu. Ich fasse es einfach, ich gehe ein bisschen kürzer durch. Also hier geht es im Endeffekt, es geht um zwei Grundpunkte. Der eine Punkt ist, es war ein langer Kampf der Frauen, Klischees aufzubrechen und sich aus dem Stigma der Rippe des Mannes in die Klasse der vollwertigen Menschen zu kämpfen. Das neue Selbstbestimmungsgesetz gaukelt vor, dass man sein Geschlecht ändern kann, der Penis auch ein weibliches Geschlechtsorgan sein kann und dass nur wir selbst unser Geschlecht erkennen können. Ja, und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Fakten und die Erfahrungen aus dem Ausland halt auch zeigen, dass es ein gefährlicher Trend ist. Die Einnahme von Pubertätsblockern und die absichtsvolle Zerstörung von Brust, Vagina, Gebärmutter und Penis werden in der neuen Vorlage zwar nicht, wie in der Vorgängerversion, explizit einbezogen, sind aber durch Wegfall der Gutachterpflicht impliziert. Lebensbestimmende Entscheidungen sind damit in einem Alter erlaubt, indem es viele für eine gute Idee halten, sich einen Silvesterböller in den Hintern zu stecken und anzuzünden. Ja, das war das Unsachlichste. Tja, kritischen Stimmen zum Selbstbestimmungsgesetz wurden von Beginn an oftmals als Menschenfeinde, Transhasser, fanatische evangelikale Nazis, Geschwüre und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als in Anführungszeichen Scheißhaufen abgewertet und aus Diskussionen ausgeschlossen. Legitimiert werden die Angriffe auf jede kritische Stimme durch Horrorszenarien über fatale, ja sogar epidemische Tötungs- und Gewaltzahlen. Die Human Rights Campaign Foundation schockt jedes Jahr aufs Neue mit Überschriften der Superlative. Höchste Lebensgefahr wurde suggeriert, die enorme Eile erforderlich macht. Die Realität sieht etwas anders aus. In Deutschland werden laut polizeilicher Kriminalstatistik der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 20 Jahren ca. 3000 Frauen von Männern getötet. Getötete Männer, die sich als Frauen identifizieren, sind nicht statistisch erfasst. In den USA wurden nach Angaben der Human Rights Campaign 37 Transgender-Personen im Jahr 2020 getötet. Es folgen ganz viele Zahlen, 0,17%, 0,6%, Statistik hier, Statistik da. ausschließlich bei der Gruppe der Transsexuellen, also bei Menschen, die tatsächlich die operative Angleichung an das Erscheinungsbild eines anderen Geschlechts durchführen lassen, zeigt sich eine erhöhte Suizidrate im Vergleich zur übrigen Gesellschaft. Männern wurde der Zugang zu Frauenräumen nicht über Jahrhunderte verwehrt, weil alle Männer Vergewaltiger sind, sondern weil Vergewaltiger in der Regel Männer sind und wir es ihnen nicht ansehen. Kein Name, keine Kleidung und kein Titel gibt Auskunft darüber, ob ein Mann Frauen gefährlich wird. Dann kommen noch weitere Statistiken aus Großbritannien. Dann kommt ein Punkt, was Lisa Paus, also die Ministerin, ebenfalls verschweigt, ist die Tatsache, dass ein Großteil der transidenten Männer autogynophil ist. Autogynophilie beschreibt eine Paraphilie, bei der ein Mann von der Vorstellung erregt wird, einen weiblichen Körper zu haben. Transorganisationen möchten das gerne abstreiten, weil es meiner Meinung nach nicht ihre perfekte Inszenierung der Trans-Opferrolle passt. Ja, das genau ist halt ein Punkt. Und genau die kommen noch ganz viele weitere Statistiken, rechtliche Einordnungen, dann Sachen, die wir auch begleitet haben, die ganze Sache mit dem Männersport. Dann kommt ein Absatz über die Tavistock-Klinik, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, das ist diese Klinik, die in England geschlossen wurde, weil die halt krass übertrieben hat, sagen wir es einfach mal so. Und das konnte nicht mehr schön geredet werden. Er schließt mit, die Regierung hat meiner Ansicht nach Frauen auf unsägliche Weise behandelt und Transorganisationen völlig unhaltbare Versprechungen gemacht. Dies hätte mit einem frühen Dialog vermieden werden können. Frauen werden nun die Rechnung zahlen. Menschen, die an einer Geschlechtsdysphorie leiden, müssen weiterhin angemessene Hilfe erhalten. Ja, also man merkt, die einen sind sachlich fundiert in ihrer Religiosität und reden von der Leib Christi hat Krebs und die anderen, die kommen mit Statistiken und mit irgendwelchen anderen Fakten und solchen Sachen. Ja, und einfach ganz lustig, dass das halt so ein Für und Wider gegeben hat auf dem Block kreuz und quer von der evangelischen Kirche. Also ja. Ich habe noch eine Frage und die lautet, wenn ich mich jetzt als Frau identifiziere, darf ich dann bei Rot über die Ampel fahren oder nicht? Wie ist jetzt die Auslegung? Die Auslegung ist eindeutig. Wenn du Frau bist, aber nur in der roten Woche, ne? Ist klar. So. Oh, das so. Bild vom Monitor, das ist geil. Herz und Gewalt. Ja, und dann die amerikanische Gewalt. Flagge direkt daneben. Herz und Gewalt, ja. Herz und Gewalt, ja. Drakonischste Gesetze. Genau, kommen wir sofort zu. Die Anna Schneider schreibt, Deutschlands selbsternannte Amerika-Expertin. Strikes again, genozidal, drunter ging es nicht. Schließlich wird die amerikanische Demokratie morgen untergehen. Davor warnen derlei Experten. Schließlich seit Jahren, in Klammern erfolglos, aber egal. Ja. Genau, ist ja immer jeder schlimmer als Hitler, ne, in Amerika. Ja, hier ja, haben wir eine Scherkachel von Monitor. Hetze und Gewalt, DeSantis ist Vorreiter bei den US-Republikanern, die gerade in Fettschrift drakonischste Gesetze, insbesondere auch gegen Trans-Sternchen-Menschen durchsetzen. Sie nehmen willentlich in Kauf, dass Trans-Sternchen-Menschen sterben, etwa weil sie in den Suizid getrieben oder Opfer von aufgehetzter Gewalt werden. Die Anti-Trans-Bewegung ist im Kern genozidal und auch in Europa aktiv, sagt Annika Brockschmidt. Ja. Fantasy-Autorin. Aus Deutschland. Aus Karl-Marx-Stadt wahrscheinlich. Also nicht wirklich, aber im Geiste. Ja, und im Hintergrund der ganzen Sache ist ja dieser Besuch von ein paar CDU oder CSU-Leute waren es, glaube ich, alles, ne? Jeder Scheuer und die... Ich meine auch, es wäre eine CSU-Delegation gewesen. Genau. Drakonischste Gesetze. Ich meine, was soll ich mir darunter vorstellen? Müssen die da irgendwie in Ketten durch die Städte oder werden die Abbitte leisten und alles, ne? Nee, die werden in Frauenklamotten durch die Straßen getrieben. Ja, sorry. Kommen die in Käfige Kauf, am Rathaus? Ja, aber andersrum nimmt man ja dann willentlich in Kauf, dass Frauen in Gefängnissen vergewaltigt werden, zum Beispiel. Ja, aber das sind doch nur Verschwörungstheorien, Mann. Ach so, ja. Und wenn es das mal gibt, dann gibt es das doch schon. Das ist nichts, das sind Verschwörungstheorien, die werden von der genozidalen Antitrans-Bewegung auch in Europa gestreut. Ja. Kommt mal klar, 2023, Leute. Annika weiß, wo es lang geht. So sieht's wohl aus. Ja, was ist die Sache? Ich meine, ja, es gibt dieses, was sie ja immer noch als... Annika Panik. Max Mustermann sagt, deswegen haben wir damals auch den Transrapid eingestellt. Und recht hat er. Weil Antitrans. Ja. Jetzt haben wir Rapid Trans. Früher hätten wir Transrapid haben können, jetzt haben wir Rapid Trans. Totally. Ja, jedenfalls. Zurück zum anderen Blödsinn. Ja, dieses Gesetz nennen sie ja immer noch alle das Don't Say Gay Bill, Obwohl das ja so gar nicht hieß, so, ne? Das ist das, ja. Sondern da ging es ja irgendwie darum, dass man mit Kindern, aber wirklich kleinen Kindern, halt nicht über diese Sachen, LGBT, ganzen Kram irgendwie reden soll. Insbesondere ging es darum, dass halt auch die Lehrpersonen nicht aktiv ihre eigene Sexualität den Kindern gegenüber beschreiben. Das war ein sehr großer ja. Teil. Und da gab es ja dann auch Sachen, ich morgen weiß, was Kinder, ist, Erdkunde. Aber... Gestern habe ich die Alte mal wieder so richtig rangenommen. Also ich kann euch sagen, von ja, vorne mach's. Hinten... Das ist das genau. Das hört sich jetzt dämlich an, aber ja, genau um sowas zu verhindern. Ja, es gab ja auch diese Social Media Postings, wo sich Leute damit brüsten, dass sie die Kinder mit sowas konfrontieren. Ja, aber es waren halt nie die heterosexuell verheirateten Erdkundelehrer, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, ich hole ihn jetzt mal raus, damit den alle sehen können. Auf der anderen Seite der Medaille, und das glaube ich halt schon, weil ich es beim Shortfit Otaku gehört habe und der recherchiert da ja immer ganz gut. Es gab wohl auch 2, 3 Beispiele, wo so harmlose Sachen irgendwie waren, wie der Lehrer hat geheiratet, ja, was ist denn mit deiner Frau? Nee, ich habe einen Mann geheiratet, sowas in der Art halt. Ne? Was übrigens in Florida ja das, geht. Ne? Das ist ja so unglaublich, unglaublich feindliches, drakonischer Bundesstaat, der witzigerweise solche Dinge überhaupt nicht einschränkt, ne? Und da irgendwie gegen vorgeht. Und ja, das ist halt das Ding. Und da sind sie ja alle ausgetickt und haben das als Don't Say Gay Bill bezeichnet und alle möglichen Schauspieler haben sich damit blamiert, indem sie da irgendwie drüber geredet haben, dass das auch so schlimm wäre. Und vor allen Dingen diese ganzen Aktivisten bei Disney haben halt dem damaligen CEO irgendwie ins Ohr gelegt, dass er doch jetzt bitte mit seiner sozialen Verantwortung seines Konzerns da jetzt gegen zu opponieren habe, was ja dann dazu geführt hat, dass hier der DeSantis Disney den Krieg erklärt hat, in Anführungsstrichen, und halt diese alten Privilegien, die noch hatten, wo sie in ihrem Parkgebiet quasi das eigene Gesetz waren, wo sie quasi alles machen konnten, was sie wollten, ohne irgendwelche Genehmigungspflichten und alles, ne, was auch unwahrscheinlich praktisch natürlich war und auch viel Geld gebracht hat. Und das hat er dann halt alles gestrichen, so nach dem Motto, ja, wenn ihr hier meint, ihr müsst euch bei mir mit einmischen, dann mische ich mich jetzt bei euch auch wieder mit ein. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Das kam auch also, ganz gut an, glaube ich. Ne? Macht ja Sinn, ja. Mhm. Und ja, das hat die auf jeden Fall etliche Milliarden gekostet, diesen Konzern. Und das war eine super Idee, da auf diese Aktivisten zu hören und sich dahinter zu schmeißen. Also das war eine super Idee auf jeden Fall. Ganz toll. Kann man nichts gegen sagen, ja. Und das ist dieses Ding, und da kriegen so Leute wie die Brockschmidt hier irgendwie Schnappatmung. Ne? Weil sowas natürlich auch zeigt, dass es halt geht, ne? Dass du halt diesen Leuten auch begegnen kannst und ohne irgendwie abzudrehen oder so, ja, ihnen halt auch Paroli bieten kannst. Und der andere ja, aber nicht ohne, dass hinterher mit Dreck nach dir geworfen wird, ne? Also hier in solcher Form, wie da eben. Ja, das ist klar. Die müssen natürlich alle Geschütze dann auffahren, ne? Ja. Also, weil anders geht's ja nicht. Auf irgendeiner sachlichen Ebene kannst du das ja nicht widerlegen. Ja, und dann gibt es noch, also jetzt hier bin ich bei der Sache, aber das hatte ich jetzt auch bei der Welt da gehört, da war die Anna Schneider auch bei Welt TV und hat da irgendwie drüber geredet und da hieß es dann auch irgendwie, es hätte auch noch so ein Abtreibungsgesetz gegeben, wo es jetzt irgendwie nach bis zur 6. Woche oder so nicht mehr geht, außer in 1000 Ausnahmefällen, ne, wo ich mir auch wieder denke, ja, in Deutschland ist es im Endeffekt, also ich weiß nicht genau, wo die Grenze hier bei uns ist, aber da ist es halt auch in 1000 Ausnahmefällen und finde ich jetzt auch nicht so. Also ich kann da nicht zu sagen, ob diese 6. Woche jetzt irgendwie früh ist oder ob das noch weitergeht oder so, aber im Endeffekt an irgendeiner Stelle muss es halt eine Grenze geben. 20. Woche ist, glaube ich, bei uns normal. Okay. Also, ja, also wahrscheinlich, vielleicht ist das zu früh, weiß ich nicht, aber ja, dann kann man natürlich auch darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber auf der anderen Seite macht das den DeSantis halt auch nicht zum Unmenschen, also wenn man das Gesetz falsch findet und die das da falsch finden, die darunter leben müssen, dann sollen sie sich halt wieder anders wählen, der das Gesetz wieder ändert. Oder was weiß ich. Ja, also im Sinne des Verbraucherschutzes ist so ein Rückgaberecht eigentlich gut, sollte auf bis zu 3 Jahre nach Geburt ausgeweitet werden. Zumindest Gewährleistung 1 Jahr. Also ja, zumindest ist ja alles nicht so schlimm, wie sie hier behaupten. Ne? Das ist ja kannst immer wieder dir, ein kannst du dir dann vom Hersteller zurückholen, die Gewährleistung. Genau. Die kriegt man ja eh. Ja. Beziehungsweise nicht vom Hersteller, vom Zulieferer. So. Ja. Ja, und hier hat sich mal die Twitter-Nutzerin Lilith Beaumont, die auch eine Zuschauerin von uns scheinbar ist, also sie hat sich auf jeden Fall mal positiv geäußert zu unserem Podcast hier. Also, Ja, falls du noch ich verfolge zuhörst, ja auch. schönen Gruß auf jeden Fall. Und die hat sich hier angeschaut, dieses Lemkin-Institut, auf das sich die Frau Brockschmidt hier wieder berufen hat. Das hat sie sich auch in der Vergangenheit schon mal, kann ich mich noch erinnern. Und er hat gesagt, ich hab mich ja bereits über dieses dubiose Lemkin-Institut informiert. Es wundert mich, dass es Frau Brockschmidt als Journalistin nicht getan hat. Es handelt sich nicht um das renommierte Raphael-Lemkin-Seminar for Genocide Prevention. Und da gibt es einen Link, irgendwas mit Auschwitz-Institut. Sondern um eine kleine NGO. Und der von Brockschmidt angesprochene Kommentar dieses in Anführungsstrichen Instituts ist ein unterkomplexes Propagandastück. Genozidal ist mit Sicherheit nicht die korrekte Bezeichnung, sondern verschwörungstheoretisches Geschwurbel, was bei den Protagonisten nicht weiter verwundert, ja. Und die Chefin von diesem Lemkin-Institut hat selber ein Transkind und die ist halt auch komplett überzeugt von dem ganzen Kram. Also in Anführungsstrichen Transkind, will ich mal sagen. Weil, ob das wirklich ein Transkind ist Ich oder. finde den Spruch am besten, Transkinder sind wie vegane Katzen. Ja, Wir wissen wahrscheinlich. alle, wer die, wer, Ja, weiß ich nicht, naja, rüttiert. ob das wirklich so ist, weil, keine Ahnung. Also, es gibt ja so ein paar Leute, die da später auch bei geblieben sind und auch meinen, dass es relativ früh bei denen sich schon rausgeatmet, aber Nee, trotzdem. guck mal, was, das hat jemand, ich weiß nicht, wer, wem ich jetzt den Credit hier wegnehme, aber auf Twitter hat das diese Woche jemand gepostet. Wie viele Hollywood-Stars gibt es, die Transkinder haben? Und Ja, willst du das mir sagen, stimmt. dass das Ja, aber der eine Umkehrschluss. statistisch wahrscheinliche Häufung Ja, ist? aber ich glaube, den Umkehrschluss kann man trotzdem nicht machen. Also, ich glaube schon, dass man das den Leuten noch einreden kann, aber ich glaube nicht, dass es immer eingeredet ist. Also, das mit der Nein, Katze, aber das ich, passt, glaube ich, also, nicht. es Klar, gab ja auch, es es gab gibt ja die auch vor dem dysphorischen ganzen, Leute, klar, nein, aber nicht Tausende von Tausenden von Ja, eben. Es Tausenden. gibt ganz Und wenige und vor auch die, diesem, die es gibt, auch eben die, die es gibt, sollten da auch nichts machen, bevor sie volljährig sind und ihre Pubertät durchhaben. vor diesem ganzen Hype gab es das ja auch schon. Und diese Menschen haben das im Normalfall entdeckt, wenn sie in ihre Pubertät gekommen sind. Was die jetzt machen wollen, ist ja, Gott, Gott, wir helfen denen, indem wir vorher schon rausfinden, welche von denen hinterher. Das ist ja dieser ganze Irrsinn. Ja? Also vorher hat das, ist das ja auch erst dann aufgetreten, wenn auch Sexualität aufgetreten ist, weil es erst dann relevant wurde. Heute versucht man hier mit dem, mit der Kristallkugel und der Schere irgendwie Wunder zu vollbringen im Endeffekt. Das ist Es ist völlig halt irrsinnig. eine langfristige Angelegenheit, die die Leute mit sich selber klären müssen. Und die Leute müssen aufgeklärt werden, was richtig ist. Aber wenn die Aufklärung dran besteht, ja, jedes Signal ist richtig, nimm alles, mach es einfach, lass dich nicht beirren, nicht zweimal drüber nachdenken, sofort, jetzt. Wenn das die Art von Beratung ist, die die Leute bekommen, dann, ja, Ja, bei braucht es sich nicht Genozid zu wundern, halt, dass es ne? Tausende von Tausenden von Und Fällen was gibt. die Leute halt auch nicht wahrhaben wollen, ist, dass diese ganzen Depressionen und so. Und klar, die Leute, also die richtigen Transpersonen, die haben scheinbar halt auch oft irgendwelche Gedanken, sich zu verstümmeln und solche Dinge. Und ja, aber wenn das dann alles gemacht wird und so, also das scheint ja schon so zu sein, dass diese Statistiken so sind, dass diese ganzen Selbstmorde und solche Geschichten halt häufiger auftreten, nachdem die solche Sachen dann gemacht haben und nicht vorher. Also auch an der Stelle wieder, wenn dieses Argument, dass das irgendwie die Selbstmorde irgendwie hochtreibt, ist ziemlich heftig, weil wahrscheinlich das Gegenteil der Fall ist. Also Also ich euer weiß nicht, ob Geschwafel. hinterher mehr sind. Das Letzte, was ich gelesen habe, dass es keinen nicht signifikant weniger gibt nach der Operation. Dass es sehr viel mehr wären, das hatte ich jetzt so noch. Das kann ja noch kommen. Ne? Wie gesagt, Tausende von Tausenden von Tausenden, da läuft irgendwas schief. Ne? Bei den Leuten geht auch irgendwann Licht an. Das ist halt nur die Ja, Frage, wie die. hoch ist der soziale Druck und wie hoch ist die eigene Scham, sich dann auch wirklich drum zu Das kümmern. ist ja dieser Talking Point. Die Ja, kommen ja das echt, die zurückzudrehen. erpressen ja auch die Eltern, diese Sachen zu machen. So nach dem Motto, hätten sie lieber ein Transkind als ein totes Kind. Das ist ja so ein Talking Point, den die da echt bringen, so, bei solchen Geschichten. Und drehen das so hin, als wäre das irgendwie die große Selbstmord. Hier Vorbeugung, den Leuten irgendwas abzuschneiden. Und das scheint Ja, wirklich nicht so zu sein. es ist halt die, das ist halt perfide übernommen worden von 1:1, hätten sie lieber ein schwules Kind oder ein totes Kind. Das war ja früher auch so in der gesellschaftlichen Diskussion. Das ist schon ein bisschen billig, wie das Sprüche. Ganz anderes. Aber ja, gut. Ne? Ja, und Eurovision Dingsbums war ja auch am Wochenende. Und was war da in Deutschland? Allemagne Zero Bar. Achso. Also der letzte geworden, oder was? Ja. Ja, es sind nur Punkte. Aber nicht, ne? Sie haben Punkte gekriegt, aber würde ich einfach nicht mehr hinfahren, ne? Einfach nicht mehr teilnehmen. Ne? Das liegt doch nicht an der Zahlen, Musik oder dem Teilnehmen. Ich meine, ja, wer will denn das? Wer will denn das? Weißt du, diesen ekligen Typen mit der Brille, der immer vorne sitzt, immer dem Lehrer Komplimente macht und dem alles petzt und wer will den denn bei seiner Party dabei haben? Niemand. Und deswegen zeigt man ihm das auch. Und genauso ist das mit Deutschland. Ich würde Deutschland auch nicht dabei haben. Was macht man dann, wenn man solche Signale bekommt? Dann bleibt man weg. Soll ich denn da bei Leuten nämlich nicht wollen, sozusagen? Ja, ich glaube, wir sind jetzt ein Land von Transphoben, glaube ich, weil J.K. Rowling hat bei Twitter geschrieben, dass sie den deutschen Beitrag gut fand. Ach so. Ich bin aber nicht sicher, wie weit sie das ironisch gemeint hat. Aber das sehen wir, oder? Ja, das muss ich nicht ganz klären, ja. Das konnte ich nicht abschließend klären. Aber, ja. Ja, ich habe die Nummer unfreiwillig gehört. Ich war auf einem Familienfest und dann bin ich morgens mit meinen Eltern zurückgefahren. Und die haben die Angewohnheiten, einfach gnadenlos HR3 anzumachen. Egal, was da für ein Scheiß läuft. In der Stunde ist das Einzige, was ich mochte, war The Power of Love von Huey Lewis. Das war irgendwie der Oldie der Stunde und der Rest war nur Dreck. Unter anderem das da, was sie da gespielt haben. Und es war halt ein billiger Eskimo-Callboy-Abklatsch irgendwie mit viel weniger Inspiration. Also ich fand es ganz grauenhaft. Tja, und hier sehen wir die Profilbilder vom Euro-Nazi-Song-Contest. Die ganzen Hardcore-Nationalisten aus ganz Europa treffen sich und singen ihre völkischen Lieder. Nur ein Land ist dieses Jahr wirklich mit erhobenem Haupt hingegangen, hat sich gegen den Trend gestellt, hat gesagt, nein, wir machen diesen Nazi-Dreck nicht mit. Wir sind für Vielfalt, wir sind Deutschland, wir sind ja. Wir sind die, die euch überall mit der Regenbogenscheiße auf den Sack gehen, von hier, von den NGOs in euren Ländern sowieso schon in großen Batzen reingedrückt kriegt. Ist uns auch völlig egal, ob da Länder wie Albanien, Armenien oder Kroatien oder was weiß ich, eine andere Moral haben und vielleicht anders denken, ist es uns scheißegal, ihr müsst das alle fressen, wir sind Deutschland, wir schieben es euch vorne und hinten rein, bis es euch zu den Ohren wieder rauskommt. Wir sind Deutschland, wir sind bunt, wir sind Regenbogen, yeah, wir sind Trans Acceptance, wir sind all das und wir sind viel toller als ihr, deswegen wir sind ja, moralisch darauf hat die fucking Welt, überlegen. Darauf hat die Welt gewartet, ne, dass wir unsere Hoheitszeichen wieder eintauschen gegen die Symbole von irgendwelchen politischen Bewegungen. Das ist auf jeden Fall eine super Entwicklung. Und auch mit nicht nur die Regenbogenfahne, sondern natürlich mit dem Sternzerstörerschatten. Das muss die Regenbogenfahne mit Sternzerstörer nicht auch ein altes buddhistisches Symbol bedeutet was ganz anderes. Ja, keine Ahnung. Widerstand ist zwecklos, das ist wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja. Ja. Was Sheldon wohl dazu sagen würde. Schrecklich, gar schrecklich. Für eine neue Idee von Männlichkeit. Mhm. Weil wir brauchen die halt einfach. Nee, in dem Fall finde ich das eigentlich ganz gut. Der Autor, der hier vorgestellt wird, heißt Fikri Anil Altintas und ist Experte für Themen wie toxische Männlichkeit, Rollenbilder und Orientalismus und in Wetzlar aufgewachsen. Und eigentlich finde ich das ganz interessant, dass jemand aus so einer Sozialisation da mal rangeht und vielleicht mal über Männlichkeit nachdenkt, aber ich bringe ja hier nichts mit, was irgendwie aufheitert oder Hoffnung macht, sondern ich bringe hier jemanden mit, der das Kind dann sofort mit dem Bart ausschüttet und sofort voll in die Nomenklatura einsteigt. Meint er denn auch nur uns oder auch sich? Nee, also ich habe schon seit meiner Kindheit eine Ambivalenz verspürt, weil ich einige Vorstellungen, die Freunde über den Mann hatten, nicht ganz verstehen und performen wollte. Bei Performen war mir eigentlich schon klar, wohin das geht. Die Beschäftigung mit Männlichkeit war für mich in erster Linie ein Versuch, mich und die Art und Weise, wie ich von der Gesellschaft gelesen werde. Ah ja, also okay, gelesen, ja, okay. Ich weiß, was passieren wird. Zu verstehen und zu begreifen. Das heißt, zu realisieren, dass man als Cis-Heteroman, Mann, bei dem der Geburt des menschlichen Geschlechts zugewiesen wurde, der sich damit identifiziert, Anmerkung der Redaktion, durch die eigene Sozialisation und persönlichen Entscheidungen daran beteiligt ist, patriarchale Strukturen zu reproduzieren und zu manifestieren. Gleichzeitig aber auch offenzulegen und zu problematisieren, wie türkisch-muslimisch gelesene Männer in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Du möchtest den Kuchen essen und den behalten. Okay. Die Herausforderung ist, die Komplexitäten und Zwischentöne im Blick auf Männlichkeit nicht auszublenden. Der letzte Satz war eine Luftnummer, finde ich, oder? Boah, ey, ja genau, ich wollte gerade fragen, was er denn damit wohl meinen würde. Also ja. So, welche Rolle spielen die Frauen in ihrer Familie bei der Dekonstruktion von Männlichkeit? Männlichkeiten. Vielleicht sogar die wichtigere. Ohne die Care-Arbeit meiner zwei großen Schwestern und meiner Mama, sowie vieler Freundinnen, hätte ich überhaupt nicht verstanden, wie sehr mein Vater, aber auch sein Umfeld ebenfalls durch das Patriarchat verletzt und eingeengt werden. Indem er die rumkommandiert und... Nee, ja. Meine Schwestern waren immer Vorbilder für mich und gleichzeitig hielten sie mir den Rücken frei. Bei ihnen durfte ich mich in meiner Ambivalenz und Fragilität zeigen und diese in mir kultivieren. Das hat mich erst in die Lage versetzt, den Weg zur Auseinandersetzung mit Männlichkeit zu finden, der dann letztlich über meinen Vater führte. Boah, ja, es gibt schon moderne türkische Familien, aber so weit, dass es so weit geht. Schwer zu glauben. Ja, also... Und er hat das auf Türkisch geschrieben, oder? Weshalb haben Sie für Ihr autobiografisches Buch eine literarische, fast poetische Herangehensweise gewählt? Weil es der einzige Zugang war, der sich richtig angefühlt hat. Dabei habe ich viel von der türkischen Sprache gelernt und abgeschaut. Sie hat mich emotional in meinem Schreiben mehr geprägt als die deutsche Sprache. Sie steckt voller Hingabe, Überzeichnung, Hoffnung, Unbehagen und sieht mich in einer Unmittelbarkeit, die mir im Deutschen oft fehlt. Interessant, ich finde, unsere Sprache steckt voller Hingabe, Überzeichnung, Hoffnung, Unbehagen und sieht mich in einem. Naja, ja. Gut, ja. Ja. Okay. Schade, also, das ist wie halt, man kann halt auch zu weit springen, weißt du? Und dann landet man halt auf der anderen Seite und das ist auch nicht viel besser. Wieder einer, der sich selbst ausgestochen hat aus der Konkurrenz. Und der arme Kerl ist ja dann ein völliges Alien eigentlich, weil seine türkische Community sagt, wat, Alter, was? Ja, und die Deutschen sagen, wie? Naja, aber schauen wir mal. Ernstere Themen. Bei der Elite-Uni Harvard hat es einen Leak gegeben, beziehungsweise eine Excel-Liste ist an alle Leute rausgegangen in der Version, die so nicht hätte rausgehen sollen. Und zwar waren da versteckte Spalten drin in der Excel-Liste. Und die hätten halt die Rezipienten der Liste eigentlich nicht kriegen sollen, haben sie aber gekriegt, dann ist das aufgefallen. Und der Post-Millennial hat Zugriff auf eine Ausgabe dieser Listen bekommen, hat versucht, das auch bei Harvard zu verifizieren. Harvard hat nämlich alle angewiesen, die auf keinen Fall zu teilen, die Listen, und sie zu vernichten. Harvard hat sich nicht dazu geäußert, ob das eine echte Liste ist oder nicht. Und wenn du mal runter scrollst an dem Bild von Harvard vorbei, dann kommt das so ein Screenshot, den würde ich gern sehen. Genau hier. Und da sehen wir nämlich auch zum Beispiel die eine der ausgeblendeten Spalten, und zwar die Department Notes. Und da kann dann dem jeweiligen hier ausgeschwärzten Studenten was zugeordnet werden. In dem Fall haben wir hier die Kennzeichen Minority und Lobby. Lobby ist nicht geklärt, aber es kann sich ja jeder vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, nach dem, was PostMillennial hier berichtet, dass der Anteil von Leuten, die über Lobby einen Platz in Harvard kriegen, das könnten natürlich Spender sein, das könnten einfach Sachen wie Nepotismus sein. Ja, die Sekretärin ist die Tante von dem und hat gesagt, bitte nehmt ihn doch. Könnte alles sein. Die Baerbock? Nee, Baerbock nicht. Nein, Lauterbach, ne? Nee. Ich meine doch. Die war doch London School of Economics. Ja, genau. Also Lauterbach war da, oder? Ja, also oder Minority und Lobby. Mehr Slots für Lobby als für Minority. Ist ja auch ganz lustig. Und was halt diese Leaks eindeutig bestätigen, ist die Tatsache, dass asiatische Schüler oder Studenten halt massiv benachteiligt werden, wenn es hier um die, also es sind hier, geht hier um Doktorandenprogramme. Ne? Ja, das ist dann die besten Auswahlen, ne? Genau, also dann kommt ein weiterer Screenshot, wenn du weiter runter gehst. Da hat man dann noch eine Spalte mit Kommentaren gehabt, beziehungsweise auch, wo halt Leute so fast miteinander kommuniziert haben über die verschiedenen Studenten. Und was halt hierbei rauskommt, und im Endeffekt wendet sich dieser Artikel und halt auch einige Klagen von asiatischen Studenten gegen diese Affirmative Action in Amerika, also dieses Programm für Minderheiten, um bessere Chancen zu haben bei Zulassung für eben solche Studiengänge oder Doktorandenstudiengänge. Ja. Und hier aus den Sachen geht halt klar hervor, dass mindestens zwei der Leute, die mit Minority gekennzeichnet waren, den Cut eigentlich nicht gemacht hätten. Also so Kommentare drin wie, ja, ich weiß nicht, hat also die Empfehlungsschreiben sind nicht für uns. Das sieht man auf den ersten Blick. Oder ja, ob der das alles kann hier und das hinkriegt, wissen wir nicht und so. Also ist schon mal ganz klar, dass die Chance auch für jemanden, der halt eher am unteren Rand des Feldes ist, besser ist, wenn er Minority ist oder natürlich auch Lobby. Und der Witz ist natürlich, ostasiatische Mitschüler wie japanischstämmige, chinesischstämmige und so weiter und so fort, Inder, fallen halt dann nicht unter den Minority. Inder weiß ich nicht, aber zumindest die fernöstlichen Studenten fallen halt nicht unter Minority. Und es könnte durchaus sein, dass halt wenn das hier ein Beweisstück ist, sozusagen, was in den. Die Prozessen sind deswegen nicht Minority, weil die als Asiaten zusammengefasst werden, oder wie verstehe ich das? Nee, die sind einfach nicht Minority, denen geht's doch gut. Ach so. Minority bist du nur, wenn du marginalisiert bist. Die Asiaten sind doch super vertreten. Okay. Die kriegen das schon hin. Rassismus halt. Irgendwie zusammengefasst oder so. Gibt ja auch auf verschiedenen Ländern in Asien. Ich weiß ja nicht, wie das so ist mit der Zusammensetzung in Amerika, aber. Tja. Das ist schon ein bisschen. Inder werden auch benachteiligt, sagt der Gornoki im Chat. Oh, ja. Ja, also warten wir mal ab. Vielleicht fällt die Affirmative Action da auch in Amerika. Könnte durchaus passieren. Ja, die Affirmative Action ist eine der wenigen Sachen, die normale Leute noch nach Harvard reingelassen hat, weil vorher war es alles nur Top-Donors und wer kennt wen und andere Beziehungen, sonst gar nichts. Aber ja. Lobby halt. Ne? Genau, Lobby. Kommen wir zu einer anderen Lobby, die Bundestagslobby. Ja, der Bundestag bestätigt sich selbst. Der schöne Bürgerrat, der Nahrungsmittelbürgerrat. Ja, ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Auf dem Weg zu einer immer perfekteren Demokratie hat der Bundestag ein bemerkenswertes Eingeständnis seiner Impotenz abgeliefert. Die Mehrheit der Regierungskoalition beschließt die Einsetzung eines Bürgerrats, in dem per Los ausgewählte Teilnehmer über Lebensmittelkennzeichnung und Nahrungsmittelverschwendung diskutieren sollen. Anschließend erhält der. Bitte? Das ist schon beschlossen, das war mir gar nicht klar. Anschließend erhält der Bundestag eine Empfehlung und soll darüber befinden. Man darf prognostizieren, wer erhält sich nicht an die Wünsche dieser geschworenen Versammlung. Was Bürgernähe und ein bisschen Basisdemokratie symbolisieren soll, wirft also ein paar gravierende Fragen zum Rechtsstaatsverständnis und dem Respekt vor der Demokratie der Bundestagsmehrheit auf. Ein Parlament, das sich selbst entmachtet und einem per Los ausgewählten Gremium Befugnisse überträgt, kapituliert vor dem diffusen Bürgerwunsch nach mehr politischer Beteiligung und flüchtet sich in Symbolismus. Es wäre das Parlament selbst, das die Bürgernähe und die Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern herzustellen hätte. Es wäre der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, ein etabliertes parlamentarisches Gremium, der Bürgerbefragungen organisieren, Anhörungen öffentlich wirksam gestalten oder auf Studienfahrt mit organisierter Bürgerbeteiligung hätte gehen können. Es wären die noch 736 gewählten Abgeordneten, deren vornehmste Pflicht es ist, das Volk zu vertreten und für die Repräsentation in der Demokratie zu sorgen. Ja, so wie das Sonderbeauftragtenunwesen der Bundesregierung die Arbeit der Exekutive entwertet und damit auch Verantwortlichkeiten verwischt, so sorgt der Bürgerrat für die Entmachtung des Parlaments und sei sie zunächst nur symbolisch. Ja, an sich haben wir einen Bürgerrat und dieser Bürgerrat heißt Bundestag. Also es geht halt wirklich darum, die Verantwortlichkeiten, die sind an sich schon da. Und es wird jetzt nur ein weiteres Gremium geschaffen. Das heißt, die Leute haben noch weniger zu tun. Und es gibt noch mehr Pöstchen, die sich um diesen Bürgerrat da kümmern können. Ja, und, eben. Es gibt lauter Experten. Also an sich ist der Bundestag genau dafür da, das zu machen, was jetzt an diesen Rat aussortiert. Ja, aber da kommen dann Experten dazu, die dem Bürgerrat dann Rat geben. Und dann wird er sich ganz tolle Sachen überlegen. Und der Bundestag sagt dann, ja, hier haben sie sich ganz tolle Sachen überlegt. Und wenn das dann den gerade Herrschenden in ihre sowieso schon verfolgte Politik passt, dann werden sie das annehmen, die Änderungen, die der Bürgerrat vorschlägt. Und ansonsten werden sie die leider mit ein paar Anpassungen, die dann auf das hinausläufen, was man sowieso tun will, werden sie die dann ablehnen. Ja. Also im Endeffekt ist es irgendwie Vortäuschung von direkter Demokratie und Vortäuschung von Behörden auf die Leute, die Ahnung haben. Und im Endeffekt kann man es auch gleich selber machen, weil darauf läuft es ja sowieso hinaus. Also, wo sie als Experten wieder die Kämpfe hat oder so. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja, natürlich. Die ganzen Experten werden nur aus einer Richtung kommen. Ich glaube, das wird alles komplett hier idealistisch ablaufen. Die werden alle sagen so, ja, und das Essen und es ist ja auch viel zu viel, ne? Wir schmeißen so viel weg. Ja, ja, bla bla bla. Und die werden von den Experten da drin bestärkt. Und das Schlimme, das Perfide ist, hinterher werden die Politiker sagen, guck mal, das Volk hat doch gesagt, das will das. Das Volk, der Bürgerrat, wir haben euch doch extra das da gegeben. Die haben doch gesagt, wir sollen das machen. Und wenn ihr was zu kacken habt, dann wendet euch doch an die. Ja, können sie gleich Personenschutz für alle Mitglieder ordern. Ja, so ungefähr. Ja, nee, aber ja, wieso, du kennst doch unsere Zeit. Wir sind dann entlassen danach, dann, und da ist dann keiner schuld. Die haben das halt entschieden und wir müssen das jetzt machen, ja. Aber im Endeffekt wissen die überhaupt nichts, ne? Also es ist natürlich überhaupt nicht bindend, was die da irgendwie erlassen. Steht jetzt nicht im Grundgesetz drin oder so, dass die da irgendwas jetzt zu melden haben, sondern die haben das einfach jetzt eingesetzt, der Bundestag setzt es ein, irgendein Gremium, was dann denen irgendwas erzählen kann und ob die das dann hinterher machen oder nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, ist komplett denen eigentlich überlassen, aber was du sagst, Maß ist schon richtig, die werden natürlich dann sagen, so nach dem Motto, ja, das ist ja jetzt hier Volkes Wille und deswegen machen wir jetzt das, was wir sowieso schon vorhatten. Ziehen wir dann jetzt auch durch. Und auch dieser ganze Auswahlprozess ist so lächerlich und manipulierbar und an so vielen Stellen steuerbar, dass du von vornherein nur die Leute reinholst, die dann auch anfällig dafür sind, deinen Kram zu sagen. Das ist so lächerlich und falsch und eine Gefahr für unsere Demokratie, höre ich immer wieder von den Akteuren da. Aber das hier, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Tja, also was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass irgendwelche random Leute da per Los reinkommen und dann einfach so entscheiden, wie sie wollen. Weil die werden ja unterstützt von Experten, die in den Themen drin sind und von Nichtregierungsorganisationen, die natürlich auch die Guten sind. Und die werden sich die zur Verfügung stellen. Es geht ja auch um die Teilhabe. Ne? Die Teilhabe ist auch ganz wichtig. Also man muss sich ganz genau überlegen, wie viel Prozent von welcher Gruppe Leute da jetzt drin vertreten sein müssen. Ich habe schon sowas gehört von wegen, ja, wir brauchen dann Veganer, wir brauchen Vegetarier, wir brauchen Fleischesser, Also die braucht man eigentlich nicht, aber als Wahlkandidat braucht man die schon. Und ich glaube, eine ganz gute Idee über die Atmosphäre in dem Laden kriegt man, wenn man sich nochmal den Klassiker Die Zwölf Geschworenen, 12 Angry Men von 1957 anguckt. Ja, das wäre ja schön. Da hätten sie ja wenigstens einen dabei, der am Ende alle überzeugt vom Richtigen. Ich Ja, glaube, das wird da aber nicht passieren. es ist ja ambivalent. Also es könnte ja auch die Frau Kahane sein, die da sitzen, die anderen von ihrer Denkweise überzeugt. Ja. Aber es wird am Ende eine Stimme geben, die spricht. Das meine ich damit. Dann Ja. Also es zwölf wird Angry Sam oder wie? abweichende Meinungen wird es da nicht geben. Ja. Also ich habe wenig Hoffnung, dass dann da, was weiß ich, der Abel reingewählt wird und der den mal den Boden mit dem Kulturmarxismus wischt oder so. Das glaube ich halt nicht, dass sowas passieren wird. Die werden die Leute, das ist wie mit den Fragerunden, wenn der Scholz oder früher die Merkel oder so irgendwo aufgetreten sind bei so einer Volksnähe-Simulation und haben dann, hinterher hast du doch immer rausgekriegt, gerade jetzt wieder war doch beim Scholz die Sache, dass die Hälfte der Leute, die ihn gefragt haben, irgendwelche SPD-Funktionäre waren. Also, es ist doch alles nur Theater. Und warum soll das in diesem Rat anders sein? Ja, ich freue mich schon. Was, Ich wie die weiß ehrlich gesagt gar Ratsmitglieder nicht, ob heißen die. alle Greichen. Das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, oder? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die überhaupt öffentlich tagen werden. Das habe ich jetzt noch gar nicht rausgehört. Ist auch wieder die Frage, haben wir nicht ein Anrecht drauf, zu sehen, was da passiert? Auch vielleicht, dass man irgendwie sagen kann, guck mal, hier ist klar manipuliert worden, hier ist gelogen worden, hier haben die Experten Dinge falsch dargestellt. Das muss ja eine Kontrolle da. Ich meine, wir haben extra diese ganzen Kontrollorgane. Haben wir da auch eins? Tja, wen Können fragt man vielleicht irgendwie da? Wahlbeobachter so von der UNO dahin schicken oder so? Oh Gott. Weißhelme, keine Ahnung. Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Weil ich glaube, wenn das übertragen werden würde, wäre es garantiert ein Talking Points Bonanza. Also, ich rechne Boah, eigentlich dann nehme ich damit. mir Urlaub. So Dann wie nehme ich damals Urlaub und streamen wir live, Chris. in Kommst Stuttgart ne? 21, ne? Das ist auch so. 8 Stunden Livestream am Tag. Hartwandlung. Ja, aber da ist es schon, das große grüne Amigo-System. Hier heißt es, es ist viel größer, als sie für möglich halten, aber es werden immer die üblichen 5 oder 8 Namen so genannt. Das halte ich jetzt nicht so für so groß, aber es ist ja immerhin schon Ich auffällig. weiß nicht, ob 5 oder 8 da reichten. Ausreichen. Ja, Und ein viel paar mehr habe ich da jedenfalls nicht auf dem Schirm. zerquetschte. Sagen wir mal so. Und ein paar Es ist nur, zerquetschte, ja. ja. Das hat der Habeck gesagt, ich habe entschieden, Reichen muss nicht gehen. Könnte auch sagen, er hat nicht entschieden, ne? Dass es Reichen geben muss. Ja. Er könnte auch sagen, er hat entschieden, der Staat bin ich. Und was war die Ja, andere genau. Sache? Er hat irgendwie gesagt, ja, und jetzt gucken wir mal dieses und jenes Argumentation, irgendwie schaue ich mal, ob ich damit durchkomme. War auch so ein Spruch So. von ihm. Ja, passt zu der Geschichte. Also, die versuchen das durchzuziehen, ne? Sind kleben so ein bisschen an der Macht und so Ja, er weiter. ist halt der Beste. Greichen ist einfach der Beste. Es gibt einfach, er ist ohne Greichen quasi, Stimmt. Gleichen. Er ist der absolute Beste. Man wären aber auch ein paar Titel bei gewesen jetzt schon. Man kann ihn nicht wegschicken. Es geht nicht. Dieses Niveau werden die anderen nie ergreifen. So sieht's aus. Keiner kann ihm das Wasser greichen. Ja, da ist ja unsere Presse einigermaßen dran, sagen wir so, und meckern auch drüber. Keine Ahnung, vielleicht hat es ja damit zu tun, dass der Unsere Presse, welche Achtung Reichelt, oder Hey, wie? der Fokus zum War der Beispiel. Fokus, ja. Ich kann sagen, aber nicht viele, also nicht alle. Ja, sie touchen das so vorsichtig, ne? Was haben sie beim Tagesschau Boah. gesagt? Die angebliche Amigo-System oder sowas in der Art, ja. Angebliche Verstrickungen, ja. Das ist nicht Aber angeblich, das ist schon ziemlich eindeutig, ne? Vor allem ja, wenn ich er meine, da. vergleichbare Sachen gab es in der Vergangenheit immer und da sind sehr viel krassere Konsequenzen Ich rausgekommen. meine, der Ja. Umstand, dass der Greichen seinen Trauzeugen bei dem Einstellungsverfahren gesiezt hat, ist schon ein ziemlich eindeutiger ja, Täuschungsnachweis, ne? Ja. Ist Täuschungsversuch und ist der Nachweis dafür auch, ne? Deswegen, das muss dann eigentlich auch geahndet werden, finde ich. Erinnert ihr euch, wie der Möllermann damals den Einkaufsplastikchip seines Bruders auf Ja. dem Briefpapier des Ministeriums beworben hat? Der ist zurückgetreten. Hm. Über den kann man denken, was man will, aber der hat wenigstens die Verantwortung übernommen. Robert hier sagt, scheiß drauf. Hm. Ich komme damit durch, weil ich der Robert bin. Weil ihr mich alle mögt, weil ich so cool bin. Ja, er ist einfach ohne Greif. Nee, er hat einfach keine angreifbare Position gerade. Die Beliebtheitsskala ist aber schon ganz schön. Weil er kann in seinem Ressort machen, was er will. So, also da, rein rechtlich gesehen kann er das so machen, wie er es macht. Aber es ist halt nicht diplomatisch, das zu tun. Aber gut, ich meine, wer soll dem Habeck denn, ich meine, was soll der Habeck denn noch verkacken? Ne, der kann ja nicht größere Fauxpas begehen, die er schon begangen hat. Deswegen hat er auch so eine gewisse Narrenfreiheit. Ja, also er kann das alles machen und so, das will ich mal ein bisschen einschränken. Also, weil dieser Herr Greichen ist ja zum Beispiel auch kein parlamentarischer Staatssekretär. Ne? Also es gibt ja diese Leute, diese Bundestagsabgeordneten, die da als Staatssekretäre sind, die sogenannten parlamentarischen Staatssekretäre. Und dann gibt es diese normalen Staatssekretäre und da hat mich hier der Dinges drauf aufmerksam gemacht, der Hans-Georg Maaßen, dass es ja eigentlich für diese normalen Staatssekretäre Regelungen gibt. Das ist ja Beamtenrecht. Und da gibt es ein, wie hat er das genannt, ein Laufbahnrecht. Und das sagt also ganz klar, auf welchem Stand du sein musst, damit du so einen Posten als hoher Beamter überhaupt erfüllen darfst. Weil es ist nämlich nicht einfach so nach dem Motto, dann nehme ich mir irgendwie irgendwen, den ich kenne, und setze den dahin. Das funktioniert nicht, das ist überhaupt gar nicht erlaubt. Das geht gar nicht. Also, dass diese Leute meistens aus irgendwelchen Parteibüchern ein Parteibuch haben und so und da irgendwie aus der Sache irgendwie kommen, das ist schon so, aber das müssen trotzdem hohe Beamte sein, damit die da nach diesem Laufbahnrecht überhaupt diesen Posten begleiten können. Und was war der Greichen? Der Greichen war irgendwie Chef von Agora Energiewende und das ist halt keine Beamtenlaufbahn. Ne? Also auch in der Sache schon alleine. Und da spricht überhaupt keiner drüber. Ich habe das vom Maaßen das erste und einzige Mal gehört bisher, dass es da halt auch ein Problem gibt eigentlich an der Stelle. Ja, so richtig tief graben kann ja auch nicht, das stimmt wohl. Und es gibt ja durchaus in den Medien auch die Apologeten, die sagen, das sei alles nur eine rechte Inszenierung, bla bla bla. Bla. Man braucht die Leute, weil die so gut sind, ohne Gereichnis. Ja, es ist eine perfekte Überleitung zu Aktuelle Stunde, Vertrauen in Klimaschutz, Personalpolitik unter Bundesminister Habeck. Und dieses Ding von wegen Kampagne und so weiter und so fort. Ja, ich fahre einfach mal ab. Audretsch, das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Chaya, danke für diese Rede. Diese Rede hätte nicht entlarvender sein können. Sie haben nicht ein Wort zur Sache gesagt, nicht ein Wort. Das, was Sie hier gemacht haben, sind Ihre fossilen Blütenträume wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das, was Sie gemacht haben, ist gegen Klimaschutz zu agitieren, so wie Sie es 16 Jahre lang gemacht haben. Darum geht es Ihnen. Es sind Kampagnen gegen Klimaschutz. Das ist Ihr Motiv und Ihr Antrieb. Das ist alles. Und jetzt versuchen Sie das, was Sie gemacht haben in 16 Jahren, jetzt mit... Dieser Filz im Ministerium, das ist jetzt dieser Antiklimaschutz? Ach, oh nein, Mann. Darauf hinweisen ist Antiklimaschutz. Also ja, schon. Das Kritisieren ist Antiklimaschutz. Uff. Das sind die fossilen Blüten. Erstaunlich aber. Nicht, die fossilen Blüten, ja. Ja, schöner Versuch abzulenken, ja, aber es ist sehr... Ja, jetzt dieser Herr hier bringt die ganze Bandbreite. Ne? Also das ist eine Kampagne, und was hat er auch schon mit untergebracht? 16 Jahre, ne, das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man sagt, 16 Jahre waren Sie ja an der Macht und deswegen braucht es sowieso nichts sagen. Die und eure Spezies, mit denen ihr zusammen regiert, du Flachpfeife. Ja, oh, Entschuldigung, ich meinte natürlich, ich nehme das zurück. Ja, aber das war alles die Schuld von der bösen CDU und CSU, die sind fossilen Blüten. Fossile Blütenträume. Was? Unlauteren Mitteln fortzusetzen. Ich sage Ihnen, Sie können das machen. Sie können weiter versuchen, Ihre fossilen Klimaleugner-Agenten voranzutreiben. Es wird nichts ändern. Sie haben Deutschland in... Fossile Klimaleugner-Agenten. Nee, Agenden, aber ich habe auch erst Agenten verstanden. Wortmonster, einfach Wortmonster. Furchtbar. Der könnte, hier, Max sagt auch schon, der kommt an Helge-Niveau ran. Ja. Also der könnte ein neuer Favorit von uns werden, wenn er so weitermacht. Er quakt auch so ein bisschen. Er ist auf jeden Fall jetzt der neue Chef-Propagandist hier von den Grünen. Ja, genau. Vordenker. In Abhängigkeit von Diktatoren, von Autokraten getrieben, von Wladimir Putin getrieben und genau das. Ja, 16 Jahre, sie sind Putin. Jo. Ne, das ist volle Bandbreite. Davor haben wir das Öl aus Saudi-Arabien genommen, da waren gar keine Autokraten. Ach nee, Moment, fuck. Ja, was haben doch die, Grünen denn damit zu tun, dass wir irgendwie von was von Putin abhängig sind? Doch überhaupt nichts, gar nichts, ne? Also hier Atomausstieg und solche Dinge und dann voll ins Gas. Den wollten alle, Chris. Das waren nicht die Grünen, das wollten alle. In dem beschissenen Koalitionsvertrag von der Ampel steht drin, wir wollen komplett ins Gas, wir wollen alles mit Gas machen, mehr neue Gaskraftwerke und alles. Gas ist das Allertollste. Ja. Ja, es ist eher erstaunlich, wie schnell ihre Positionen gedreht haben, auch was Krieg angeht und so. Beenden wir jetzt. Ich verstehe, dass Ihnen das wehtut. Ich verstehe, dass Sie damit nicht klarkommen. Und ich sage Ihnen trotzdem, die Zeit fossiler CDU-Lobbyisten in Staatsämtern ist abgelaufen. Ich kann Ihnen raten, gewöhnen Sie sich dran. Was ein Blabla, ne? Was für eine Lüge. Gewöhnen Sie sich dran. Hat der Mann mal in Umfragen geguckt in der letzten Zeit? Vielleicht musst du bald mit denen zusammen regieren und was ist dann, Bürschchen? Gewöhnt er sich dran. Gehe ich von aus. Aber nur schwer. Mit einer Tube Gleitgel. Ja, das kriegt er schon irgendwie zusammen. Hauptsache es geht weiter in Richtung Utopia. Das wird schon gehen. Wir können froh sein, dass Robert Habeck und Patrick Greichen in Verantwortung gewesen sind und das Land gut durch den letzten Winter gebracht haben. Ja. Bin ich da froh drum. Das ist wirklich so. Warst du mal einkaufen? Gut. Warst du mal einkaufen? Hast du mal getankt? Hast du mal deine Stromrechnung angeguckt, Andreas? Hast du mal versucht, irgendwelche Sehenswürdigkeiten nachts zu sehen? Aber das Land ist durch den Winter, Leute. Ja, genau. Juhu, wie 46. Ich habe ja auch genug ans Winterhilfswerk spenden müssen. Genau, wir haben es Habeck und Greichen zu verdanken, dass die Erde einmal um die Sonne rumgeflogen ist. Sonst wären wir stehen geblieben. Nur wegen Greichen konnten wir es erreichen. Ohne Greichen hätten wir es nicht erreichen können. Elon Musk hat schon angefragt wegen Mars. Ja. Ja, wer baut dann die Rakete, die Schwester von ihm, oder wie? Nee, die bauen keine Rakete, das ist ja fossiler Brennstoff oder brennt auf jeden Fall. Geht schon. Die machen das mit Solar- und Windenergie. Wenn man das nimmt, um von der Erde zu flüchten, dann ist das, glaube ich, erlaubt. Das ist dann fossiler Blütentraum. Das geht schon. Ja, das Gefährt wird die Umlaufbahn erreichen. Ja, aber toll, ne? Nur wegen Habeck und Greichen ist jetzt wärmer, ne? Also. Wenn die jetzt nicht gewesen wären, dann würden wir jetzt alle immer noch frieren. Ich bin froh. Und wegen dem Klimawandel war der Winter mild, oder wie? Aber das wollen wir lieber nicht erwähnen, oder? Ach so, das ist dieser menschengemachte Klimawandel. Habeck und Greichen waren es, alles klar. Genau, das sind die Menschen, die machen den. Das sind die Menschen. Menschen sind sie auf jeden Fall. Das sind die Macher. Ich würde garantiert nicht behaupten, dass es keine Menschen wären. Ja. Ich habe zwischendurch aber schon mal so Geräusche gehört, wenn die sich bewegen. So, ack. Also ich muss aber lobend den Average Atheist erwähnen, der sagt, die Klimawende ist in Reichweite. Ja. Ja, ich habe auch schon eine Grüne gehört, die hat gesagt, wir kommen ins Gelingen bei den Windrädern. Das ist noch nicht so lange her. Das gute Windradgesetz. Sie von Blackout geredet. Was haben Sie beschworen? Am Ende ist eins rausgekommen. Jede Wohnung war warm zu jedem Zeitpunkt und die Wirtschaft steht heute dank der Arbeit der beiden trotz massiver Krisen stabil. Jede Wohnung war warm zu jedem Zeitpunkt, hat er das gerade ernsthaft gesagt. Sag mal, jede Wohnung war warm zu jedem Zeitpunkt. Also das ist rein, die Büros rein realistisch gesehen ein unhaltbares Statement, aber gut. Andreas, Andreas, weißt du, wer in Wirklichkeit den Strom gespart hat? Das waren gar nicht der Robert und sein Kumpel. Das waren wir. Wir haben den Strom gespart. Wir haben unsere Heizung vielleicht nicht so weit aufgedreht, haben vielleicht, was weiß ich, einmal weniger gebadet im Monat, haben dies und jenes gemacht, haben unsere Außenbeleuchtung abgestellt oder wir haben das gespart. Und die Industrie nicht, auch. Und die Industrie, klar. Ja, das war nicht aber einfach abgewandert. Aber doch nur, weil diese 90% gemacht, die 1%. Aber doch nur, weil diese guten Leute da vom Ministerium gesagt haben, nein, ihr sollt gefälligst nicht duschen heute. Nee, weil die Scheiße verdammt teuer geworden ist. Aber wenn die uns das nicht sagen würden, dann würden wir das doch nicht machen, weil wir sind doch blöd. Die brauchen uns das doch nicht sagen, das sehen wir jeden Monat auf der Rechnung. Das ist so lächerlich. Energie spart sich von alleine. Wir zwingen euch auf der einen Seite mit immer mehr Abgaben und Scheißdreck, dass das Zeug immer teurer wird. Und dann sagen wir noch, bitte auch sparen. Und dann schreiben wir es uns als Erfolg auf, dass die Leute gespart haben. Weil die Scheiße inzwischen das Doppelte kostet wie vor 3 Jahren. Ich meine, ja, dafür ist die Politik da. Ne? Reichen im Ministerium gehabt zu haben, war in dieser Zeit so zentral. Wissen Sie warum? Weil Sie uns einen Scherbenhaufen hinterlassen haben. Unter CDU und CSU fand ein Ausverkauf Deutschlands ohne Beispiel statt. Sie haben zentrale Infrastruktur an Russland verscherbelt. Im Jahr 2015 haben Sie zugelassen, dass unser größter Gasspeicher in Reden von Gazprom gekauft wurde. Als Robert Habeck und Patrick Reichen 2021 ins Wirtschaftsministerium gekommen sind, da war es wenige Monate vor Kriegsbeginn und die Speicher waren erschreckend leer. Ihre Verantwortung. Ebenfalls 2015 gingen die Unternehmen PCK Schwedt, Bayern Oil und Miro Karlsruhe mehrheitlich an das russische Unternehmen Rosneft unter ihrer Kanzlerschaft, unter ihrer Verantwortung. Und noch was passierte 2015. Der Gesellschaftervertrag zur Umsetzung von Nord Stream 2 wurde unterschrieben. Halb Europa hat gewarnt. Wir Grüne haben immer wieder gewarnt, Sie haben das gemacht und die Abhängigkeit immer weiter zementiert. Über Jahre haben Sie den Ausverkauf Deutschlands vorangetrieben. Das ist das, was zum Himmel stinkt. Das ist das, was man sich anschauen muss. Und genau das ist das, was dringend untersucht werden muss. Ja, da ist viel schief gelaufen, aber die CDU ist da wirklich nicht der Hauptakteur bei gewesen. Da war die SPD eher federführend, Punkt 1 und Punkt 2. Auch alles ist viel zu verknappt dargestellt, ne, die ganze Speichersache, ne, ja, BASF, den hat die Speicher gehört und die haben halt die Speicher eingetauscht gegen Teile von Ölfeldern in Russland. Da gab es sehr viele Kontroversen drüber, gerade weil das halt so eine Infrastruktur ist, die wichtig ist für den ganzen Staat. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals eine sehr kontroverse Diskussion, welche Infrastruktur ist sicherheitsrelevant und welche nicht. Und da wurde gerade gesagt, okay, diese ganzen Gassachen, die können wir da rausnehmen und aus dieser sicherheitsrelevanten Angelegenheit, der Name ist mir jetzt entfallen, und deswegen darf dieser Deal stattfinden. Ja, und die Grünen, die haben vielleicht das nachgeplappert, was aus Amerika kam, was die ganze Nord Stream Pipeline und sowas angeht. Aber bei dieser ganzen Winterschall-Angelegenheit, da haben sie vielleicht gesagt, das ist kein nachhaltiges Investment, wenn BASF jetzt in fossile Energieförderung investiert. Aber ja, das ist schon wirklich ziemlich, ja gut, ich meine, mit ein bisschen Abstand kann man das natürlich behaupten, sowas, ne? Ist klar. Naja. Auf der einen Seite, da hat Ihnen nicht gereicht in dieser Zeit, zur selben Zeit haben CDU und CSU den Ausbau heimischer, sicherer, erneuerbarer Energien blockiert und dabei Hunderttausende Jobs zerstört. Sie wissen genau, was die Altmaier-Delle ist. Mindestens 60.000 Jobs in der Windbranche haben Sie zerstört. Das ist Ihre Verantwortung. Deutschland hatte mal eine florierende Solarindustrie, das war mal. Jobs für Leute, die eh nicht da sind. Ja, vor allen Dingen zerstört, inwiefern zerstört, indem man die ganzen Subventionen kleiner gemacht hat oder wie, weil es einfach nicht sich selber trägt oder was? Ja, auch. Ja, es wird ja immer wieder behauptet, dass die Solarindustrie in Deutschland abgewürgt worden wäre, aber das ist falsch, weil die Chinesen einfach schon auf dem Weltmarkt billiger waren und so weiter, dass das gar nicht mehr gelohnt hat, das zu subventionieren, weil man damit nur China subventioniert hat. Ne? Also die Reihenfolge, die dann behauptet wird, ist eben auch falsch. aber nach China. Wir hatten mal 130.000 Jobs in der Solarbranche, es sind noch 30.000 übrig. Ihre Verantwortung, weil Sie eine Politik für die fossilen Autokraten gemacht haben und eben nicht für die Energiewende, nicht das, was Deutschland... Ja, deswegen haben wir ja so viele Erdölfelder hier in Deutschland. Genau. Wir haben nur so viele Erdölfelder gemacht, Fracking haben wir auch gemacht. Ja, aber warum die Solarenergie abgewandert ist, das hatte ganz andere Gründe. Ja, ich meine, klar, Energiekosten könnte ein Grund sein, aber das hat natürlich nichts mit der Energiewende zu tun, natürlich nicht. Ja, und das Problem war ja, dass diese ganzen Sachen weiterhin gefördert werden. Und jetzt haben wir genau das gleiche Thema ja bei der Windenergie. Ich meine, sagt, wenn er jetzt nicht im nächsten Satz sagt, und jetzt gerade ist es mit der Windenergie genau das Gleiche, dann ist es intellektuell auf jeden Fall sehr unredlich von dem Herrn. Nee, ich war, glaube ich, fertig. Ich sehe übrigens da vorne auf der Regierungsbank, ich glaube, das ist Ricarda, oder? Oh, muss wohl. Oje, oje. Horror. Und der hier ganz vorne, das könnte Jens Brandenburg sein, das ist ja auch so ein wunderbarer parlamentarischer Staatssekretär. Und das ist ja der Herr von der FDP, der diesen ganzen Gender-Kram komplett geschluckt hat und Leuten erzählt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, das wäre alles längst widerlegt und solche Dinge. Erbenhaufen, dass Sie, den Sie damit angerichtet haben, den müssen wir jetzt aufräumen. Und all das sollte niemanden wundern. Anstatt Erneuerbare auszubauen, hat Peter Altmaier sich in seiner Zeit lieber mit Klimaleugnern, Windkraftgegnern in seinem privaten Garten in Rehlingen-Siersburg getroffen. Bis 2021 ging die Klimaleugner-Lobby Vernunftkraft im Bundeswirtschaftsministerium ein und aus. Das ist Wahnsinn. Und wie systematisch sie einerseits deutsche Infrastruktur an Autokraten verscherbelt haben und andererseits die sicheren Erneuerbaren blockiert. Ja, das ist Wahnsinn, ne, wenn so eine Lobby da ein und ausgeht. Aber ja, hat er die denn direkt? Apora Energiewende, ja. Dena, bla. Hat er die irgendwas denn direkt zu seinem Staatssekretär ernannt oder nicht? Blockiert haben, zeigt auch ein Blick auf das sogenannte Bermuda-Dreieck. Thomas Bareis, Carsten Lindemann und Joachim Pfeiffer haben über Jahre jeglichen Klimaschutz blockiert und ausgehebelt. Und da schließt sich übrigens ein Kreis, und den sollte man sich einmal vor Augen führen. Joachim Pfeiffer hat Klimaschutz gerne als Ersatzreligion bezeichnet. Wissen Sie, an wen mich das erinnert? Ersatzreligion sei Klimaschutz. An Sie, Herr Merz, an Sie erinnert mich das. Sie haben vor einigen Tagen wiederholt, dass Klimaschutz überbewertet sei und stellen sich genau in diese Linie. Sie haben nichts gelernt, Sie sind weiterhin... Er hat ihn nicht geleugnet, er hat nur gesagt, er sei überbewertet. Und das reicht schon, dass er in eine Reihe gestellt wird. Ja, klar, natürlich, so geht das bei euch. Ihr seid halt einfach gestrickt. Da macht ihr halt auch nur einfache Verbindungen. Ich denke, also verurteile ich. Verstrickt ist, das verspreche ich Ihnen, dass wir aufarbeiten werden und dann werden wir sehen, dass wir am Ende an der Stelle landen, wo klar ist, die fossile Zeit für CSU-Leute, für CDU-Leute ist vorbei, die Zukunft ist erneuerbar. Danke Ihnen. Die fossile Zeit für CDU, CSU-Leute ist vorbei. Na, hoffentlich ist die Zukunft erneuerbar, weil die eigentliche macht er ja gerade kaputt, wa? Oh! Mann, das ist ein doofer Spruch. In der aktuellen Stunde ist der Kollege Tillmann, Kuban, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Huben, Sie waren ja in der letzten Woche einer der Ersten, die den Rückzug von Herrn Staatssekretär Greichen gefordert haben. Ich frage mich, wo ist Ihr Mut geblieben? Es wäre doch so gut gewesen, wenn Sie sich heute auch noch mal getraut hätten. Sehr geehrter Herr Minister Habeck, ich habe Ihnen mal den 5-Punkte-Plan für saubere und transparente Politik der Grünen, den Sie noch als Parteivorsitzender beschlossen haben, mitgebracht. Darin heißt es, ich zitiere, schon dem bösen Schein gekaufter und beeinflusster Politik muss entgegengewirkt werden. Der Einfluss von organisierten Lobbyisten hat stark zugenommen, dennoch tut die Bundesregierung nichts. Das stimmt. Nicht nur der böse Schein, der ist nämlich schon längst überschritten, sitzen heute sogar die Lobbyisten mit ihren Familien in der Regierung. Das ist der Unterschied. Und heute hätten Sie für saubere und transparente Politik einstehen können. Aber als allererstes legen Sie die beiden Ausschüsse zusammen, um eine getrennte Vernehmung, um eine getrennte Anhörung von Ihnen beiden, von Herrn Greichen und von Ihnen, Herr Habeck, zu verhindern, um widersprüchliche Aussagen zu verhindern. So eine Sorge vor getrennter Vernehmung kennt man eigentlich nur im Strafprozess, und da hat man meistens etwas zu verbergen. Und dass Sie nun glauben, dass man mit 4 Fragen pro Fraktion dieses Netz an Verquickung aufklären kann, ist schon fragwürdig. Über die Transparenz, dass Sie nicht die Öffentlichkeit zulassen und das gleich zweimal ausschließen, das ist ein Verhalten, das ist einer Transparenzpartei, wie Sie sich selber nennen, Bündnis 90 Die Grünen, nicht würdig. Sie predigen den Wein, den Sie am Ende trinken, aber Sie haben nur das Wasser gepredigt und den Wein getrunken. Kleiner Versprecher, aber es scheint die grüne neue Devise zu sein. Und wenn man... Wir trinken gerne auch mal ein Bier zusammen, Herr Kollege Limburg. Ich glaube, der Habeck hat doch gesagt, wenn man ihnen dann den Spiegel vorhält, dass sie das eigentlich wollten, dass es öffentlich ist und dass er die nicht öffentliche Entscheidung... Ja, Habeck hätte das angeblich beantragt, aber seine Parteikollegen in diesem Ausschuss haben gesagt, nö. Ach so, okay. Dann werden Sie so schnell dünnhäutig. Und dabei kann ich verstehen, dass wenn Sie nach Kabinettsbeschlüssen ein Heizungsverbot im Ministerium feiern, wo sich viele Leute Sorgen machen, dass sie Angst haben, ihr Haus zu verlieren, und dann gleichzeitig sich hier hinstellen, wie Herr Kollege Audretsch, und von der Fossillobby reden. Ich sage Ihnen, das Einzige, was fossil ist, das ist die Personalpolitik, die Sie in diesem Ministerium machen. Und dann kommt noch Herr Banaschak an und erklärt, ja, hier, dass wir ja wieder die ganzen Schuldigen wären. Ich sage Ihnen, im Ablenken von Problemen, da sind Sie Weltmeister. Im Lösen der Probleme sind Sie Kreisklasse. Und bei Ihnen gilt das Motto: Verdecken, vertuschen, verschleiern. Aufgeklärt und geheilt, wie Sie es, Herr Minister, nennen, ist bislang immer nur das, was gerade so scheibchenweise ans Tageslicht gekommen ist. Sie machen dann reinen Tisch, wenn es schon wieder Not dazu ist. Gestern ziehen Sie dann den Trauzeugen Schäfer aus dem Verkehr. Heute kommt raus, dass er einen unterschriebenen Arbeitsvertrag hat und finanzielle Forderungen gegenüber der DENA respektive dem Staat bestehen. Der Ablauf ist spannend. Der Aufsichtsrat entscheidet Anfang April, dass der Trauzeuge Schäfer benannt werden soll. Erst 2 Wochen später wird der Arbeitsvertrag unterschrieben und urplötzlich fährt Herrn Staatssekretär Greichen ein: Oh, das ist ja mein Trauzeuge. Und dann sagt er genau 3 Tage nach dieser Vertragsunterzeichnung, dass das Ganze gar nicht geht, das ist ja mein Trauzeuge. Dieser Staatssekretär Greichen, der versorgt nicht nur Familie und Freunde, er sorgt sogar für einen finanziellen Schaden, und das mit Vorsatz. Und deswegen werden wir das weiter aufklären. Und dabei sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Was machen die dienstrechtlichen Konsequenzen gegen Herrn Greichen? Welchen Kontakt hatte Herr Greichen zur Personalagentur und wie wurden aus 6 Kandidaten ein Trauzeuge? Wie viele Stellen wurden in den letzten Monaten eigentlich mit Freunden und Bekannten von der Agora Energiewende, vom Öko-Institut oder anderen Organisationen besetzt? Und wie kann eigentlich Herr Greichen versichern, dass er und seine Familienmitglieder nicht möglicherweise sogar selbst von dieser Politik profitieren? Ich sage Ihnen, Vorhang zu und alle Fragen offen. Damit werden Sie nicht durchkommen, Herr Minister. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Staatssekretär entlassen und das schneller, als die Deutschen ihre Heizung austauschen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin gespannt, ob da noch... Vielen Dank, Herr Kollege Kuban. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ja. Ich bin gespannt, ob da noch so Geschichten auftauchen, dass er irgendwo seine Finger in einem Deal hat mit Windrädern oder sowas dergleichen. Könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Die wissen ja manchmal auch nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Dann passiert sowas ja schnell. Ja, was jetzt hier ganz schade ist, dass das Video jetzt aufhört, weil hier unten im Bild sieht man den Herrn Habeck, der gerade aufgestanden ist. Und der läuft nämlich jetzt dem Herrn Kuban hinterher und die unterhalten sich dann da. direkt quasi da in dem Plenum und irgendwer hält ihn auch ein Mikrofon hin, so nach dem Motto hier, wenn er jetzt debattieren wollt, dann nur zu. Aber das löst das sich hat dann auch wieder. Der Kubicki gesagt, er hat doch einen Vorsitz gehabt und hat gesagt so, ja, entweder hören sie jetzt auf oder lassen uns alle dran teilhaben, irgendwie sowas. Ja, das fand ich auch ganz interessant auf jeden Fall, weil der Takedown war ja ziemlich fundiert, will ich mal sagen, also da war ja alles dabei. Ja, bis auf das mit dem alten Wein, mit dem ja, Wasser das, und Wein. Ja, das war natürlich Quatsch. Ja, aber ja, ich glaube, dass es ihm darum ging, dass wir dann mit der Nicht-Öffentlichkeit, aber das wissen wir das natürlich auch nicht. Ne? Mal was anderes. Nach 63% der ausgezählten Stimmen sagt die Anadolu Nachrichtenagentur, die dafür bekannt ist, Erdogan freundlich zu sein und auch schon mal schlechte Ergebnisse zurückzuhalten. Folgendes: Erdogan, AKP 51,4%, Kılıçdaroğlu, CHP 42,8% und der Herr Ogan von der ATA-Allianz hat 5,3%. Und es gibt auch ein halbes Prozent für den Herrn Ince von der Homeland Party, die gar nicht angetreten ist. Ja, also die Aufholjagd hat sich wohl deutlich verlangsamt, würde ich mal sagen. Wir müssen abwarten. Ja, sehr unruhige Zeiten momentan, wenn das so bleibt für die Türkei auf jeden Fall. Mit so einem, wenn der Abstand noch ein bisschen kleiner wird, ist das ja wirklich Kopf an Kopf und dann ja, mal sehen. Genau, Ethics and Journalism. Schau an. Spiegelreporter verschweigt Chefredaktion, dass seine Tochter im direkten Umfeld des Verteidigungsministers arbeitet. Das Medium reagiert mit Hinweis. Und zwar geht es um Konstantin von Hammerstein vom Spiegel und seine Tochter Elisabeth von Hammerstein, die Herrn Pistorius, dem Verteidigungsminister, die Reden schreibt. Das Pikante daran ist, dass der Herr Hammerstein die Frau Lambrecht immer böse geröstet hat, also einer ihrer härtesten Kritiker war in den Medien. Und Ende April, kurz nachdem die Tochter Redenschreiberin von Pistorius wurde, erschien im Spiegel eine Titelgeschichte über Pistorius mit der Überschrift Minister Perfect? Die Chefredaktion und Leitung des Hauptstadtbüros waren über Tätigkeiten im direkten Umfeld des Ministers zum Zeitpunkt nicht informiert. Minister Perfect. Ich weiß noch, ich habe das Ding gesehen und hab noch einen Kommentar auf Twitter dazu gemacht, was das für eine Speichelleckerei ist. Ja, kann sich jetzt jeder Gedanken zu machen, wie das wohl gelaufen ist, ob das gelaufen ist, wie auch immer. Aber immerhin hat der Spiegel einen Transparenzhinweis auf die Seite gestellt. Da sind wir ja schon fast zufrieden. Das Blöde ist, wir haben den Artikel, glaube ich, vielleicht sogar mal besprochen. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Also auf jeden Fall gab es ein Archiv davon, da konnte ich ihn noch lesen, aber weder der Artikel noch die Berichtigungen sind auf Spiegel oder die Kenntlichmachungen sind auf Spiegel abrufbar, aber für den normalen Sterblichen, weil es halt hinter einer Paywall ist. So kann man es auch machen. Ne? Versteckt man die Sachen, wo man gebotcht hat, hinter der Paywall. Ich finde, eigentlich sollte es eine Vorschrift geben, dass solche Berichtigungen und Transparenzklarstellungen außerhalb von dem Pay-Bereich des Artikels liegen sollten. Weil es kann ja auch sein, den hat jemand am ersten Tag gelesen, als er noch fehlerhafte Informationen enthalten hat oder so. Und dann geht er hinter die Paywall und dann kommt er nach 2 Tagen wieder, will nochmal nachgucken, kann aber nicht, kriegt aber auch nicht gesagt, dass das völlig falsch war, was da drin stand. Wäre vielleicht was für den Presserat, keine Ahnung. Ja. Tja, dann, wenn ihr das nächste Mal irgendwo eine Geschichte lest, wo jemand hoch in den Himmel gelobt wird, könnt ihr euch auch überlegen, ob da vielleicht im Hintergrund auch nicht sowas stattgefunden hat. Tja, für sowas gibt es übrigens ein Wort: Hagiographie. So, das ist quasi, kommt aus dem Religiösen und das waren quasi diese begleitenden Texte, die das Leben und die Taten von Heiligen beschrieben haben, damit sie dann heilig gesprochen werden können. Finde ich einen sehr guten Begriff für solche Artikel. Kann man sich herleiten von der Hagia Sophia zum Beispiel. Ja, ja. Aber das war es zum Thema Spiegel. War nur mal so ein kleiner Ausflug, weil irgendjemand hat schon gemeckert, dass ich Gamergate im letzten Stream nicht gesagt habe. Aber Ethik im Journalismus steht natürlich immer im Zeichen. Ja, irgendwer hatte im Chat auch gesagt, irgendein Streamer hat über Gamergate ganz viel Blödsinn erzählt, mal wieder. Ja. Nein, doch. Oh. Mal was Neues, ja. Genau. Ja, Innenministerin Faeser schasste Arne Schönbaum als BSI-Chef nach Böhmermann-Sendung. Erinnert ihr euch noch? Ne? Ja. Jetzt räumt sie ein. An den Vorwürfen war nichts dran. Oh, nein. Faeser umsonst auf tot gestellt. Genau. Also die hätte man auch auf Betäubung lassen können. Ja, also war von Anfang an schon so eine komische Sache. Ne? Jan Böhmermann hat halt so ein Netzwerk aufgedeckt, in Anführungszeichen, dass der irgendwas mit irgendwelchen russischen Auslandsagenten zu tun hatte. Ja, Arne Schönbaum verlor im November seinen Job als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, nachdem ZDF-Satiriker, könnte man da bitte Anführungszeichen nehmen, egal, ZDF-Satiriker Jan Böhmermann ihm in seiner Sendung eine zu große Nähe zu einem Cyberverein mit angeblichen Kontakten zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen hätte. Ja, später kamen weitere Vorwürfe gegen Schönbrumm dazu. Unter anderem soll er ein toxisches Führungsverhalten an den Tag gelegt und bei Bundestagsabgeordneten getrickst haben. Ja, Innenministerin Nancy Faeser strafversetzte Schönbrumm daraufhin zur Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Mit der Begründung, dass ein gestörtes Vertrauensverhältnis war. Ja, aber von Anfang an war schon klar, irgendwas ist da ganz komisch. Ja, das mit diesen russischen Geheimdienstverbindungen, das hört man ja öfter und ist natürlich ein Totschlagargument im derzeitigen Umfeld für alle möglichen Sachen. Aber einige Nachrichtenagenturen, unter anderem Business Insider oder Nachrichtenoutlets, hatten da auch schon ein bisschen recherchiert und hat gesagt, ja, das da gibt es nichts Belastbares, da ist viel Hörensagen, aber da ist einfach nicht mal sehr viel Rauch. Und jetzt hat Business Insider mal nachgefragt, weil es gibt da halt interne zeitliche Richtlinien, in was für einem Zeitraum solche Sachen aufgearbeitet werden müssen. Ne? Und ja, diese behördeninternen Voruntersuchungen sind abgeschlossen, haben keine Anhaltspunkte gebracht, die die Einleitung eines Disziplinarverfahrens rechtfertigen würden. So, und das ist jetzt auf Nachfrage von Nachrichtenseiten und von den Anwälten vom Schönbaum ist das jetzt quasi bestätigt worden, dass das, da war nichts. Jan Böhmermann, mal wieder ein Opfer gefordert. Gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt den Herrn nicht verteidigen, ne? Aber zumindest deswegen, ja, Jan Böhmermann halt, ne? Ja, was ist da los? Dann und dazu kommt. Ich hab auch einen anderen Artikel gelesen, da ging es um die rechtliche Aufarbeitung dieser Sache, ob Jan Böhmermann quasi, also sollte der Schönbaum jetzt dagegen rechtlich vorgehen, dass er quasi gegen den Jan Böhmermann vorgehen kann und das halt, der Bund selber auch gegen Jan Böhmermann klagen könnte, weil er ja auch einen Schaden dadurch hatte. Ja, das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, weil nach dem, was hier, natürlich wird das nicht passieren. Was hier auch drin steht, ist es ja auch bemerkenswert, dass im Endeffekt das Bundesinnenministerium einfach sich gedacht hat, da ist jetzt nichts, haben wir jetzt nichts gesehen, so, dann halten wir jetzt mal die Klappe und dann im Endeffekt die Anwälte von dem Herrn gesagt haben, so, ja, ey, wir möchten aber schon ganz gerne, dass ihr auch nochmal hier öffentlich kundtut, dass hier nichts bei rumgekommen ist bei dieser ganzen Sache, weil nämlich, wie wir in diesem Twitter-Thread hier sehen, also das ging hier los mit der Ann-Kathrin Riedel, das ist ja so eine Feministin von der FDP, die diesen Load e.V. da geerbt hat von Jimmy Schulz, das ist so ein Verein für liberale Netzpolitik. Und die sagte, erst nach mehrmaligen Aufforderungen gibt das Innenministerium nun in einem Schreiben zu an den Vorwürfen gegenüber Arne Schönbaum durch das Magazin Royal und Jan Böhmermann ist nichts dran. Nancy Faeser hat ihn unbegründet als Präsidenten des BSI abgesetzt. Und dann sagt hier jemand, Schadensersatz klagen, öffentliche Rehabilitierung, Frau Faeser, tschüss. Und dazu sagt jemand, welcher Schaden ist Ihnen denn entstanden? Das Disziplinarverfahren gegen sich hat Schönbohm selbst beantragt. Ja, und jetzt haben wir hier den Herrn, um den es geht, der sagt, erhebliche Anwaltskosten, psychische Belastung, Morddrohung, Mobbing gegen die Kinder, Unterstellung und Hetze im Netz, Reputationsverlust wünsche ich keinem. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, weil jetzt gerade in diesem Klima, das ging ja darum, dass er irgendwie Russland angeblich russischer Agent sein soll oder so. Und dass da die Leute irgendwie durchdrehen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, nein, Quatsch. Ich meine, ich hatte ja letztens auch einen Artikel eingereicht, wo ein Ehepaar den russischen Nachnamen ändern wollte, weil die auch so gemobbt werden im Alltag. Aber nein. Aber das ist gerechtfertigt. Der ist alles Putin schuld. Hallo. Es gab ja dazu noch eine Entwicklung auch, das habe ich irgendwo gelesen, ein Interview mit dem Typen, der das Ibiza-Video gemacht hat und der sich bitterböse beschwert hat darüber, dass Böhmermann ihn damals halt unter den Bus geschmissen hat. Genau, indem er instrumentalisiert und unter den Bus geschmissen, hat er gesagt, ja. Mhm. Ja, weil der Böhmermann halt, obwohl er unter Schweigepflicht war, diese berühmten Andeutungen darüber gemacht hat. Ich weiß nicht mal, war das auf dem Opernball oder irgend so ein Scheiß? Romigala, irgend so ein ja, oder sowas. Preis gegeben, Romigala. Und der Typ hat das halt gehört und hat dann seine Sachen gepackt und hat fluchtartig seine Wohnung verlassen, weil er halt Panik hatte, dass er von irgendeinem Geheimdienst abgeholt wird demnächst oder so, weil der Böhmermann ihn da vielleicht noch outet. Und seitdem ist er nicht wieder ins Land gekommen. Ich meine, ich habe wenig Mitleid für den Typen, dass er da überhaupt so eine dreckige Nummer gespielt hat, aber genauso nehme ich Jan Böhmermann wahr, als jemanden, der überhaupt nicht über die Folgen seiner Handlungen nachdenkt und der da völlig empathielos gegenüber den Opfern ist. Oh, jetzt geht's los, Sinans Woche. Die Show! Ja, ich spiele hier nichts draus vor, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Video hier gewesen, was ich mir angeschaut habe von diesem Kanal Sinans Woche. Das Video heißt Vom Troll zum Moralprediger, die Entwicklung Böhmermanns. Und was wir hier eingeblendet sehen, ist ein Republika-Talk, den wir, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, den hatten wir uns, glaube ich, nicht angeguckt, weil da nicht so viel dran war. Aber da sind diese ganzen Protagonisten von dieser Troll-Doku von Funk. Das war ja die den hier Impf und Dorian da damals so vorgeführt haben. Und das wurde ja auch nochmal bei Böhmermann nochmal bestätigt. Und der Sinan sagt im Endeffekt, dass, also zeigt diesen Ausschnitt hier von der Republika-Konferenz, wo der Böhmermann halt eben so meint, so ja, früher da war ich halt so und so drauf und jetzt sind jetzt so und so hier und das muss ich jetzt ändern. Und das ist also so nach dem Motto, und das haben wir ja bei uns in diesem ganzen YouTube-Sphäre eigentlich halt auch gesehen, diese dämliche Argumentation, in Anführungsstrichen, dass ja irgendwelche rechten Trolle es irgendwie gibt. Es gibt irgendwie einen Reconquista Germanica Discord-Server, der auf irgendwelche Leute losgeht. Und das bedeutet jetzt irgendwie, dass jeder, der in der Vergangenheit irgendwie frech zu Susi Grime war oder irgend so ein Scheiß, quasi mit einem Bein im Rechtsextremismus irgendwie steht. Ne? Oder jeder, Grüße der... Grüße gehen raus an Sally, den ja, Doktorand, Bleilo. Genau. Ja, und ja, genau. Also es ist ein hanebüchener Schwachsinn. Und das ist im Endeffekt das, was im großen Sinne halt dieser Böhmermann halt auch quasi durchgemacht hat. Früher hat er irgendwelchen edgy Kram da irgendwie gebracht. Das gibt es ja auch schöne Beispiele in dem Video hier vom Sinan. Mit Negerküssen und dieses ganze Zeug. Und neulich habe ich auch beim Holger, war es glaube ich, hier Massengeschmack, da hat er so einen Ausschnitt, wo es um so Sexismus ging, wo sie da irgendwie so einer Journalistin, die irgendwie nicht Auto fahren konnte oder so, die in so einen Simulator gesetzt haben und dann Böhmermann irgendwie so den Fahrlehrer gegeben hat und lauter so scheute Sprüche da irgendwie abgelassen hat. Und lauter so Sachen. Also früher war halt irgendwie der edgy Knilch irgendwie, der ein, zwei halbwegs vernünftige Sachen gemacht hat, aber ja, und jetzt ist er halt der große Moralapostel und das ist halt dieser Weg, den so viel da genommen hat, ne, in diesem ganzen, also jetzt ist diese ganze Satire-Geschichte alles nur noch das reine, wir reden irgendwie, wir kacken hier irgendwie unsere Moral irgendwie in den Äther und machen uns irgendwie groß und meckern über irgendwelche Leute und beschmieren die mit Kot. Und wenn sich einer beschwert, dann rufen wir ganz laut Satire, Satire, Satire. Ne, habt ihr nicht verstanden, unsere schöne Satire. Während man den anderen Leuten das halt pausenlos vorwirft, dass sie sich irgendwie hinter kurz verstecken würden oder nicht offen sagen, was sie meinen oder irgendwelche Dinge. Ja, also das fand ich ziemlich bezeichnend und ja, das ist sicherlich damals halt auch so ein Punkt gewesen, wo sich diese YouTube-Blase da auch in so eine Richtung, so eine Böhmermann-Richtung entwickelt hat. Und ich glaube, so ein Dekadent, der wäre wahrscheinlich gern Böhmermann. Aber wird er nicht mehr. Also öffentlich finanziert. Von Irland aus nicht. Ne? So ein Privatböhmermann mit Spendengeldern genau. Von so einem Antifa-Zuschauern da oder so. Wenn es hier Luft, wenn es reicht. Für wie lange kann man sowas machen? Geht man ja sehen. Ja, und dann halt diese ganzen Englischsprachigen, die sie da plötzlich dann ganz sinnvoll fanden. Ne? Also halt diesen Worsch und Contrapoints und wie die nicht alle heißen. Und dann gab es ja auf Deutsch auch noch diese Space. Dan Olsen. Ja, den gibt's auch, ja. Und in Deutschland gab es halt hier, noch... was, ich habe lange nicht mehr geguckt, was der Popculture Detective gibt's denn überhaupt noch? Abo-Zahlen hat. Ja, das war der Freund von Anita Sarkeesian. Und dann musst du ja auch denken an diese... Jetzt im Deutschsprachigen gab es ja diese Space Rationalist Kati, die hat da ja auch vielen Leuten irgendwie im Ohr gelegen und diese ganzen amerikanischen, denen da irgendwie vorgespielt. Und das war ja auch eine, die jetzt mittlerweile bei Twitter mit Hammer und Sichel im Profil unterwegs ist und uns einen von GEMAGATE erzählen wollte. Sie wüsste schon wieder, was das wäre und so. Und die sich damals mit 10 Abos erstmal ein Patreon machen wollte. So habe ich die damals kennengelernt. Irgendwie war ich auf so einem Discord-Server, ich war schon gar nicht mehr auf welchem. Und die waren irgendwie am Reden mit der und die hatte irgendwie 10 Abos auf ihrem Kanal und wollte sich erstmal ein Patreon machen. Weil es geht ja nicht, dass man irgendwie Sachen für umsonst macht, ne? Wo kommen wir da hin? Ja, nee. Einfach nur so, um seine Meinung zu sagen oder so. Jahrelang Stream, jeden Sonntag, stundenlang. Nee. Da muss man ja. Also. Das ist ja nicht die Kommunistenart, also. Der Popculture Detective ist immer noch am Leben, hat 1,02 Millionen Abos und macht Videos wie Marvel's Guardians of the Status Quo, The Ethics of Looking, Boys Don't Cry, The Tragedy of Droids in Star Wars, wie die Shawshank Redemption Gefangene humanisiert. Ja. Das Argument gegen den Jedi-Orden. Ja, tschüss. Schön, dass ich mal wieder reingeschaut habe. Die Jedi waren halt die Bösen, oder wie? Ja, das ist langsam, aber sicher kriecht dieses Narrativ aus der Kiste. Gibst du mir recht, Price? Die Jedi werden immer ambivalenter dargestellt, oder? So, was ich wahrnehme. Ambivalenter? Ja, jetzt gerade jetzt diese neue Serie, die sie angekündigt haben, da hieß es doch, dass es grau wird und dass halt die Jedis eigentlich auch nur so eine autoritäre Sekte sind, die alle anderen unterdrücken. Und wenn das tatsächlich so der Fall wäre, dann wäre das ja noch so ein bisschen edgy, aber das ist nicht so der Fall. Also so sehe ich das nicht. Aber was siehst du nicht, dass es so ist oder halt dass immer, es so gemacht wird? Es wird immer mehr weggenommen von, es ist ein Teil der Story, über den man nicht zu viel nachdenken muss und er hat ganz enge Begrenzungen, wann es funktioniert, wann es nicht funktioniert, hin zu, ja, es ist einfach wie Magie. Und es gibt einfach keine Erklärung, es hat keine Regeln und sowas. Den Trend gibt es. Diese Aufweichung, dass alle, die gut waren, die Bösen als böse dargestellt werden, das ist ja klar. Ne? Das ist Kulturrevisionismus, das kennen wir ja. Das ist ja in Star Wars sehr schön gelungen bis jetzt und das wird weitergemacht. Ne? Mandalorian hat ja auch eine sehr komische Kurve am Ende genommen jetzt. wo der irgendwie nur noch ein Nebendarsteller in seiner eigenen Serie ist, der Protagonist. Ja, ist ja der Standard. Weiß ich nicht. Andor war ganz okay. Also sie können noch vernünftige Sachen machen. Aber ob sie da überhaupt Motivation zu haben, das ist ja eher die Frage. Jetzt gibt es neue Filme mit Ray. Das will doch keiner sehen. Mehrere Filme? Ich dachte einen. Nee, Trilogie. Ach so, eine ganze Trilogie. Mindestens. Drunter macht man es. Ja. Also müssen sie auf jeden Fall Kylo Ren wieder zum Leben erwecken. Ja, somehow we return, sagen die einfach. Genau. Das geht schon. Ja, weil dann haben sie wenigstens noch die stabile Raylo-Fanbase. Boah. Aber sonst. Boah, die ich habe mir gerade ein bisschen in den Mund gekotzt. Warte mal. Gibt es da auch Disziplinarverfahren dann? Also popkulturell, alle reden ja im Moment über Guardians of the Galaxy 3 und so. Aber ich habe mir das Guardians of the Galaxy Videospiel gekauft. Und das ist mal eine richtige Granate. Toll geschrieben. Saugute Dialoge, eine saugute Story, die man locker hätte verfilmen können, die dreimal besser gewesen wäre als der zweite Teil. Ja, ich wollte gerade fragen, ist wahrscheinlich nach dem ersten Film rausgekommen, nicht später, oder? Nee, das ist ein neues Spiel. Das hat allerdings, das zeigt die Comicfiguren, nicht die Schauspieler. Also man hat da einen Weg gewählt, der halt ein bisschen Kohle spart und hat halt eben nicht hier den Dingsbums da genommen und den anderen Dingsbums, sondern hat die Charaktere eher nach ihrer Comic, nach ihrem Comic-Look gestaltet. Aber das ist so schön geschrieben. Es gibt so großartige Momente und es macht so einen Spaß. Ich habe mit Marvel lange nicht mehr so einen Spaß gehabt, aber ich habe sehr gute Kritiken halt gelesen und dachte, okay, probieren wir das mal aus. Und bisher, ich hatte 12 Stunden oder so und es hat einfach nur Laune gemacht. Aber man braucht die Filme auch nicht. Also es hat halt so ein paar Konventionen. Es hat saugute Musik aus den 80ern. Das hält es schon ein und Rocket und Groot sind jetzt auch nicht viel anders. Wie soll das auch gehen? Aber wie gesagt, seit langem mal wieder auch ein geradliniges Spiel. Kein Open-World-Scheiß, nicht sammel dies, sammel das. Es gibt ein paar Sammelsachen, aber die brauchst du nicht. Kostüme und so. Sondern ein Spiel, das dich von einem Story-Höhepunkt zu einem Story-Höhepunkt zu einem Story-Höhepunkt bringt. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und das gab es jetzt irgendwie für unter einem 20. Und dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Aber wir waren irgendwie abgekommen und wollten zurück zum realen Leben, zum grauen, tristen Bundestag. Genau, ein Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung. Das ist ja diese Geschichte, die schon eine Weile über uns schwebt. Es geht halt eben darum, dass man natürlich Rechtsextreme nur schneller loswerden soll, wenn sie irgendwo für den Staat arbeiten. Also in diesem Fall geht es natürlich um den Bund, weil wenn es um Länder gehen würde, dann müssten sich ja die Länder damit befassen. Und ja, deswegen heißt es Bundesverwaltung. Und im Endeffekt, also der Kuhle hat dann wieder auch eine Rede gehalten, hat das auch ganz gut erklärt, worauf es hinausläuft. Klang relativ plausibel. Das Ding, was ich mir nur denke, ist halt mit der ganzen Erfahrung jetzt, mit den ganzen Sachen, die wir hier schon gesehen haben. Ich rede da nur von angeblichen Neonazi-Chatgruppen bei der Polizei, die sich hinterher herausstellen als irgendwelche Memes, wo man sich drüber lustig macht über Nazis, was meinetwegen unsere Polizei von früh bis spät sich gerne posten kann. Na, also da habe ich überhaupt nichts gegen und da hat, glaube ich, niemand was dagegen. Also ich traue es denen halt nicht zu, dass sie diese Punkte da irgendwie richtig sehen würden, dass sie solche Leute erkennen würden, ehe die nicht wirklich selber schon irgendwie was machen. Und dann ist es, glaube ich, auch kein, braucht man da, glaube ich, auch kein beschleunigtes Verfahren oder so. Wenn die Leute irgendwo auftreten bei irgendwelchen Organisationen oder so, dann ist da, glaube ich, auch nicht mehr viel, viel Spielraum irgendwie für Auslegung oder so. Und angeblich ist das alles so ein Riesenproblem, man wird die Leute nicht los oder so. Und aber die neue Sache, die soll natürlich auch überhaupt gar kein Problem sein, weil gibt es ja Rechtsmittel und so weiter und so fort, und das ist überhaupt alles gar kein Problem. Also, ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, obwohl der Coole ist eigentlich halbwegs gut erklärt hat und auch irgendwie meinte, dass wohl die CDU das in unserem Bundesland schon erfolgreich gemacht hätte und das sei doch alles ganz toll und da gäbe es doch gar keine Schwierigkeiten. Und naja, ich bin da weiterhin so ein bisschen skeptisch, einfach nur aus Erfahrungswerten halt mit Sachen, die da uns verkauft wurden, die halt eben überhaupt nicht so waren in der Vergangenheit. Gefeuert gehört das System. Ja, allein schon die Überschrift. Ja. Also man macht irgendwas Diffuses, verantwortlich, nicht einen Täter. Packt da drunter ein Bild von mir, den Schweiger. Komm ich her in dem Tatort und kein Ohren und Manta. Ja, und dann schreibt hier die in der Kolumne Diskurs Pogo. Welcher 16-Jährige denkt sich solche Kolumnentitel aus? Habt ihr wieder Praktikanten bei der Taz? Diskurspopo? Ja, die da, Simone de Aivi. Ja, aber die ist Autorin und Theatermacherin. Sie studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim. Aktuell arbeitet sie zu den Themen Feminismus, Antirassismus, Protest und Subkultur. Was sonst? Ein Stipendium von der katholischen Kirche oder warum in Hildesheim? Nee, ich glaube, diese bunten Farben unter dem Kolumnentitel, vielleicht ist es eher die evangelische Kirche. Aber egal. Hildesheim ist ja, wo die Katholiken aus Hannover hingeflüchtet sind. Siehst du mal. Deswegen. Til Schweiger wurde outgecalled. Da ist mir schon alles explodiert. Freunde und Bekannte wissen, ich mag die deutsche Sprache. Und Til Schweiger wurde outgecalled ist kein Satz. Outgecalled. Ist kein Wort. Und das in der Zeitung lesen zu müssen, tut unendlich weh. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, ob du meinen Schmerz spüren kannst, Dedi, Simon, Dedi, Aivi. Aber du tust mir weh, also meine Gefühle werden verletzt, verstehst du? Ach, mein Privileg, okay. Du darfst aber nicht in der IT-Branche arbeiten, sonst stelle ich meinen Pull-Request und dann wird das committed und dann merge ich das. Ja, aber das sind alles Worte, weißt du? Pull-Request. Oder wie? Committed. Ja, aber das sind Worte. Aber outgecalled ist kein Wort. Dependency. Das ist eine Chimäre. Das ist wie downgeloadet. Ja, genau. Hast du das schon downgeloadet? Das will ich nicht in der Zeitung lesen. Verstehst du? Ich weiß, ich kann dich nicht beeinflussen. Du schreibst, was du willst. Das ist ja auch gut. Aber mir tut's weh. So wie dir vielleicht, wenn einer das N-Wort sagt. Kannst du das irgendwie vielleicht... Nee, kannst du nicht, weil dein Leid ist viel größer als... Ja, okay. Hat die dazu eine ganz besondere Perle aufgetan, ne? Das Öffentlichmachen von missbräuchlichem Verhalten ist notwendig und extrem mutig von denjenigen, die das Schweigen brechen. Ja, aber das gibt immer wieder sowas und dann, woher kommt das? Weil die Kollegen da mitspielen und weil zu viele fühlen sich pudelwohl im Klima der Angst, sonst würden sie sich für einen Klimawandel einsetzen. Kleines Bonmot am Ende des zweiten Absatzes. Boah. Das ist einer der kritischen Punkte von Call-Out Culture. Es sollte nicht um Einzelfälle gehen oder darum, ob dieser eine prominente Kopf rollt oder nicht. Wir sollten den Anlass nutzen, um die Strukturen zu analysieren, strukturelle Probleme zu benennen und dann auf allen involvierten Ebenen nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Geniekult, Starkult und eine Gesellschaft, in der diejenigen als cool gelten, die besonders hart und erfolgreich sind, statt jener, die besonders freundlich und fürsorglich sind, führen dazu, dass gewaltsames Verhalten zu spät als solches erkannt und benannt wird. Was haltet ihr davon so? Von dem Vorschlag, auf allen involvierten Ebenen nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Menschen, die besonders erfolgreich sind, herunterzustufen, zum Beispiel Bauern, die eigenen Grund haben, im ehemaligen russischen Zarenreich. Die stuft man herunter. Ja. Da führt man nachhaltige Veränderungen herbei, wenn die Kulaken alle in die Gulags wandern oder verhungern. Und dann gelten halt nicht mehr die als cool, die besonders hart erfolgreich sind, sondern die nichts können. Die einfach besonders freundlich und fürsorglich sind, weil man das ja auch so gut messen kann. Und das auch irgendein Kriterium im Zusammenleben der Menschen sein kann. wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid wie diese Nice Guys, von denen Feministinnen immer reden, die sagen, die sind so lange freundlich zu Frauen, bis sie dann endlich mal zum Schuss kommen müssen, weil sie waren ja so lange freundlich zu der Frau. So seid ihr. Wir wollen cool sein, weil wir besonders freundlich und fürsorglich sind. Und immer auf Kosten anderer am besten freundlich und fürsorglich sind. Das ist so ein entlarvender Absatz. Der ist nur ein paar Sätze lang, aber er ist echt traurig entlarvend. Wenn prominente Personen outgecallt. Wenn prominente Personen outgecallt werden, wenn auch denjenigen Grenzen aufgezeigt werden, die berühmt oder mächtig sind, dann wird das Signal gesendet, dass man sich auch in hohen Positionen nicht alles erlauben kann. Es nimmt hoffentlich TäterInnen das Gefühl, unantastbar zu sein. Hat ja bisher immer gut funktioniert. Ich meine, okay, damals, als sie Marie Antoinette outgecallt haben, da hat das funktioniert, aber sonst, das ist schon so ein bisschen, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber naiv, was ich hier lese. Es gibt Hoffnung, heißt der letzte große Abschnitt, was auch so eine Leerhülse ist inzwischen. Also ich glaube nicht, dass der Schweiger trinkt, weil er zu wenig Druck hat oder so. Dass Betroffene sich solidarisch zusammenschließen und sich an die Presse wenden, ist ein großer Gewinn für alle. In einem Gefüge aus Netzwerken und Beziehungen, in dem sich Arschlöcher gegenseitig decken und befördern und dann noch behaupten, sie täten das für die Kunst, ist es nicht nur erfrischend, Gegenstimmen zu hören. Diese Gegenbewegung gibt Hoffnung, dass Menschen im Betrieb, aber auch das Publikum sich in Zukunft dafür einsetzen werden, dass Kunst auch fair produziert wird. Seid ihr sozusagen Querdenker und wollt, dass auch mal eine Minderheitenmeinung gehört wird, oder was? Habe ich das Gefühl. Ja. Wichtig ist, genau hinzuschauen, was nach jedem Call-out passiert, welche nächsten Schritte ergriffen werden. Die Arbeitsbedingungen im Kulturbetrieb müssen auch dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn es keine sensationellen Enthüllungen gibt. Die großen Gehaltsgefälle, die Abhängigkeiten, die starren Hierarchien, alles, was Machtmissbrauch begünstigt, muss hinterfragt werden. Gefeuert gehört ein System, nicht nur eine einzelne Person. Ja, nieder mit dem Kapitalismus, nieder mit dem Imperialismus und was gibt es da sonst noch so? Hoch die Internationale. Kolonialismus. Kolonialkunst von glücklichen Künstlern. Haltungsform B. Meninismus. Ja, ja, ich weiß, wer soll das bezahlen? Aber egal. Ja, der Serdar auf jeden Fall nicht, der hat keinen Bock mehr. Ja, wie ihr hier auf dem schönen Bild seht, wenn ihr es überhaupt seht. Man sieht einfach nur den Top vom Kopf, man weiß schon direkt, wer es ist. Ja, Serdar Somuchu. Ja, ein weiterer Kabarettist streckt die Waffen quasi. Ja, ich glaube, es kommt jetzt noch eine weitere Welle in Gang. Es gab ja vor einigen Jahren ja schon einige Kabarettisten, die aufgehört haben, öffentlich zu performen und regelmäßig aufzutreten. Ich sage jetzt mal, weil sie gemerkt haben, wohin in welche Richtung der Wind weht. Einige Kabarettisten haben weitergemacht und sind dann unter die Räder gekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, Serdar Somuncu sagt jetzt, okay, mir reicht es jetzt. Ich mache jetzt noch meine Abschiedstournee und dann ist gut. Und hier haben wir ein Interview, das ist leider hinter der Paywall verschwunden, aber ich kann euch trotzdem ein bisschen daraus vorlesen. Und ich fange einfach mal an. Nach 35 Jahren auf der Bühne gehen sie im Herbst auf Abschiedstournee. Warum? Und warum jetzt? Ich habe einfach gesagt, keinen Bock mehr. Ich habe genug Geld verdient und alles erlebt. Es gibt keinen Reiz mehr, kein Risiko, das ich noch eingehen könnte und eigentlich auch kein Ziel mehr. Es sind die Umstände, die mich nerven. Ich habe keine Lust mehr, auf eine Bühne zu gehen, während im Publikum Leute sitzen, die alles mitschreiben und sofort auf einer scheiß Social-Media-Plattform posten, wenn sie ihr Erregungspotenzial erkennen. Danach habe ich dann 5 Wochen Ärger, nur weil ich genau den Job gemacht habe, den ich seit Jahrzehnten mache. So, ja, hier zeigt sich eine Sittenverrohung. Es gibt Gestalten, die das narzisstische Spiel mit der Empörung geschickt ausnutzen, weil sie meinen, zu einer Minderheit zu gehören. Auf Twitter gibt es besonders viele. Die sind dann entweder schwarz oder schwul oder beides. Und es gibt auch einen Haufen von Mitläufern, also geltungssüchtige Menschen, die sich dann daran hängen und denken, sie wären mehr wert, wenn sie laut sind und sich virtuell aufregen. Aber für mich ist es kein Qualitätsmerkmal, laut zu sein, auch wenn man mir das immer unterstellt hat. Für mich ist es eher ein Qualitätsmerkmal, nachdenklich zu bleiben. Es gibt Leute, die Kunst wissentlich missverstehen und für ganz andere Anliegen missbrauchen. Und Kunst ist etwas sehr Empfindliches. Kunst ist aber auch kein Schutzschild, hinter dem ich mich verstecke, um meine wahre Meinung zu verklausulieren. Kunst ist nicht Realität, sondern ein Abbild der Realität. Und jetzt sind wir so nah an die Realität gerückt, dass jemand wie ich sich den Vorwurf gefallen lassen muss, es seien große Anteile von mir selbst in meinen Bühnenfiguren enthalten. Das ist perfide. Das nimmt mir jegliche Kraft und zerstört alle meine Mittel, weil ich dann nicht mehr naturalistisch sein kann, sondern immer artifiziell bleiben muss, um als Kunstfigur erkennbar zu sein. Es ist mir nicht mehr möglich, auf einer Bühne zu stehen und irgendwas zu sagen, ohne dass die Leute vermuten, das meint er ernst. Ich kann als Künstler gar nicht mehr mit Illusionen arbeiten. Ich muss immer damit rechnen, dass die Leute mir entweder zu viel glauben oder überhaupt nicht. Ja. Wie soll man da Satire machen, ne? Ja, so. Das ist schon weit fortgeschritten, diese Sinnverdrehungsideologie, sag mal. Jetzt redet er ein bisschen über verschiedene Publikumsarten. Live-Publikum auf der einen Seite. Meine Zuschauer kennen mich ja und wollen mich sehen, dafür zahlen sie Geld. Aber dann gibt es die andere Gruppe. Im Internet kann man sich aber alles unverbindlich angucken. Und da gibt es Leute, die gar keinen Bock auf mich haben. Und die nur einen Anlass suchen, um mich irgendwie dumm anzumachen oder irgendeines Fehltrittes zu beschuldigen. Und dieses ungebetene zweite Publikum, nennen wir es die Gesellschaft, ist asozialer geworden. Manchmal habe ich den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, die sich ständig gegenseitig ausspioniert und denunziert. Und so landen dann irgendwelche Behauptungen über mich im Internet, die entsprechende Leute dann verbreiten. Die üblichen kontextlosen Schnipsel. So, ja. Und dann ein Schwank, ganz interessant. Ein Zitat von ihm war: Es geht mir am Arsch vorbei, ob das Zigeunerschnitzel heißt oder Mohrenwirt, das ist mir scheißegal. Ich sag auch manchmal Bimbo, ich sag auch Farbiger, das ist mir scheißegal. So Mundschuh dazu: Die Wette war, irgendjemand wird sich genau diesen Passus rausziehen, auf Twitter posten und ohne Kontext weiterverbreiten. Und genau das ist passiert. Jemand ja, das hat ist ja das ausgeschritten und alle haben sich echauffiert, aber dabei blieb und bleibt es nicht, denn dann kommt eben der nächste Einschüchterungsversuch. Ja, das haben sie ja damals gekürzt und wieder veröffentlicht und ich habe das irgendwie mitgeschnitten, aber immer noch nicht veröffentlicht. Genau, dann kommt der nächste Einschüchterungsversuch. Man markiert bei Twitter den Arbeitgeber, in meinem Fall Radio 1, und fragt, was meint ihr denn dazu? Dann ruft die Redaktion dich nach jeder kleinen Kontroverse sofort an und sagt, Alter, wir haben hier die Scheiße am Dampfen, du musst dich sofort entschuldigen. Du fragst, wofür? Ich habe mich doch erklärt. Alles nur, weil irgendjemand eine Äußerung von mir falsch verstanden hat. Und den Leuten reicht es heute nicht mehr, dass du erklärst, so war das nicht gemeint. Hast du den Kontext verstanden, in dem die Worte gefallen sind? Nein, die sagen, fuck den Kontext, wir wissen, dass du ein Nazi bist. Und am Ende stehst du da und sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr. Und so ist es bei mir gerade. Ich habe mir einfach abgeschminkt zu hoffen, dass es einen höheren Auftrag gibt, den wir auf der Bühne erfüllen können. Auch wenn wir in einer Situation sind, in der es wirklich an guter Satire mangelt. Noch nie war Satire so angepasst, so brav und so regierungskonform. Wir haben eine Scheißregierung, die macht, was sie will. Eine Außenministerin, die sich durch die Weltgeschichte stottert und überall Porzellan zerbricht. Und keiner schafft es, eine dezidierte Kritik zu äußern oder zu sagen, nicht alle, die die Ukraine-Politik der Bundesregierung kritisieren, sind Rechte oder der AfD nahe, sondern es gibt einen Großteil in dieser Bevölkerung, der das, was sie gerade macht, nicht gut, sondern gefährlich findet. Ja, aber brav würde ich das nicht nennen. Also irgendwelche Leute als Blinddarm bezeichnen und irgendwelche Scheißhaufen und irgendwelche, ja, diese ganzen Kampagnen, die hier gefahren werden. Also brav würde ich das nicht unbedingt nennen. Also regierungsfreundlich schon, aber brav nicht. Ne? Tja. Wir benehmen uns eigentlich... Ich habe es nicht so verstanden. Also, er hat schon gesagt, dass sie nicht alle auf den Sack gehen. Ne? Ja, wir sind... Und das ist ja auch so, die nerven ja eben auch zum großen Teil. Weil ja irgendwie auch was anderes angestrebt wird häufig. Das ist ja politischer Wokismus eben. Ne? Was politische Macht eigentlich das Ziel ist. Und nicht irgendwelche Gerechtigkeit oder so. Wir benehmen uns eigentlich zutiefst religiös, indem wir Dinge ideologisieren und sie fast auf eine gottgleiche Ebene stellen. Ob Corona, Ukraine oder Klima. Und unseren Kampf für unsere Überzeugung machen wir zur Glaubensfrage. Auf der anderen Seite sind wir wahnsinnig gottlos und alle unser eigener Gott. Wir sagen, das ist meine Religion und du glaubst da gefälligst dran. Es muss uns gelingen, Gläubigkeit oder Werteorientierung nicht mit moralisierender Ethik aufzuladen, die sich an anderen entlädt. Dann können wir große gesellschaftliche Fragen wie den Ukraine-Krieg, Corona und Klima auch ganz anders miteinander lösen. Im Verständnis für die Anliegen des anderen. Ja, Serda. Ne? Ein guter weniger in der Unterhaltungslandschaft, ne? Was soll man sagen? Aber das, was er beschrieben hat, sind ja auch die Gründe, wo ich eingangs gesagt habe, einige Kabarettisten haben sich in den letzten Jahren verabschiedet, genau aus den genannten Gründen. Entweder weil es ihnen widerfahren ist oder weil sie das haben kommen sehen. Ja, und eine Dimension hat er hier nicht so genannt und das ist das politische Taktieren von vielen Leuten. Das spielt auch eine sehr große Rolle. Ob er das jetzt absichtlich nicht gesagt hat oder er meinte einfach nur, das wäre die Ideologie von einzelnen Leuten. Ja, es ist ja auch ein viele politische Kampagnen sind ja auch gesteuert. Aber ja. Ja gut, der ist ja da. Ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war er nicht irgendwie mal hier der Bundeskanzlerkandidat von... Der Piratenpartei. Nee, von der Partei, die Partei, ja. Von der Partei, die Partei, ja. Also den ätzendsten Wuchs, nein, ist überhaupt. Und das war die damals auch schon. Also, da muss ich halt auch mal dran denken, wenn ich ihn sehe und der sich über solche Sachen aufregt. Also, ja. Ja, also, klar, im Vergleich zu alten Kabarettisten wie Pisspass oder sowas, ist der Herr natürlich auch nicht so regierungskritisch und politisch kritisch gewesen. Und ja, ich habe ihn auch schon mal live gesehen, ich fand ihn sehr lustig. Und ja, okay. Wie gesagt, mit Pisspass und anderen alten Großen, an die kommt er nicht ran, aber ich meine, man muss heutzutage ja irgendwie schon fast nehmen, was man kriegen kann, ne? Naja, ich meine, damals war der regierungskritisch im Sinne von, alles ist nicht progressiv genug. Also, und jetzt sind die ja an der Macht und jetzt ist es aber auch wieder falsch, keine Ahnung. Ja, er war immer mehr so Gesellschaftskritiker, würde ich eher sagen. Das ist ja eigentlich selten irgendwelche Politiker vorgeknöpft oder so. Ja. In Amerika sind auch unliebsame Stimmen nicht so gern gehört und werden dann weggeschossen. Wie bei Fox haben sie ja den Tucker Carlson abgeschossen. Und zwar so von heute auf morgen, von Sonntag auf Montag. Ja, das lag ja, soweit ich das weiß, an so einer Einigung mit dieser einen Firma, die so Wahlcomputer gebaut hat, wo er irgendwie behauptet hätte, die wären manipuliert gewesen. Und dann gab es irgendwie eine Einigung und Teil von dieser Einigung. Habe ich auch gehört. Weiß ich aber nicht, inwieweit das bestätigt ist. Also. Okay. Ja. Ja, kann natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt. Naja, auf jeden Fall heißt es hier, der Vertrag mit Fox geht wohl bis 2025 und da kommt er dann auch so ohne weiteres nicht raus. Das heißt, wenn er irgendwo anders arbeiten will, dann wird das schwierig. Er hatte wohl schon Angebote, auch welche, die höher dotiert waren als sein bisheriger Vertrag. Unter anderem hat sich auch Elon Musk gemeldet wohl, heißt es, bei ihm, um zusammenzuarbeiten oder vielleicht einen News-Channel aufzumachen, sowas. Aber das ist eben möglicherweise wegen seiner Vertragsgeschichten nicht möglich. Ja, angeblich hat der Vertrag noch so lange und den wollen sie ihm wohl auch bezahlen. 20 Millionen im Jahr. Geil. Ja, interessiert Fox wahrscheinlich nicht, ne? Also möglicherweise können sie das von Pfizer wieder eintreiben. Ja, kein Plan, was da los ist. Noch dieses Ding mit Musk, keine Ahnung, was sie damit meinen. Und, aber und dieser Fox, Artikel hier, der denkt dann auch, dass das jetzt irgendwie dann der große neue konservative Kanal wird, Musk. Also ich halte es ist ein bisschen nicht spekulativ, besonders, ne? Konservativ, den Musk eigentlich. Mhm. Ja. Nee, auch nicht. Ja, ja, kann er eine YouTube-Show machen, kann er ja Achtung Karlsen nennen oder so. Aber hat Fox nicht auch Leute, die Aktien an, also oder Anteile an dem Ding haben und dann sagen können, hier, ihr schmälert unseren Ertrag? An welchem Ding? Mit so einer schwachsinnigen Entscheidung, dass ihr dem weiter Geld zahlt, obwohl er Angebote hat? Ja, es gibt solche Klagen, das sind natürlich. Also in Amerika, das ist wie in England, kannst du auf alles wetten, in Amerika kannst du gegen alles zahlen. Und ich meine, 20 Millionen. Ja, mir hört das ja wirklich, der Ertrag des einzelnen Aktionärs da schmälert, das ist wahrscheinlich eher so vernachlässigbar, das meine ich ja. Mit Fox. Weiß ich nicht. 20 Millionen sind schon Geld. Und das ja auf nochmal 3 Jahre. 60 Millionen. Warum nicht? Ich weiß, und es wird vielleicht noch Aktionäre geben, Milliardenunternehmen. Oh nein. Kann ich nur täuschen. Das Debakel schon wieder. Ja, keine Angst, ich spiele nichts vor. Das ist einfach nur. Es gab da nochmal eine aktuelle Stunde wegen diesen Benin-Bronzen, natürlich von der AfD anberaumt. Und ja, also das ganze Ding war, ist doch eigentlich ein Debakel, sagt die AfD. Und die anderen sagen im Endeffekt, nee, ist vielleicht ein bisschen dumm gelaufen, aber ja. Wir müssen das ja zurückgeben, weil Kolonialismus und dass sie das nicht wollen, weil sie ja kolonial geil finden, das ist ja klar und bla bla bla bla bla. Also nichts war rumgekommen im Endeffekt. Keine Einsicht auf irgendeiner Seite, dass man irgendwas falsch gemacht hat, sondern. Können zunächst auch einen Schwarzmarkt kaufen, die Dinger wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Können wir wieder zurückkaufen, hat glaube ich auch einen. Aber angeblich hat der König da, der die Dinger bekommen hat, sogar gesagt, ja, was wollen die Deutschen eigentlich von uns? Die Briten haben die geklaut, die Deutschen haben sie gekauft, das ist ein Geschäft. Ja, das haben auch Leute zur Sprache gebracht bei dieser Debatte, ja. Dass das so gewesen wäre. Aber das heißt ja immer nichts, weil Deutschland hat ja sowieso alle die größte Schuld von allen. Ne? Das ist ja eh klar. Und alles, was andere Leute falsch gemacht haben, haben die wahrscheinlich nur falsch gemacht, weil, ja, keine Ahnung, auf dem britischen Thron war wahrscheinlich ein Hannoveraner. Von daher passt das schon. Wir sind die Bösen. Ja, Bismarck hat gewarnt vor Kolonialismus. Ihr wollte das nicht. Bevor wir uns der Nazi-Zeit zuwenden und ihr könnt euch jetzt einfach schon mal diese schöne Schlagzeile ein bisschen angucken und ich sage euch, dass die AKP bei 75% ausgezählter Stimmen in der Türkei bei 50,8% liegt. Die CHP liegt bei 43,3%, also nochmal um ungefähr 1% verbessert. Aber ja, ich weiß, es steht immer noch dabei, das kann immer noch stark schwanken überall. Ich weiß nicht, wie stark die Schwankung noch wird. Schauen wir mal, 50,8%. Ich weiß nicht, wie es genau in der Türkei ist, ob es eine Stichwahl gibt, sobald halt einer die 50% verliert. Aber hier stand schon erster Wahlgang irgendwo, kann also gut sein. Der Abend bleibt spannend. Und jetzt mein Lieblingsartikel für diese Woche, wie die Nazizeit das Verhältnis der Deutschen zur Autobahn geprägt hat. Die Autobahn war Hitlers Antwort auf die Krise der Männlichkeit, sagt Soziologe Konrad Kunze. Durch ein Tempolimit könne man sie entnazifizieren. Wow. Lass das einfach mal wirken. Ja, und ich kann dazu direkt mal einen Fakt geben. Aha, wer hat. Nein, du wirst mir nicht meinen Aufbau zerstören. Gut. Hab ich nicht gehört. Bitte alle mal zurückspulen, die Ohren zuhalten und weiterhin. So. Die Autobahn bewegt die Gemüter und scheint trotz aller Kritik in Deutschland zu Deutschland zu gehören, wie Bier, Grill und Gartenzwerg. Konrad Kunze geht dieser Verbindung nach und fragt in seinem Buch Deutschland als Autobahn, warum der Deutsche nicht von seiner Autobahn lassen will, auch wenn viele rationale Gründe dagegen sprechen. Wie zum Beispiel Landstraße kann man doch auch fahren. Oder U-Bahn. Ja, klar. Herr Kunze, was haben Sie gegen die Autobahn? Ich finde sie hässlich. Autobahnen machen Landschaften kaputt. Deutschland ist voll mit Lärm, mit Industrie, mit zersiedelten Landschaften. Ich finde es schön, wenn mal irgendwo kein Lärm ist. Finde ich schon mal eine fundierte Antwort. Also eigentlich kaufe ich ihm sein Projekt jetzt schon ab. Also Vielleicht sollte er mal in den Wald gehen. Und wenn die dann mit der Sirene um die Ecke kommen, um ihn abzuholen nach seinem Herzinfarkt, dann würde ich auch sagen, nee, macht die Sirene aus, Leute. Was wollt ihr überhaupt rumfahren? Das ist so laut hier. Ich finde es schön, wenn mal irgendwo kein Lärm ist. Irgendwo ruhig wäre, ja. Oh Mann, ey. Haben Sie einen Führerschein? Ja. Und mit 18 Jahren war ich vom Motorradfahren begeistert. Auf so einer Maschine hat man einen viel intensiveren Geschwindigkeitsrausch als in einem Auto. Da ist der Wind, du bist verletzlich und es kann schief gehen. Ich bin auch mit dem Auto auf der Autobahn gerast, das habe ich alles gemacht. Aber irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass sich der Rausch abgenutzt hat. Es war langweilig geworden. Ich bin einer von diesen Leuten, die Autos als Sachen sehen, mit denen man sich von A nach B bewegt. Ich würde nie auf die Idee kommen, so lange zu rasen, bis ich in den Rausch komme und dann wieder so lange zu rasen, bis sich der Rausch abgenutzt hat. Aber das ist deine Jugend. Ja, dann hat er irgendein Lied gehört von Radiohead und dann hat er gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn du als junger Mensch eine Maschine zu deinem Lebensinhalt machst, ist das ein Ersatz für etwas, häufig für Männlichkeit. Der Motorsport ist oft ein Safe Space dafür. Der Motorsport ist oft ein Safe Space dafür. Jetzt sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo Dinge, an denen Leute Spaß haben, als Safe Space bezeichnet haben, weil die noch nicht genug kolonialisiert worden sind von den Wokies. Ja, wie was ich dachte, Safe Space ist ein gut und richtig. Ja, sollte man ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es gerade auch nicht. Es wird gar nicht in Frage gestellt, warum es fast nur Männer sind, die auf der Autobahn drängeln oder in Autorennen Menschen töten. Moment mal, hast du gerade in dem einen Satz Motorsport gesagt und sagst danach, Autorennen Menschen töten, das ist dann, ich hoffe, du beziehst dich auf illegale Autorennen und das hat mit Motorsport halt so gar nichts zu tun. Hätte dir auffallen können, wenn du ein Experte bist, aber nur gut. In ihrem Buch verorten sie die Gründe dafür in der Geschichte, genau im Nationalsozialismus. Wie kamen sie darauf? Ja, die Frage hätte ich ihm, glaube ich, auch gestellt. Durch das Buch Schauder und Idylle, Faschismus als Erlebnisangebot von der Psychoanalytikerin Gudrun Brockhaus, das ich geschenkt bekommen habe. Ich möchte lösen, was ist Kulturmarxismus? Es geht darum, um die Rauschangebote im Dritten Reich und deren Fortleben in der Gegenwart. Gibt es immer noch Fliegerschokolade, oder was? Nicht mehr waren die Autos damals? Warte, da kommen wir gleich zu. Mensch. Da wurde mir klar, dass hinter der Autobahn eine ideologische Aufladung steckt und man sie jenseits aller rationalen Leistungsdaten als Symbol untersuchen kann. Hitler machte vor allem Männern mit der Autobahn ein emotionales Angebot, sich wieder stark und mächtig zu fühlen. Ja. Mit ihrem 1938er Ford per T14 oder was? Dann hat die Geschichte der Deutschen mit ihrer Autobahn begonnen. 1933 mit der Eröffnung der ersten Baustelle. Das war ein Riesenspektakel, das massenmedial vermittelt wurde. Das war auf Twitter war die Hölle los damals. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben. Hitler sagte damals, die ganze Welt würde uns eines Tages beneiden. So ist die Autobahn damals inszeniert worden. Das hätte alles schief gehen können. Es hat aber funktioniert. 2 Jahre später, finde ich eine großartige Kombination von Sätzen in einem Artikel, 2 Jahre später ist die erste Autobahn erfolgreich eröffnet worden. Und sie sah auf den Fotos leider extrem gut aus, diese weiße Reichsautobahn. Das hat den Selbstwert der Menschen damals sehr gehoben. Und das, obwohl sie selbst kein Auto hatten. Sie haben sich trotzdem mit ihr identifiziert. Ja, ich identifizierte mich mit dem Abschnitt der A3, wenn man den Elzer Berg nennt, ich mache auch gerne mal so einen Buckel. Vielleicht bin ich eine Trans-Autobahn. Ja, bla bla bla, die weiße Autobahn. Fahren auf der Autobahn. In diesem Moment ist das ihre Autobahn geworden, weil sie dachten, das ist jetzt meine Straße. Damit ist der Traum des eigenen Autos für die Masse geboren worden. Ford, Modell T und so. Ich meine, also Fließbandherstellung von Automobilen. Also redest du nicht Unsinn, Experte? Die Autobahn kanalisierte also den deutschen Größenwahn? Ja, denn jeder konnte sich als Teil der Masse mit dieser nationalen Errungenschaft identifizieren. Die Autobahn hat die Scham und die Minderwertigkeitskomplexe der Deutschen nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg adressieren können. Es ist natürlich eine kranke Vorstellung, dass eine Straße Komplexe wieder gut macht, aber ich glaube, das hat sie. Jedenfalls ist sie so verkauft worden. Haben Sie dafür ein Beispiel? Oder bei der Eröffnung, bei der Eröffnung der ersten Baustelle ist Hitler sehr offen. Er spricht von der Weimarer Republik als Schande, in der Männer keine Arbeit gehabt haben und dass dieser Zustand nun vorbei sei, weil die Autobahnen ihnen wieder Arbeit und damit Männlichkeit gebe. Durch ihre Arbeit an der Autobahn werden die moralisch verkommenen Arbeitslosen fleißig und damit wieder gut. Der Automobilismus war Hitlers Antwort auf die beschworene Krise der Männlichkeit. Dann kommt ein Absatz darüber, dass Italien eigentlich schon früher dran war mit der Autostrada. Dann gibt es natürlich was über die Zwangsarbeiter, die die Autobahnen gebaut haben. Und dann sagt er, dann fängt er halt richtig an und sagt, es gibt in Deutschland kein Interesse daran, das aufzuarbeiten. Was ich irgendwie grotesk halte, das, weil die, da sind halt praktisch, und er sagt auch irgendwie sogar, dass da Mächtige dahinter sind, irgendwie die... Eine kleine Clique, ja. Ja, sowas in der Richtung, also dass man da besser nichts zu sagt, warte mal. Der Autor hat das Thema fallen gelassen, vielleicht weil er gemerkt hat, dass man mit solchen Arbeiten politisch nichts gewinnt. Dass man politisch nichts damit gewinnt, über so, solche Hirngespinste zu reden, ja. Das würde ich auch mal sagen, da gewinnt man nichts mit. Wie könnte man die Autobahn heute entnazifizieren? Alter Schwede. Das naheliegende wäre... Ich glaube, das müssen die Briten und die Amerikaner machen müssen. Das glaube ich, müssen wieder einwandern. Geht viel einfacher, geht viel einfacher. Das naheliegende wäre, ein Tempolimit einzuführen. Ach so, ah ja. Es war eine Entscheidung des Reichstags der Nazis, die Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung freizugeben. Die Reichsautobahn und das Rasen gehörten zusammen. Ein Tempolimit von 120 würde dieses Stück Vergangenheit endlich beerdigen. Endlich verstehen wir das. Man müsste daran erinnern, dass es beim Bau der Autobahn auf Zwangsarbeit zurückgegriffen wurde. Dies geschieht bis heute nicht. Es gibt in Deutschland kein zentrales Mahnmal. Auch müsste man die Baufirmen verpflichten, Entschädigungen zu zahlen. Und dann haben, sagt er, lediglich 4 haben gezahlt von 22 Baufirmen, aber halt auch Autofirmen wie BMW, Porsche, Mercedes, Volkswagen. Und warum gibt es darüber keine Debatte? Ach, hier kommt der Teil. Man legt sich ungern mit den mächtigsten Leuten in der BRD an. Ein Streit mit den reichsten Familien Deutschlands ist kein Karrieresprungbrett. Über den Topos Autobahn hat man besonders ungern gesprochen, weil es ja zu den Standardentschuldigungen älterer Semester in Westdeutschland gehört hat. Ja, aber Hitler hat immerhin die Autobahn gebaut. Zugegeben, dass einzig Gute an Hitler auch zum Schlechten gehört, zuzugeben, dass das einzig Gute an Hitler auch zum Schlechten gehört, war nicht möglich. Bis heute. Die Autobahn ist nicht unschuldig. Genau. Ja, dann geht es nochmal um die A100 in Berlin, aber gut, aber das ist nicht so interessant. Aber ja, also. Also faszinierend fand ich den Satz, steht kein Pronomen, deswegen. Das Autorende. Ich lese ihn als Mann. Ja, also das Autorende hat geschrieben, dass die Nazis im Reichstag das Tempolimit aufgehoben hätten. Genau, wir kommen jetzt zu meinem zweiten Artikel, der direkt auf diesen Artikel folgt. Und da haben wir nämlich eine Geschichte des Tempolimits der Autobahn auf deutschen Autobahnen. Also wir haben angefangen mit 1910 mit 15 km/h für Pkw und 12 km/h für Lkw. Ab 1927 waren es 30 km/h für Pkw und Lkw. Die Nazis haben dann die erste Reichsstraßenverkehrsordnung 1934 erlassen und die hob alle Bestimmungen über Geschwindigkeitsbegrenzungen auf. Allerdings merkte man dann noch, doch, wohin das ungezügelte Rasen führte. Im Mai 1939 wurden wegen der Unfallzahlen wieder Begrenzungen eingeführt. Pkw innerorts 60 km/h, außerorts 100 km/h, Lkw respektive 70 km/h. Nach Kriegsbeginn senkte man die Geschwindigkeit im Oktober 39 auf 40 km/h innerorts, außerorts 80 km/h für Pkw und 60 km/h für Lastwagen. Die Beschränkung von Tempo 80 galt auch auf den neuen Reichsautobahnen. Upsi. Ja, und das ist der Punkt. Vorher gab es nämlich keine Autobahnen. So, das Tempolimit innerhalb von Ortschaften wurde aufgelöst. Also, wer ein Tempolimit fordert, steht damit in direkter Nachfolge zu den Nazis. Traurig für Konrad Kunze. Aber vielleicht war in dem Buch von der Psychologin einfach nicht mehr genug Platz, oder Psychotherapeutin, nicht mehr genug Platz, um dieses Detail unterzubringen. Ja, und wann wurde tempofrei auf der Autobahn wirklich eingeführt? Nach der Ölkrise, wo die Leute froh waren, dass sie wieder mit dem Auto fahren konnten. Da wurde gesagt, okay, wir geben das jetzt frei und führen die Richtgeschwindigkeit von 130 ein. 76, oder? Irgendwie so. Kann so sein. Ja, Fachkräftemangel. Hochqualifizierte Fachkräfte. Sie kommen nicht, sondern gehen. SPD mit Fachkräften meint, sind in der Regel, glaube ich, Pflegekräfte. Ja, aber hier geht es um explizit hochqualifizierte Fachkräfte. Ja, es ist ein etwas schneidender Artikel, der einfach nur mal einfach aufzählt, was halt ausländische Arbeitnehmer in Deutschland vielleicht nicht so schätzen könnten. Erstmal ein paar generelle Zahlen. Also es gibt sehr viel mehr Hochqualifizierte, die auswandern als einwandern. Das ist ja kein wirkliches Geheimnis, ja, aber was krass ist, wir haben derzeit 5% der deutschen Staatsbürger, die im Ausland arbeiten. 5%. Das ist, finde ich, relativ viel. Die halt auch noch weiterhin deutsche Staatsbürgerschaft haben und sowas. Insbesondere ist das halt relevant, wenn man mal an so Sachen denkt wie Wahlen und so, dass da organisiert werden muss. Aber gut. Was ist denn attraktiv an Deutschland? Beziehungsweise was ist nicht attraktiv an Deutschland? Wir haben hohe Arbeitskosten, niedrige Nettoeinkommen. Wir haben die höchste Steuer- und Abgabenlast weltweit. Wir haben einen Spitzensteuersatz von 42% ab 55.000 Euro. Die Steuerbelastung, Spitzensteuersätze sind niedriger in den meisten ausländischen Ländern und vor allem greift der Spitzensteuersatz nicht schon bei so einer niedrigen Schwelle. Deutschland hat ein schlechteres Forschungsumfeld als beispielsweise USA, Schweiz, Australien. Wir sind ein Land mit einer zermürbenden und ungenügend digitalisierten Bürokratie. Auf dem globalen Kriminalitätsindex haben wir nur den 43. Platz belegt. Polizei und Rettungskräfte werden häufig angegriffen. Hatten wir ja jetzt gerade die Sache mit dem Hochhaus auch. Ne? Ratingen bei mir in der Ecke. Sehr, sehr, sehr, sehr komische Angelegenheit. Warum sollten Sie Ihr Land verlassen und ein Land einwandern, das bildungstechnisch den Anschluss verpasst hat, in dem der Anteil Jugendlicher ohne grundlegende schulische Fähigkeiten dem IFO-Institut zufolge bei 23,8% liegt? Weniger als 44% der Schulleiter ihre Lehrkräfte für technisch und pädagogisch kompetent halten und keine einzige Universität unter den 50 besten Universitäten der Welt befindet. Welche global gefragte Expertin und Experte beabsichtigt, in ein Land einzuwandern, in dem das Gesundheits- und Altenpflegesystem auf Kante genäht ist und in Zukunft der Pflegekollaps in Krankenhäusern und Altenheimen droht? Wir haben den höchsten Strompreis. Gleichzeitig benutzen wir Kohlekraftwerke, um den Strom zu erzeugen. Wir haben marode Straßen, Brücken und Schienennetze. Wir haben kein einziges Börsenunternehmen mehr in den Top 100 Börsenunternehmen weltweit. Allein in den letzten 5 Jahren hat der Euro gegenüber dem US-Dollar um 12% und gegenüber dem Schweizer Franken um 15% abgewertet. Und dann kommen wir zu den weichen Faktoren. Ein Land, in dem ideologische Denkweisen in der Politik oftmals rationelles Denken und Realitätssinn verdrängt haben und in dem zahlreiche Politiker von der Vision beseelt sind, die Welt zu retten und mit moralisch erhobenem Zeigefinger versuchen, eben diese bekehren, ohne zu erkennen, dass die deutsche Energie-, Steuer-, Digitalisierungs- und Migrationspolitik im internationalen Kontext längst nicht mehr als richtungsweisend wahrgenommen wird. Und laut einer Umfrage des größten globalen Expat-Netzwerks Internations, also Expats sind ja Leute, die in anderen Ländern arbeiten, von Ende 2022 zufolge belegt Deutschland weit abgeschlagen den 42. von 52 ausgewiesenen Rängen. Ja, also, ja, es gibt Gründe, nach Deutschland zu kommen, wenn man in katastrophalen Bedingungen in seinem Heimatland ist und man kann sich hier was aufbauen. Aber wenn man schon in der Elite, der Bildungselite ist und international ein hochgefragter Experte ist, diese Leute, die gehen dann doch eher in die Schweiz, nach Frankreich, vielleicht nach Amerika oder in andere Länder, als nach Deutschland. Ne, da haben wir einfach, da sind wir einfach international nicht mehr konkurrenzfähig und wir bilden uns einfach noch zu viel auf unser Land ein, muss man wirklich mal sagen. Vor allem, wenn man mal im Ausland gewesen ist und auch im Ausland mal gearbeitet hat, ja, und ich rede jetzt nicht von Holland oder so, sondern wirklich weit entferntes Ausland, da merkt man, was man hier hat, aber wie viele schwierige Sachen hier bürokratisch. Die Bürokratie in Deutschland ist das Schlimmste überhaupt. Kann man echt nicht vergleichen mit anderen Ländern. Ja. Naja, hochqualifizierte Fachkräfte, sie kommen nicht, sondern gehen. Ja, und wie soll man jetzt das attraktiv gestalten für hochqualifizierte Fachkräfte? Wie soll man es machen? Ja. Ja, Steuern runter. Die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind ja Teil des Alltags. Ja, die belasten uns alle und die verbessern sich ja nicht. Die verschlechtern sich ja nur noch. Und obendrauf kommen ja noch die Einheimischen, die sagen, ich sehe hier keine Zukunft für meine Kinder. Und gerade die gehen können, sind natürlich auch wieder nur die einen entsprechenden Verdienst haben. Und das sind Fachkräfte. 5% arbeiten im Ausland. Das ist jeder 20. Ja. Das ist eine krasse Zahl. Und ja, ne, ich hatte die Zahl jetzt nicht mehr im Hinterkopf. Hunderttausende verlassen jedes Jahr. Verzichtest jetzt die Regeln, damit man mehr Geld einnimmt. Ja, interessant. Naja. Tja, Staatseinnahmen brechen ein. Finanzminister Christian Lindner fordert Verzicht. Ja, der Staatshaushalt wird gerade verhandelt. Und da gibt es einfach einige Problemchen im Endeffekt im Moment, ja, weil sehr viele Sondereffekte der letzten Jahre halt noch reinspielen. Bund, Länder und Kommunen werden im kommenden Jahr voraussichtlich fast 1 Billion Euro einnehmen, also 1.000 Milliarden. Aber diese stattliche Summe wird nicht ausreichen, alle staatlichen Ausgaben zu decken. Allein im Bundeshaushalt klafft derzeit eine Lücke von rund 20 Milliarden Euro. Und jetzt gibt es eine also für die Grundlagen für diese Haushaltspläne werden ja immer Steuerschätzungen gemacht und es gibt jetzt neue Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Die Experten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden 5 Jahren rund 148 Milliarden Euro niedriger ausfallen werden. So, ne? Also 30 Milliarden pro Jahr weniger, 20 Milliarden fehlen uns jetzt. Ja, und dann kommen ja noch ein paar Belastungen dazu. Und rein rechnerisch ist es eigentlich schlimmer, als es derzeit aussieht. Wir haben ja noch Sondereffekte vom letzten Jahr gehabt und da sind die Steuerschätzer ja auch hingegangen und haben halt eine sehr geringe Steuerschätzung angegeben. Deswegen werden wir jetzt einen Überschuss im Bundeshaushalt von 2,8 Milliarden Euro haben, aber der liegt nur daran, dass man halt viel konservativer geplant hatte, weil die Steuerschätzer gesagt haben, wir werden nicht so viele Steuern einnehmen wegen der Krise. Das ist nicht so schlimm gewesen in der Vergangenheit, aber bei dieser jetzigen neuen 5-Jahres-Schätzung, ja, ob diese Zahlen da so belastbar sind, weiß man nicht. So, zu diesen 20 Milliarden, die fehlen, kommen ja noch ein paar Sachen dazu. 30 Milliarden Euro würde dieser Industriestrompreis kosten, über den der Habeck nachdenkt, schätzungsweise wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ja, das Heizungsaustauschförderprogramm wird auch nochmal mit 10 Milliarden reinknattern, mindestens. Dann sind die Zinsen für den Schuldendienst ja auch gestiegen. Da reden wir auch nochmal um ein paar Milliarden. Also diese zig Milliarden kommen noch auf die 20 Milliarden obendrauf, die jetzt schon im Haushalt fehlen. Und ja, es wird einfach lustig für den Herrn Lindner jetzt diesen Haushalt vorzustellen. Ne? Also er kann sich selber feiern, weil er sagt, ja, wir haben einen schönen Überschuss, ne? Wir haben so gut gewirtschaftet. Warum das so ist, habe ich euch gerade erklärt. die haben einfach nur zu konservativ geschätzt gehabt letztes Jahr und de facto sehr viel mehr Ausgaben und Einnahmen sind zwar auf einem sehr hohen Niveau stabil, aber leicht rückgängig. Und ich meine, wenn wir jetzt noch ein paar Industrie, oder sagen wir mal, wenn der Staat ein paar Industriekunden verliert, die keine Steuern mehr zahlen, was vielleicht auch passieren könnte jetzt, werden vielleicht sogar noch weniger Steuern fließen. So, und ja, nochmal, 1 Billion Euro nehmen Bund, Länder und Kommunen im Jahr ein. 1.000 Milliarden. Und das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Mhm. Tja, der Staat muss Internetkriminelle verfolgen. Ja, hier haben wir einen Artikel, der war auch, wo ich den gelesen hatte, war der noch da und danach ist der leider hinter der Paywall verschwunden. Da ging es um einen Fall von einer Dame, die wurde Opfer von einem Trickbetrug und es wurde 5.000 Euro ins Ausland überwiesen, nach Frankreich und Irland und schließlich nach Großbritannien. Und es gab einen langen Prozess, wo versucht wurde, das Geld zurückzubekommen. Und im Endeffekt hat die Staatsanwaltschaft ganz am Ende gesagt, wir stellen die Ermittlungen ein, weil es ist ein zu hoher Aufwand, uns mit den Stellen in den anderen Ländern in Verbindung zu setzen, um die Informationen einzuholen. Was natürlich ein bisschen seltsam ist, weil wir haben das europäische Zahlungsverkehrssystem, das SEPA-System, wo eigentlich solche Koordinierungssachen laufen sollten, aber tatsächlich laufen sie nicht. Und da regt sich dieser Herr hier drüber auf. Wer in Luxemburg die zulässige Höchstgeschwindigkeit um einen Stundenkilometer überschreitet und geblitzt wird, muss nicht lange warten. 2 Wochen später ist der Strafzettel im Briefkasten. Über schlanke 50 Euro verbunden mit allerlei furchteinflößenden Strafandrohungen sollte der Betrag nicht rechtzeitig in der Staatskasse des Großherzogtums eintreffen. Europa funktioniert bei der Bekämpfung von Bagatellvergehen. Geht es um Internetkriminalität, sieht es anders aus. Hier haben die Strafverfolgungsbehörden offenbar kapituliert. Frankreich und Irland, hier landeten 5.000 Euro einer betrogenen Postbankkundin, sind beides Mitgliedstaaten der EU und auch nach dem Brexit sollte Großbritannien juristisch nicht aus der Welt sein. Natürlich kann der Staat nicht jeden Bürger vor Straftaten schützen, er sollte aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Das kommt der Bagatellisierung von Internetkriminalität gleich. Ja, also schon ein sehr seltsamer Fall. Und gerade im Zahlungsverkehr passiert ja extrem viel Missbrauch. Also vor 10 Jahren waren die Zahlen bei auf Deutschland gesehen bei um die 500 Millionen Euro von Privatkunden, was irgendwie auf welche Art und Weise verschwindet, was irgendwie reguliert werden muss. Und die Zahl wird ja wohl nicht sich verringert haben, wenn immer mehr Leute Online-Banking nutzen und Online-Zahlungstransfers machen und diese Systeme benutzen. Und das Problem ist halt immer das Problem der Haftung. Ja, die Frau ist betrogen worden. Man sollte meinen, okay, irgendeine Versicherung sollte es da doch geben. Die Bank muss das doch kontrolliert haben, dass es mit rechten Dingen ist. Dafür und ja, nee, die haften nicht dafür. Dafür sind diese Zahlungssysteme ja geschaffen worden, dass solche Fälle an sich gar nicht mehr auftreten sollten. Ach, das Geld wird kriminell ins Ausland überwiesen? Ja, ist ja kein Problem. Wir sind ja im Euro-Zahlungsraum, da können wir das Ganze rückabwickeln. Aber in der Realität scheitert das dann daran, dass die eine Staatsanwaltschaft nicht die andere Staatsanwaltschaft anrufen will, weil das denen zu aufwendig ist oder weil da keine Strukturen bestehen. Ja, super. Wir haben alle einen Vorteil von dieser ganzen Angelegenheit, ne? Wie ihr merkt. Tja, ja. Passt immer auf, immer eure Kontoauszüge kontrollieren, sage ich dazu. Ja, der Cannabis-Missbrauch macht vielleicht doch schizophren. Kiffen macht doof, habe ich so gedacht. Vielleicht stimmt es ja doch so ungefähr. Aber ja, in dem Artikel steht, dass durch die Vermeidung von Cannabis auch Schizophrenie hätte vermieden werden können. Und den Rückschluss finde ich ein bisschen fragwürdig. Ansonsten. Ja, gebe ich 30% bei den Männern, zumindest bei den Jungen. Das ist das wohl besonders stark. Ja, aber ob die Schizophrenie damit wirklich abgewendet hätte, ist schwer zu sagen, oder? Es sind Leute, die Gefahr laufen, Schizophrenie auszubilden, eher an Drogen interessiert. Ich habe Fragen. Auch da ging es ja auch darum, dass halt vor allem Männer. Aber es ist völlig klar, dass vor allem Männer, weil halt Männer auch vor allem konsumieren erstmal. Das ist natürlich auch wichtig. Ich will, dass jede Droge hat ihre Nachteile. Und das muss jedem völlig klar sein, ob das jetzt Alkohol, Cannabis, Heroin ist. Alles hat seine Nachteile. Und Schizophrenie ist kein Spaß. Das nö. Leberzirrhosen auch nicht. Und auch der goldene Schuss ist meist erst nur kurz interessant und dann unangenehm. Ja, habe ich auch so gehört. Okay. Ja, so, kommen wir zu einer Stilblüte des Emissionszertifikatehandels. Ja, die CO2-Zertifikate, die international gehandelt werden, sind ein massiver Markt. Ne? Al Gore ist damit zum Milliardär geworden, der erste Klimamilliardär, den wir weltweit hatten. Und viele Leute verdienen damit sehr viel Geld. Wie funktioniert das denn? Es wird Strom produziert, klimaneutral deklariert und dann kann quasi, also der Strom wird produziert und gleichzeitig wird ein Zertifikat über diesen produzierten Strom produziert. Und dieses Zertifikat kann man dann handeln, man kann es verkaufen, wenn man den Strom halt nicht als grün deklariert, und da gibt es ganz viele Sonderregeln, ganz viele verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten in der einfachsten Version. Im Endeffekt, da Island sehr viel Strom produziert aus Geothermie, was halt umweltverträglich ist, haben die halt sehr viel Strom, den die produzieren, und die können halt mit diesem Strom, den die produzieren, sehr viel Zertifikate produzieren, und diese Zertifikate können die dann nach Deutschland beispielsweise verkaufen, ne? Weil hier gibt es ja Leute, die sagen, ja, ich will grünen Strom haben, ich will nur grünen Strom haben. Es benutzen mehr Leute grünen Strom, als grüner Strom produziert wird. Ne? Das ist ja der Witz an der ganzen Angelegenheit. Und der Witz an der Angelegenheit ist, ihr kriegt den Kohlestrom. Der den Kohlestrom euch verkauft hat, hat das Zertifikat aus Island gekauft und damit ist der Strom grün. Man könnte jetzt sagen, er ist grün gewaschen, aber das hätte wieder negative Konnotationen, und das ist ja ein ganz sinnvolles System, wie ihr jetzt seht. Jetzt ist aufgefallen, Island produziert 19 Terawattstunden, 12 Terawattstunden werden verbraucht, Ökostrom, und 15 Terawattstunden werden exportiert. So, jetzt könnt ihr mal rechnen. 12 plus 15, ist das mehr oder weniger als 19? Ist auf jeden Fall nicht genau 19, und da ist das Problem. Island hat über viele, viele Jahre einfach, ja, fiktive Zertifikate ins Ausland verkauft. Jetzt hat man das Ganze mal nachgeprüft. Wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Und man konnte das Ganze nicht aufklären. Das hat jetzt zur Folge, dass Island seine Zertifikate nicht mehr ans Ausland verkaufen kann, darf, bis diese ganze Sache intern wieder geklärt ist. Und in Norwegen wird jetzt auch gerade geprüft, weil es da ähnliche Verhältnisse gibt. So, also das System wird ausgenutzt. Wer hätte es gedacht? Ja, diese Zertifikate-Sachen werden doppelt angerechnet. Es verdienen sehr viele Leute sehr viel Geld damit. Gut, als Nebeneffekt dadurch, dass Island jetzt keine 15 Terawattstunden Zertifikate mehr ins Ausland verteilen kann, kann es sein, dass ein paar Ökostromanbieter Probleme bekommen, Ökostrom anzubieten, weil die Zertifikate nicht mehr haben. Also da muss ich gerade wirklich drüber schmunzeln, weil das ist so ein... Also ich halte von diesem System einfach überhaupt nichts, merkt ihr vielleicht, ja. Es ist ein reines Greenwashing-System, wo viele Leute dran profitieren, andere Leute sich greenwashen können. Ne? Wie gesagt, Kohlestrom, kaufst ein isländisches Zertifikat, auf einmal ist es grüner Strom, wunderbar. Was das für ein... An sich ist das ein riesiger, riesiger, riesiger Skandal, aber ja, ne, alles für den Klimaschutz. Dem ist doch alles untergeordnet. Ich weiß nicht, was ich wirklich dazu noch sagen soll. Das ist, ich habe mit Zertifikatehandel auch mal eine Zeit lang beruflich zu tun gehabt, ganz am Anfang, wo ich eingestiegen bin in den Beruf. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, wie der Winter weht. Und es ist nicht besser geworden. Und ja, dass sie hier 8 Millionen mehr verkauft haben, als sie rein rechnerisch auf dem Papier hatten. Und das ist, nachdem was aufgefallen ist, ist es noch jetzt ein Jahr weiter gelaufen. So, ne? Erst jetzt haben die das eingestellt. Ja, also da wirklich einen realistischen, physischen Sinn hinter dieser ganzen Sache zu sehen, wird langsam schwierig. Aber ein monetärer Sinn ist natürlich der. Also jetzt höre ich auch. Macron calls for a regulatory break in EU green laws to help industry. Ja, die Macrone hat mal wieder einen europaweiten Vorstoß gewagt. Er hat im Endeffekt gesagt, wir haben so viele, so tolle Sachen jetzt beschlossen und das finde ich auch alles wunderbar, aber wir sollten jetzt mal der Industrie eine 5-jährige Pause geben, dass die erstmal diese ganzen Regeln umsetzen können und die neuen Systeme am Laufen halten können, weil wenn wir jetzt immer wieder die Grenzwerte weiter erhöhen, neue Regulatoren einführen, dann muss die Industrie sich immer wieder umstellen und das ist ineffizient. Das ist einfach ineffizient. Da haben wir einen wirtschaftlichen Nachteil und einen industriellen Nachteil. The risk we run is basically of being the best performers in terms of regulation and the worst performers in terms of financing. Also das Risiko ist, dass wir zwar die besten Regeln haben, aber dass wir keine finanzielle Basis mehr haben, dass sich überhaupt eine Industrie ansiedelt, die diese Regeln befolgen kann. Jetzt mal ganz grob übersetzt. Einfach ein lustiger Vorstoß. Die Macrone, ne, ich meine, der hat ja schon einiges durchdrücken können, ist ja de facto der Anführer von Europa weiterhin. Mal gucken, vielleicht haben wir dann jetzt 5 Jahre Pause von dem ganzen Zeugs, aber ist ja erstmal ein erster Vorstoß. Ich meine, die Industrie wird sich drüber freuen. Das ist klar. Bill Gates Atomkraftwerk soll schon 2028 kommen. Hunderte sollen folgen. Ah ja, Small Modular Reactors oder welche Sache. Das war jetzt nicht von mir. Das war von mir. Gates möchte Natriumreaktoren verkaufen, und zwar ab 2028 schon. Ungefähr für den Preis von 1 Milliarde Euro. Dollar, Euro. Das ist, glaube ich, nicht so ein Riesenunterschied momentan. Die können so ungefähr 250.000 Einwohner versorgen pro Stück. Das klingt ja schon nach einem ganz guten Angebot. Er meinte, das wäre auch sehr sicher, wenn ich das richtig verstanden habe, ob das wirklich sehr sicher ist oder ultra sicher, dass da wirklich nichts passieren kann. Das weiß ich nicht genau. Dafür kenne ich mich mit der Materie auch nicht genug aus. Halloy-Uran wird da angeblich benutzt, ein etwas anders angereichertes Uran 235, soweit ich weiß, das dann aber angeblich hinterher nicht waffenfähig ist und so. Also klingt nach einer runden Sache, die sie da anbieten wollen. Das ist ja im Prinzip nur eine Tochter seiner, oder eine Tochter dann, ne, wenn es einfach eine Beteiligte ist im Konzern. Diese Firma, und da ist er eben schwer beteiligt, und wenn es ihm nicht sogar ganz gehört, weiß ich nicht genau, eben wie gesagt konzerneigen. Und das macht einen riesigen runden Eindruck und wird Zeit, dass die Diskussion bei uns wieder losgeht, sag ich mal. Die Diskussion, die wird ja schon seit ein paar Jahren geführt, gerade wegen, also früher hat man die Dinger Backyard Nukes genannt, jetzt heißen die Small Modular Reactors und im Endeffekt, ja, es ist eine ausgereifte Technik, die Sicherheitsstandards sind sehr hoch, es gibt unterschiedliche Reaktorarten. Ich warte ja darauf, dass sie die in LKWs packen oder in Schiffe oder so. Schiffe gibt es ja schon teilweise sogar, Atomreaktor mit Atomreaktor. Ja, also ist es halt nur die Frage, welche Systeme werden benutzt, welche Reaktortypen. Da gibt es ja auch schon diese neuen mit dem Flüssigsalz-Reaktortypen. Und ich meine, Großbritannien hat gesagt, die wollen sich mindestens 40 von den Dingern anschaffen. Okay. So, also es gibt schon Länder, die da konkrete Bauvorhaben haben. So, aber dass ganz viele Atomkraftwerke weltweit gebaut werden, außer bei uns, ist ja nicht neu. Ja. Ne, weil wir haben ja die erneuerbaren Energien, das ist ja Wind, Solar, Holz hacken und verbrennen. Ist ja viel moderner. Ja, ich meine, es zählt auch darunter, ne? Geothermie zählt darunter. Und was gibt es da noch? Wasserkraft. Stimmt, da war doch was. Was ist mit der Wasserkraft in Deutschland? Ja, die Kapazitäten werden immer weiter zurückgebaut. Wie, die Kapazitäten werden zurückgebaut? Warum das denn? Ja, da gibt es zwei Gründe für. Den einen Grund kann man nachvollziehen, der andere Grund, ja, müsst ihr selber entscheiden. Wasserkraftwerke in Deutschland haben eine Besonderheit. Wir haben sehr wenige Großkraftwerke und sehr viele kleine Wasserkraftanlagen. Ja, also der Punkt ist der, wir haben unter 5% Wasserkraft, die in Deutschland eingespeist wird ins Netz. Ja, das ist relativ wenig verhältnismäßig gesehen. Große Flüsse, große Staudämme, die wir noch mit Wasserkraftreaktoren ausstatten können, gibt es zwar, allerdings ist es nicht erwünscht, das dort zu machen. So, warum ist das nicht erwünscht? Es gibt keine Förderung. Warum gibt es keine Förderung? Ja, weil einfach jahrelang da nichts gebaut wurde und die Förderungen wurden priorisiert in die anderen Sachen gemacht. Gut, was ist mit den ganzen kleinen Wasserkraftanlagen? Die kann man ja modernisieren, kann man aufrüsten, kann man vergrößern, ausbauen, ne? Von 0,5 Megawatt auf 1 Megawatt hoch machen oder sonstiges. Wir reißen alle ab. Warum? Weil im Jahr 2010 wurde ein Rahmenplan gemacht und da wurde im Endeffekt die Wasserstrategie festgelegt und es wurde gesagt, es liegt ein strenges Kosten-Nutzen-Kalkül vor. Viele der kleineren Klassen, Wasserkraftwerke schneiden hier nicht gut ab. Die Bundesregierung geht davon aus, dass mehr als ein Drittel der kleinen Wasserkraftanlagen mehr Schaden verursachen, als dass sie Nutzenertrag bringen. Schaden, was für Schaden? Ja, Umweltschaden, ja, Fische sterben und Rückstau und Umweltschäden. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Ja, und jetzt wird im Endeffekt gesagt, okay, wir könnten noch mehr Wasserkraftwerke bauen, wir könnten die alten Wasserkraftwerke aufstatten, dann könnten wir noch ein paar Prozent rausquetschen, aber das sind ja nur ein paar Prozent und der Schaden gegenüber der Umwelt ist zu groß und deswegen haben wir jetzt abgewägt und keine Wasserkraft mehr. So, also nicht nur keine Wasserkraft mehr, auch keine Forschung mehr für Wasserkraftanlagen, außer in Bayern. Die Bayern haben dagegen protestiert und haben gesagt, nein, wir wollen Wasserkraft weiter aus staatlichen Mitteln fördern und also Forschungsgelder. Ja, die Wasserkraft in Deutschland ist quasi Geschichte. Ne? Erneuerbare Energien überall und eine der wichtigsten Energiearten wäre da die Wasserkraft. Ja, und in diesen Studien steht zwar, es gibt potenzielle Standorte, wo man Wasserkraftwerke erzeugen könnte, aber der Strom, der da erzeugt wird, ist ja so wenig und der Einfluss auf die Umwelt ist so negativ, dass wir das einschätzen, dass wir das nicht machen wollen. Ja, müsst ihr euch jetzt selbst überlegen, ist das ein vorgeschobenes Argument oder ist es tatsächlich so? Ich weiß es nicht. Ja, sichere, bezahlbare, klimafreundliche Wärmeversorgung. Ja, ab aufs Fahrrad. Genau, hier gab es noch einen Antrag von der CDU-CSU für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung. Ohne soziale Kälte. Und dreimal durfte raten auf dieses soziale Kälte-Ding, sind natürlich alle möglichen Leute angesprungen und meinten, es ist ja wohl mit sozialer Kälte. Ja. Sie haben einen Herrn von der CDU, ich glaube, ich spiele nicht viel davon vor, aber am Ende kommt hier noch eine Zwischenfrage von jemandem, den wir gerade schon mal gesehen haben. Frau Präsidentin, liebe besondere Förderung, eine besondere Förderung vorlesen wollen, was die Antwort Wo hier, ja, sieht gut aus. So, vielen Dank dafür. Sie haben ja gestern eine völlig gefloppte Kampagne gegen Klimaschutz losgetreten. Ohne Kampagnenvorwürfe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und es gab eine ganz konkrete Frage bei der Pressekonferenz eines Journalisten an Herrn Chaya, nämlich, wie sieht das denn mit der sozialen Förderung aus? Und ich würde Ihnen ganz kurz das mal vorlesen wollen, was die Antwort war. Da finden Sie die Förderung 50% und wie wir die Wärmewende schaffen. Und wir haben dann gesagt, dass man über weitere Härtefallfragen nachdenken muss. und die gegebenenfalls dann zu ergänzen. Die konkrete Frage, über was haben Sie eigentlich nachgedacht? Haben Sie über irgendein Konzept nachgedacht? Was ist mit älteren Menschen, die um Förderung dann ringen? Sind das Härtefälle oder sind das keine Härtefälle? Haben Sie da ein Konzept? Wollen Sie drüber nachdenken? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder nicht? Was ist mit einer Familie auf dem Land? Haben Sie darüber nachgedacht? Haben Sie irgendwann mal ein Konzept dazu gemacht? Ist das ein Härtefall? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder nicht? Was ist mit einer Rentnerin oder einem Rentner mit einer kleinen Rente? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Gibt es ein Konzept? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder wollen Sie die nicht ergänzen? Gibt es irgendein Konzept, was Sie eigentlich soziale Fragen bearbeiten wollen? Ich habe Ihre ganzen Anträge durchgeguckt. Da steht in der Überschrift das Wort sozial, dann kommt nicht ein einziges Wort irgendetwas zu sozialen Fragen. Gar nichts ist bei Ihnen da. Und deswegen die Frage, gibt es ein Konzept oder ist nicht doch am Ende alles eine reine Kampagne gegen Klimaschutz, so wie Sie es immer und immer wieder machen? Boah, der muss doch schon den eigenen Leuten auf den Sack gehen, oder? Herr Kollege, wir sind für Klimaschutz. Sie haben die Pressekonferenz gestern offensichtlich verfolgt. Da hat es unser Generalsekretär in aller Klarheit gesagt. Wir sind für die Wärmewende. Auch das ist Teil... Auch das wird dort sehr klar deutlich gemacht und ich würde Ihnen raten, Ihr Interesse an der CDU auch auf unsere Homepage zu lenken. Dort sind unsere Vorstellungen beschrieben und die heißen erstmal das Umsetzen, was ich gerade angemahnt habe, dass Sie Ihre Kürzung, Ihre unsozialen Kürzungen zurücknehmen. Sie haben es ja gekürzt, erstmal zurücknehmen. Und dass man dann für Menschen mit geringem Einkommen eine besondere Förderung macht. Das sind unsere Vorstellungen, das haben wir für uns beschlossen und es ist unsere Erwartung an Sie, dass Sie es umsetzen. Bei Ihnen ist es... Ja, also im Endeffekt, ja, wir wollen ja auch das Geld anderer Leute benutzen, um diesen ganzen teuren Kram zu bezahlen und... Jetzt stellt euch mal nicht so an, den Armen wird schon geholfen, weil das Geld anderer Leute geht uns ja nicht aus und noch mehr ärmere Leute werden wir in Deutschland auch nicht auf absehbare Zeit nicht bekommen mit diesen ganzen wunderbaren, tollen Ideen, die wir alle haben. Ja. Na, also so richtig überzeugend war das auf jeden Fall nicht. In der Türkei sind wir gerade bei so einer magischen Grenze. Erdogan steht bei 50,1% und ich habe es inzwischen nachgeschaut. Ab unter 50% wäre es dann eine Stichwahl. Die Opposition hat auch bereits verkündet, es gäbe schon weitere Auszählungen, die bereits halt das auch besiegeln würden, dass Erdogan unter 50% fällt. Die sind aber bisher noch nicht veröffentlicht, wenn es sie gibt. Weiterhin spannend. Ja, hier schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ich glaube, sie sind ja nicht bekannt dafür, mit Fake News um sich zu schmeißen, darüber, dass es eine Studie gibt, die australische Buschfeuer dafür verantwortlich machen, dass die Erde jahrelang gekühlt worden sei. Ja, es könnte natürlich bedeuten, dass die Erde demnächst schlimm aufheizt, könnte aber auch eben vielleicht einfach eine Änderung des Verständnisses sein, dass er ja jetzt sich praktisch durchgesetzt hat, nicht nur, dass eben der Klimawandel angeblich die Feuer erzeugt, sondern eben, dass die Feuer teilweise auch dann einen gegenteiligen Effekt haben. Also es gibt ja immer diese Rückkopplungseffekte und dadurch, dass es da eben sehr viele von gibt, ist es manchmal ein bisschen schwer zu sagen, wann welcher Effekt wie wirkt. Und das wird einem sicher auch jeder Klimaforscher eigentlich bestätigen, dass das alles irgendwie nicht so einfach ist. Es gibt 97 verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen können und sicher haben wir die noch nicht alle auserforscht. Im Gegenteil, hier, wie gesagt, diese Studie stellt das eben so dar, dass durch die Feuer ziemlich viele dunkle Partikel in die Atmosphäre gelangt sind, die dann wiederum das Sonnenlicht teilweise rausgehalten haben und ja dadurch eben eine Kühlung bewirkt haben, so ähnlich wie es ja auch mit Schmutz passiert, der bei Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre geballert wird. Ja, das ist so ähnlich derselbe Vorgang. Und man kann es nicht so ganz genau sagen, wann was passiert, ne, mit den Buschfeuern. Das hat man vielleicht ein bisschen im Griff, weil es ja teilweise auch Waldbrände waren oder so, ob ich das richtig verstanden habe. Aber ja, das sind eben, wie gesagt, sehr viele Rückkopplungsvorgänge, die man noch nicht alle ganz durchschaut hat. Hier ist La Niña, heißt es dann in dem Fall, das Phänomen. schuld daran, dass das eben etwas ausgekühlt ist. Ja, ich weiß nicht genau, ich kann das immer nicht runterbrechen für die ganze Welt, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das kühler oder wärmer geworden ist. Es gibt eben verschiedene Gegenden, in denen verschiedene Sachen passieren. Ja, die Trockenheit in Europa jetzt wieder, solche Sachen, das gibt schon verschiedene Ausreißer und so weiter weltweit, die da eben passieren. Ob das eine Häufigkeit zunimmt oder so, ist schwer zu beurteilen. Aber eben einfach so ein Gesamtbild für die Erde, das würde ich mir auch nicht zutrauen, irgendwie so abzugeben. Das sollte man vielleicht auch nicht machen. Wir haben eben verschiedene Klimata. Tja, irgendwer hat mal gesagt, das Klima ist ein komplexes System und in seiner Entwicklung unvorhersehbar. Aber das wissen wir ja alle, dass das nicht der Fall ist. Sondern ja, das Problem bei diesen ganzen Theorien ist so ein bisschen das mit dem Gottesbeweis. Ne? Man kann es halt sehr schlecht widerlegen. Tja. Wie viele Klimaaktivisten können sich auf einen Stecknadelkopf festkleben? Ja. Viele. Und dabei tanzen oder so. Ja, California defaults on 18.5 billion debt, leaving state businesses holding the bag. Ja, der beste Staat von Amerika, der beste Bundesstaat, hat sich mal wieder was einfallen lassen, um die Bevölkerung zu beglücken. Und zwar geht es um Folgendes. Es gab Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt von Amerika an die kalifornische Arbeitslosenkasse. Und da gab es einige Probleme mit. Das Geld ist im Endeffekt geflossen. Kalifornien hat das Geld auch ausgegeben. Allerdings ist das System von dem Employment and Development Department von Kalifornien extrem marode. Seit 20 Jahren wird es quasi reformiert. Und das Problem ist, dass sie einfach aufgrund von buchhalterischen Fehlkalkulationen kein Geld mehr hatten, um den Rest zurückzubezahlen und haben deswegen aufgehört, die Raten zu bezahlen. So, das hat jetzt zur Folge, dass die Bundesbehörde direkt auf die Unternehmen zurückgreifen wird. Den Unternehmen wird jetzt Unemployment Insurance, also der Arbeitslosenversicherungssatz, wird erhöht um 0,3 bis 0,6%. Man muss dazu sagen, 0,3% ist der Standardbasissatz, den die haben. Das heißt, der verdoppelt bzw. verdreifacht sich jetzt für die nächsten Jahre, bis alles zurückbezahlt ist und alle Unternehmen in Kalifornien müssen das jetzt zahlen. Und das ist natürlich sehr gut für die, weil die meisten Unternehmen hätten damit nicht gerechnet, dass die Behörde einfach aufhört, diese Zahlungen zu leisten. Allerdings steht halt in dem Kleingedruckten drin, sollte die Behörde das nicht zahlen, dann fällt die Zahlungspflicht auf die teilnehmenden Unternehmen zurück. Ja, da könnte man jetzt sagen, hat da jemand einfach richtig, richtig schlecht gearbeitet? Ist das System wirklich so marode oder hat da vielleicht jemand kalkuliert? Ach ja, vielleicht müssen wir das gar nicht aus dem Staatshaushalt, aus dem Bundesstaatshaushalt zurückbezahlen. Die Unternehmen können das ja zahlen. Wir müssen einfach nur aufhören, den Kredit zu bedienen. Also wir müssen einfach nur das nicht zurückzahlen. Dann müssen die Unternehmen das zahlen. Ja, also Kalifornien, wunderbar. Wo man hinguckt, das ist jetzt ein etwas mehr finanzielles Thema, weniger gesellschaftspolitisch. Aber der DeSantis ist der schlimme Finker in Amerika, ne? Genau, und in Florida, da geht es runter und drüber. Genau. Absolutes Chaos in Florida. An Kalifornien muss man sich orientieren. Da läuft alles rund. Ja, das ist schon ein richtiger Schildbürgerstreich hier. Ja. Okay. Ja, wir zahlen das nicht. Ihr dürft das jetzt zahlen. Wählt uns bitte wieder beim nächsten Mal. Ja. Size and diversity of research teams does not automatically equate to better research outcomes, finds new study. Ja, hier wurden Papers untersucht. Wie viele Papers? Tausende von Papers. 1,4 Millionen eingereichte Papers wurden gecheckt. Wie war die Teamzusammensetzung? Waren es Leute, die einzeln publiziert haben? Waren es Teams? Wie waren die Teams zusammengesetzt? Wie groß waren die Teams? Das waren die Kriterien, die da untersucht wurden. Und die Ergebnisse sind folgende. Wenn man in einem Team arbeitet, hat man eine höhere Erfolgschance, mit seinem Paper erstmal publiziert zu werden, sowieso, aber auch mehr Gehör zu finden, öfters zitiert zu werden, also mehr Erfolg zu haben. Also ein Team aus mehreren Personen ist besser als eine einzelne Person, die das macht. Aber einer Teamgröße von 6 Leuten oder mehr nimmt die Qualität wieder ab, beziehungsweise die Ergebnisse nehmen wieder ab. Und je heterodoxer die Teams besetzt sind, sei es durch Qualifikation, sei es durch kulturellen Hintergrund, sei es durch Fachdisziplin, ja, desto weniger erfolgreich sind die Papers. Also wenn man weniger diverse Teams mit ähnlich fachkompetenten Leuten, die auch das gleiche Themengebiet haben, wenn die ein Paper zusammenschreiben, hat es die besten Erfolgsaussichten. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Dämpfer für Leute, die sagen, gut, wir müssen unsere Research-Teams zusammenstellen und müssen da besonders auf Diversity achten und da Diversity nicht mit Fachkompetenz gleichsetzen, sondern halt mit irgendwelchen kulturellen oder gesellschaftlichen Kriterien machen. Gut, vielleicht müssen sie das machen, um irgendwelche Forschungsgelder genehmigt zu bekommen oder sonst was. Aber ein Einfluss auf die Qualität der Papers gemessen an der Verbreitung hat es nicht. Ist auch so ähnlich wie mit den Indexes, die ja, Gender Equality und so weiter schwer gewichten. Die performen eben auch nicht besser als andere. Im Gegenteil. Gut, ist jetzt ein anderer Sektor, aber ja. Ja, also lieber konzentrieren und nicht so verkomplizieren und die Teams klein halten und nicht alleine arbeiten. Secret Symmetries. Oh. Ja, Scientists discover secret symmetries that protect Earth from the chaos of space. Ja, wieder ein lustige Sache, die mit unserem Sonnensystem zu tun hat. Im Endeffekt folgendes. Mathematisch gesehen, wie die Umlaufbahnen der Planeten sind, ist es halt sehr seltsam, dass nicht in den letzten Jahren Millionen, Milliarden mehrere Planeten in unserem Sonnensystem nicht schon zusammengestoßen sind. So. Und da gibt es einfach bestimmte Faktoren, die man jetzt erst nachvollziehen konnte, warum das so ist. Es ist ja so, wenn die Planeten aneinander vorbeifliegen, ich sage jetzt ganz einfach, dann haben die ja auch eine gewisse Anziehungskraft, die auf sich gegenseitig ausüben. Ne? Wir fliegen um die Sonne rum und die Sonne hat natürlich die größte Anziehungskraft auf uns, darum fliegen wir um die herum. Aber wenn wir in der Nähe von anderen Planeten rumfliegen, dann haben die auch eine Anziehungskraft auf uns. Und diese ganzen Effekte, die sind halt noch nicht komplett verstanden. Ja, wie gesagt, rein mathematisch gesehen hätten die Planeten schon mehrmals zusammenstoßen müssen. Und da gibt es jetzt erste Erkenntnisse, dass es da halt minimalste Effekte gibt, die aber natürlich über Milliarden von Jahren sich aufaddieren und die dann halt die Umlaufbahnen der Planeten ganz, ganz leicht verschieben, sodass die Planeten dann doch nicht zusammenstoßen. Es ist noch nicht ganz klar, wie es passiert, aber es ist wie ein sich selbst korrigierendes System. Und ja, finde ich einfach nur ganz einfach der Punkt, dass rein theoretisch die Planeten auf den Umlaufbahnen, die sie gerade haben, irgendwann zusammenstoßen müssten oder hätten zusammenstoßen müssen in der Vergangenheit und das nicht passiert ist, war mir neu. Allein dafür habe ich das einfach mal als kleine Weltraumnachricht mitgebracht. Weil wir sind ja die Weltraumaffen. Wir sind zwar was Neues raus. Mehr im Wald als im Weltall, aber. Im Wald kann man auch noch neue Sachen rausfinden, glaube ich. Je nachdem, wie genau man guckt und sich Zeit nimmt. Tja. Das gehört im Wald. Ja, Leute, manche wünschen sich, dass die Planeten einfach mal zusammenstoßen. Andere warten offen auf den Meteoriten. Aber ich habe immer noch die Hoffnung nicht verloren, dass ich doch alles noch zum Guten wenden kann. Vielleicht. Wenn das denn gut ist, was du für das Gute hältst. Ja, genau. Was ich für gut halte, ist natürlich für andere ganz, ganz böse. Möglicherweise, ne? Ist gar nicht woke genug, vielleicht. Ich bin nicht was meint ihr mit guten Morgen? Meint ihr, das ist ein Morgen, an dem man gut sein muss? Nee, Captain Morgen. Guten Morgen, Captain Morgan. Ja, Leute. Wieder eine Woche rum. Die Hälfte des Wonnemonats Mai. Mit großen Schritten schreiten wir voran in die Zukunft. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Und abonniert Mammon Magazin auf YouTube. Ja, ich habe ein Video jetzt im Petto. Ich mache was über die vegane Militante. Das brauchst du gar nicht machen. Das ultimative Video darüber ist die Woche gemacht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, kann ich nochmal reinkommen. Ich konnte es überhaupt nicht mehr hören. Also ich bin froh, ich denke mir. Hey Mammon, du musst einfach mal was machen. Was ja eine Vlogge. So ein Weichkäse, kein Stinke, ist egal. Wenn du was reintun, was reinschneiden lassen. Ein guter Handkäse. Kommt aufs Eiweiß an. Halt. Ich habe dem zugeguckt, wie er einen Shake aus tiefgefrorenen Hühnchenteilen vom Aldi gemacht hat. Ich habe alles. Das ist so ähnlich wie die Frau mit den Fischkuppen, ne? Den gequirlten Fischkuppen, die er getrunken hat. Bah. Ja. Lasst euch nicht gendern, Leute. Ja. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Eben. Im Wald und außenrum mit Axt. Und lasst euch nicht kulturmarxisieren. Auf gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste. Und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt, sie hat 60 Jahre Zeit. Der Mann hat eine große Karriere bei uns vor sich. Das glaube ich schon. Ja. Tschüss. Ja, selber schuld.